Ich mich Leute noch einen Moment, wie ich in diesem Buch blätter. Du musst aber richtig schön reinhalten. Also, oh, wir sind online. Sind wir? Sind wir. Oh, echt? Hello. Ja. Guten Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde Call of Cthulhu. Ja, es ist wieder einmal Donnerstag. Es ist wieder einmal der erste Donnerstag des Monats. Und das heißt, es wird hier im Express Pack wieder ein kleines bisschen gruselig. Heute in unserem Angebot eine verfluchte Gießkanne. Tante Martha wird nicht glücklich sein, dass wir ihr Erbstück entfernt haben. Allerdings sollte sie nicht mehr stören, da sie rücklings die Treppe runtergefallen ist und sich das Genick gebrochen hat. Passiert. Also Runde. Zwei an der Zahl verfluchte Dominosteine. Die essbaren oder die zum Spielen? 1-1. Also kann man sie aneinander setzen? Passen sie zusammen? Sie können es versuchen. Allerdings werde ich in diesem Fall nicht sagen, was der Fluch ist. Und außerdem ein verfluchter Bikini. Aber was der macht, das könnt ihr auch selbst rausfinden. Nein, wir sind heute hier, weil es wieder einmal gruselig wird beim Express Pack. Und kann ich ein bisschen gruselige Musik haben? Ja, eigentlich sehr angenehm. Ja. Zu angenehm. Das passt doch bestimmt zumindest für den Anfang, oder? Den hat der Master noch. Ja, gebe ich gleich zurück. Also gut. Nein, keine gruselige Musik. Also gut, wir freuen uns heute, den guten Fertoni bei uns begrüßen zu dürfen. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, derselbe Mann, der auch unser Intro gesprochen hat. Kürzlich gratuliert zu seinen 15.000 Abonnenten. Yeah, danke. Hier ist ein Handschlag. Bitteschön. Bring mich also nicht gut, zu schnell. Ansonsten haben wir den guten Momo hier, den guten Brian, den guten Julian für eine sehr schöne Runde Cthulhu heute. Ja, es wird interessant. Gucken wir mal, ob wir es schaffen, das in einer Session abzuschließen oder ob das wie die Pilgerreise ein Zweiteiler wird. Und ja. Mit ansonsten, Brian alleine diesmal. Gibt es noch irgendwelche Announcements zu machen? Ja, wir haben neue Musik, wie ihr hört. Das war's eigentlich schon. Ja, morgen gibt es ein YouTube-Exclusive von meiner Seite, ebenfalls was mit Cthulhu zu tun hat. Lasst euch überraschen, schaut rein und hört mir beim Sabbeln zu. Das ist, was ich beruflich mache. Ja, das war's. Ist ja auch so eine Sekretärin, oder? Nein. War das nicht, was du wolltest? Ich glaube, es ging mir so gut. Ist doch Musik, zu der wir starten können. Links, Sven, kannst du die wirklich gruselige Musik schon mal in den Anschlag nehmen. Mhm. Bis später. Also gut. Wir schreiben das Jahr 1973. Erst vor einem Jahr wurde der neue Präsident Richard Nixon mit dem zweitbesten Ergebnis der Wahlgeschichte der Vereinigten Staaten als neuer Präsident bestätigt. Und noch ein Jahr würde es dauern, bis er aufgrund der Watergate-Affäre zurücktritt. Mit dem Beitritt des Vereinigten Königreichs, Irland und Dänemark zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist ein weiterer Schritt in Richtung der Europäischen Union getan. Und Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis. Doch die Anfänge der 70er bleiben auch von Skandalen nicht verschont. Geiselnahme während der Olympischen Sommerspiele in München zum Beispiel lässt die Welt den Atem anhalten. Doch heute wenden wir den Blick ab von Europa und wenden ihn auf Amerika. Im Land der Freiheit und der Mutigen kämpften unterdrückte Gruppen noch immer für ihre Anerkennung und ihre Rechte und viele weitere gegen den weiterlaufenden Krieg in Vietnam. Auch der Kampf für die Umwelt wurde mit Passion geführt und immer mehr Grund wurde erobert. All diese Proteste und Kämpfe der Überzeugungen und Passionen brannten heiß und wild. Doch währenddessen gab es einen Konflikt, der anders war, der im Hintergrund lief und doch Einzug in jeden Aspekt des amerikanischen Lebens fand. Fast seit dem Zweiten Weltkrieg andauernde Konflikt der Vereinigten Staaten mit Russland war ein kalter Schweißtropfen, der nie vollends über den Rücken der Bevölkerung lief und das alltägliche Leben mit einer, wenn auch kaum spürbaren, Schicht der Gänsehaut überzog. Ein Finger, ein Knopf, eine Entscheidung. Doch die schlafenden Feuer der Nuklearsprengköpfe waren nicht das einzige Monster, das die Konflikte hervorbrachten. Wir alle schauen mit einem anderen Blick auf unsere Schulzeit zurück. Während sich manche nach diesen einfacheren Zeiten zurücksehen und die geringere Bürde der Verantwortung als entlastend empfinden, schauen andere mit Feindseligkeit zurück auf einen Raum, der ihnen die Möglichkeiten zur Entfaltung verwehrt hat. Die meisten hatten danach nie wieder so viele Freunde wie in dieser Zeit und ähnlich viele begrüßten diesen Umstand. Die Möglichkeit, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung dafür zu tragen. Oder zu müssen. Mischt sich und schafft so den bittersüßen Geschmack des Erwachsenwerdens. Eins können jedoch nur die wenigsten abstreiten. Der Moment des Abschlusses war einer von so großer emotionaler Intensität, wie er nur wenige weitere Male im Leben folgen würde. Ob es nun die Freude war, den Käfig endlich verlassen zu haben, oder die Melancholie, das Ende eines langjährigen Teils von sich selbst zu sehen. Die meisten scheinen sich jedenfalls zu freuen, endlich mit eigenen Schritten in die weite Welt gehen zu dürfen. Und für viele ist das genau der erste Schritt. Während Kinder heutzutage Flüge nach Asien, Südamerika oder Länder Europas buchen, musste die Jugend sich in früheren Zeiten anders behelfen. So wurde oftmals das Gepäck in den Kofferraum geworfen und der Motor gestartet, um mehr von der Welt zu sehen, die sich so schlagartig vergrößert hatte. Ganz gut. All diese Gefühle spiegeln sich in der Gruppe, die die Hauptrolle in der heutigen Geschichte einnimmt, wieder. Ein Monat ist die Graduation-Zeremonie an der Central High nun her. Ein Monat des Treibenlassens. Abgesehen von der Planung für die anstehende Reise natürlich. Ein befreiendes Gefühl, als ihr Clifton, Colorado langsam im Rückspiegel verschwinden seht. Das Ziel ist die Stadt der Engel. Eine Woche wollt ihr dort verbringen, bis es zurück nach Hause geht und sich eure Wege fürs Erste trennen werden. Verschiedene Entscheidungen wurden getroffen, verschiedene Colleges ausgesucht. Wer weiß, wie lange es dauern wird, bis die alte Clique ein weiteres Mal vereint ist. Mittlerweile seid ihr fast an der Grenze zu Utah angekommen. Die Sonne hat ihren Zenit seit einer Weile überschritten. Allerdings ist es noch angenehm warm. Zu eurer Rechten grenzt die Straße an ein dichtes Waldgebiet, während ihr zu eurer Linken eine weite Weidelandschaft seht, auf der ihr kleine Gruppen Kühe mit ihren Kälbern umherziehen seht. Aus dem Radio tönt Don McLean und ihr alle atmet zufrieden die Landluft ein. Zu diesem Zeitpunkt, schreibt euch bitte einmal und beschreibt, wo ihr im Auto sitzt. Ja, ich spiele heute Jaden Morris Williams. War noch nie so gut in der Schule, ist aber auch nicht ganz so wichtig, weil ich war immer gut im Sport. Bin der Quarterback unserer Highschool-Football-Mannschaft gewesen, der Central High Honey Badgers. Und meine Noten, das viele würde das jucken, in meinem Fall ist das ziemlich egal. Mein Vater hat sich einen ganz schicken Autohandel aufgebaut, wo ich dann wahrscheinlich in ein paar Jahren dann den Laden schmeißen werde dementsprechend. Und dafür muss ich halt nicht wissen, wie man, keine Ahnung, 3/8 × 5 rechnet. Und ja, ich sitze hinten in der Mitte im Auto. Ich hätte lieber vorne gesessen grundsätzlich, weil ich lange Beine habe. Aber die Mitte macht es dann auch für den ersten Abschnitt. Sind doch nur zu viel. Weiß ich auch nicht. Gepäck. Ihr habt viel Gepäck dabei. Ihr seid eine Weile unterwegs. Seine eine Hälfte ist etwas ausladender als die andere. Ja, ich spiele Nicholas Cromstead, von seinen Freunden auch Nex genannt. Ich bin Sohn eines industriellen in Clifton, Colorado. Mein Vater stellt TV-Röhren her und möchte, dass ich in das Familienbusiness mit einsteige. Deswegen soll ich ein weiteres Studium an dem Massachusetts Institute of Technology machen, am MIT, worauf ich aber keinen Bock habe. Ich stehe im Schatten meines großen Bruders, der inzwischen einen großen Teil der Firma mitleitet. Und ich bin ein unbedeutendes Mitglied der Central High Lacrosse-Mannschaft. Und 19 Jahre alt. Ich sitze Shotgun vorne im VW Scirocco. Ich spiele heute Amy Greek. Ich bin die Fahrerin des Scirocco's, der übrigens meiner ist. Ich komme aus einem Ärztehaushalt. Meine Mom ist Krankenschwester, mein Dad ist ein Dorfarzt. Gibt es Dörfer in Colorado? Das ist kein Dorf. Ein Arzt. Ein Arzt. Gibt es irgendwo keine Dörfer? gut behütet als Kind, etwas zu gut behütet, haben sich schon in früheren Jahren viele Krankheiten und Allergien bei mir gebildet. Nicht zuletzt die Refluxkrankheit, die es mir nicht möglich macht, Alkohol und Kohlensäure zu mir zu nehmen, sowie diverse Fruchtsäuren. Und eigentlich kann ich gar nichts essen. Aber hey, ich komme trotzdem mit auf den Roadtrip. Deswegen bin ich auch Fahrer. Ja, alles klar, sehr nice. Mein Name ist Matthew Timmons. Ich bin ebenfalls ein Mitglied der Cedril High Honey Badgers Football Teams. Allerdings saß ich mehr so auf der Ersatzbank. Ich bin so einer von den typischen Leuten, die halt eher so der Inbegriff eines Mitläufers sind, die nicht selbst genügend Selbstbewusstsein haben, um irgendwie eigene Entscheidungen zu treffen und wirklich ein Teamleader zu sein, sondern ich hänge mich eher so an meine Freunde dran und auch meine Eltern wollten schon eher irgendwie, dass hoffentlich durch die Kontakte und Freundschaften, die ich geschlossen habe, vielleicht deren Erfolg so ein klein bisschen auf mich so rüberschwappt. So, deswegen hänge ich so ein bisschen mit den anderen schön dicke zusammen. Sitz auch hinten. Ich bin allerdings nicht so groß, als dass mich das stören würde, da hinten zu sitzen. Deswegen sitze ich halt auch meistens eher so auf der Ersatzbank. Ja, und dieser letzte Trip ist so die Konfrontation vor dem, was denn jetzt endlich bevorsteht, wenn ich denn alleine so meinen Weg gehen muss. Ich wurde übrigens mitgenommen, weil ich immer die Hausaufgaben gemacht habe. Von allen. Ziemlich akkurat. Ja. Das nennt man Selbstbewusstsein. Right, kann ich einmal kurz einen Kugelschreiber haben? Ich hab das freiwillig getan. Und so fährt die Gruppe in dem kleinen, kuscheligen VW Scirocco weiter die Landstraße runter. Als ihr fahrt und weiterfahrt, beginnt ihr in der Ferne eine schwarze Rauchsäule zu sehen, die unpassend zu dem sonst idyllischen Bild wirkt, sich qualmend weit von der Straße hochhebt. Fahrt noch ungefähr 5 Minuten, bevor ihr an der Quelle des Ganzen ankommt. Ihr seht vor euch 2 Polizeiwagen, die Straße versperren, zusätzlich zu einigen Aufstellern. Ungefähr 40 Meter dahinter liegt das brennende Wrack eines Tanklasters auf der ebenso brennenden Straße, was auch immer für ein Treibstoff da drin war, hat anscheinend ebenfalls Feuer gefangen und sperrt die Sicht, bildet diesen dicken, schwarzen Qualm, der nach oben geht. Seht außerdem daneben im Graben ein kleiner, zerknauschter Ford Pinto, der zusammengedrückt liegt, anscheinend frontal getroffen wurde von dem Ganzen und sieht nicht schön aus. Seht allerdings auch 2 Polizisten und einen in Decken gewickelten kleinen Jungen auf dem Arm von einer sehr zerrüttet wirkenden Frau. Sie beide haben einige Schrammen und wirken generell verunsichert, sind ein bisschen zittrig, aber scheinen soweit zumindest in Ordnung zu sein. Als die Frau so ein bisschen immer noch verwirrt guckt und euren Wagen sieht, folgt jetzt einer der Polizisten ihrem Blick, dreht sich um und guckt euer Auto an. Steckt einmal so die Köpfe zusammen und bewegt sich dann auf euch zu. Seht, als er näher kommt, ist ein relativ beleibter Mann. So ein paar Nackenrollen hinten, Doppelkinn. Trägt eine schwarze Sportsonnenbrille und hat einen glatt rasierten Kopf. Und an der Seite sein kleines Funkgerät, das immer noch ein bisschen bullig wirkt. Und macht jetzt ein paar Schritte auf euch zu. Schließt die Distanz. Guckt sich jetzt neben das Fahrerfenster und bedeutet ihr einmal runter zu kurbeln. Ich habe natürlich im Anfahren auf diese Szenerie habe ich den Joint aus dem Fenster geworfen. Ich hab doch Jackie im Kofferraum. Ja, hallo, Herr Wachtmeister. Guten Abend. Einmal Führerschein und Fahrzeugpapier, bitte. Hier, gib mir doch mal, mach doch mal das Handschuhfach auf. Gib mir mal die Fahrzeugpapier. Gibt's ein Problem, Officer? Psst. Ja. Ja, man wirft dir vom Moment einen Blick zu, so. Siehst nichts unter der Sonnenbrille, aber den Führerschein an. Ich hatte Kontaktlinsen drin. Zusammen. Gibt's zu Papier, gibt den zurück. Der Jan-Seite. Haben Sie getrunken, Miss? Nein, ich kann nicht trinken, leider. Also, ich kann Wasser trinken, aber kein Alkohol. Sie ist krank, müssen Sie wissen. Sie kann das nicht. Direkt. Sieht so ein bisschen die Augenbrauen noch. Dann, was ist das Ziel eurer Reise, wenn ich fragen darf? Wo geht's hin? Die Stadt der Engel. Los Angeles, LA. Baby. Nach Los Angeles, Herr Wachtmeister. Mhm. Wir haben gerade unseren Abschluss hinter uns, deswegen. Ja, Mann. Das ist Zuckerwatte. Ich blinke jetzt mal so ein Blink. Ich hab Zuckerwatte dabei. Sie lehnt sich aber so ein bisschen zurück. mustert dich nochmal. Sagt er. Also gut. Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für Sie. Schlechte ist, das Ganze hier wird noch eine Weile dauern und wahrscheinlich noch ein paar Stunden mindestens, bis die Schlepper angekommen sind und wir das Ganze hier von der Fahrbahn geräumt haben. Bis dahin ist die Straße gesperrt. Eine gute Nachricht ist, wenn Sie ungefähr einen halben Kilometer zurückfahren, ja, fährt eine Straße durch das Waldgebiet und Odin Falls, das ist eine Kleinstadt hier in der Nähe, verbindet sich ungefähr 70 Meilen von hier wieder mit der Hauptstraße. Dann könnt ihr langfahren. Ist vielleicht ein Umweg von einer Stunde. Eine Stunde passt ja eigentlich noch. Das ist ja gar nichts. Danke, Officer. Was sagt denn der Tank? Ist noch voll. War noch gerade bei einer Tanke. Ah ja. Hast du verschlafen? Alles gut. Gerade ist es so 19 Uhr. Ah, okay. Welche Jahreszeit? Es ist Sommer. So, Sommer läuft gerade an. Es ist so zwischen. Obwohl, nein, Sommer ist gerade fast vorbei. So. Ist aber noch recht lange hell. Ich glaube so bis 20.30 Uhr, 21 Uhr vielleicht. Ja, easy. Was ist denn hier passiert, wenn wir fragen dürfen? Könnt ihr kurz aussteigen, damit ich wenden kann? Es gibt noch keine Servolenkung. Oh, okay. Ich helfe dir. Ja, okay. Wir steigen aus, ne? Oh. Ich komme hier wieder rein. Lass euch schon nicht stehen. Die junge Dame war ein bisschen unaufmerksam. Der Truckfahrer ist leider. Ich beobachte die Frau mit dem Kind noch mal so ein bisschen genauer. Schau mal so, wie ihre Lage so ist. Also du siehst, wie verheultes Gesicht. Der Junge auf dem Arm ist vielleicht 5 oder so. Klammert sich immer noch so ein bisschen an. Sie ist auch zittrig. Und sie kommt auf jeden Fall relativ wenig klar. Ich hoffe doch, es ist niemandem etwas passiert. Was ist mit dem Fahrer von dem Lastwagen? Sage nun, das ist Auskunft, die ich nicht geben darf. Also kein schöner Anblick. Verständlich, mein Onkel war auch bei der Polizei, der hat auch nie was erzählt. Ist manchmal besser so. Also gut, dann wenden Sie einmal und zurück geht's. Ja. Und er macht ein paar Schritte zurück. Danke, danke! Und von euch steigen aus dem Wagen. Zusammen, ein wenig ächzend, dreht ihr den Wagen um. Der Rest von euch springt zurück rein. Ja. Macht es sich so gemütlich, wie es geht. Ich kurbel einmal das Dachfenster auf. So. Das kleine. Und rollt langsam den Weg zurück, den ihr gekommen seid. Wie in der Beschreibung des Officers kommt ihr bald an eine Zweigstraße, die in das Waldgebiet führt. Ein kleines Mauthäuschen steht an einer Seite, ist allerdings leer und auch die zwei Sperrstangen, das ist eigentlich für Sperren, sind angehoben. Setzt eure Fahrt im leichten Zwielicht des Waldes fort. Zwar scheint die Sonne mittlerweile nur noch schwach durch die hohen Bäume von dem Mischwald. So, ihr seht ab und zu ein paar Tannen, ihr seht ab und zu ein paar Laubbäume. Allerdings sind diese einzelnen Strahlen, die durch das Blätterdach brechen, verleihen sie dem Ganzen ein weiterhin schönes und vor allem idyllisches Aussehen. Und fast ähnlich von der Entspanntheit, die das Ganze zeigt. Es ist zu der Landstraße, auf der ihr vorher wart. Ab und zu seht ihr Getier, das im Wald herumhuscht und so setzt ihr eure Reise fort. Reflektoren an den Seiten halten euch außerdem ziemlich gut auf der etwas weniger befestigten Straße zu dem Zeitpunkt. Immer mal wieder blitzt es raus, als euch euer eigenes Autolicht zurückschlägt. Ungefähr eine Stunde befindet ihr euch nun auf der Straße und seht in der Ferne bereits die Ausläufer der Kleinstadt. Die monotone Szenerie des Waldes fliegt weiter an euch vorbei, als ihr alle plötzlich für einen Moment verwirrt hochguckt. Erster Moment fühlt es sich fast an, als ob die Luft selbst sirrt mit Energie. Druck auf eure Trommelfelle ausübt. Verwirrt sucht ihr den Auslöser des Geräusches, findet ihn aber nicht, als jetzt lautstarkes Sirenengeheule durch den Wald plärrt. Das Geräusch geht euch durch die Knochen und ihr fahrt euch alle instinktiv an die Ohren. Genau in dem Moment huscht ein Schatten über die Straße. Gib mir einen Drive-Auto-Check, erschwert um 10. Ist das der Keilriemen? Eine 66 und damit nicht geschafft. Nicht geschafft. Panisch greifst du an Steuer und versuchst das Hindernis zu umfahren. Schaffst es allerdings nicht ganz, streift es. Ihr kommt von der Fahrbahn ab. Für einen Moment des Schocks haltet ihr alle die Luft an, bevor es einmal knallt. Ein Aufprall durch eure Körper geht und es schwarz vor euren Augen wird. Wir sind tot. Würfelt einmal alle bitte in DC. abgesehen davon bekommt ihr alle einen Schadenspunkt. Also gut, eure Ergebnisse? 2, 5, 8. Also gut. Die muss mir einmal, sorry für die Unprofessionalität, aber ich muss mir einmal noch eure Namen aufschreiben. Das habe ich vergessen. Matthew. Amy, genau. Max. Okay. Sagst du nur deine Freundin, nenn ich so. Ja. Jaden. Jaden, okay. Erinnert sich aber nicht. Also gut. Matthew. Du erwachst als erstes. Auf der Rückbank. Fass dir so ein bisschen an den Kopf. Leichtes Blut, das aus einer Platzwunde an deinem Schädel tropft. Ziehst dich so ein bisschen nach hinten und lass so ein bisschen den Blick schweifen. Das Autolicht flackert ab und zu an, als du nach draußen guckst und siehst, es. Wie auch immer lange du bewusstlos warst, es ist mittlerweile dunkel geworden. Und guckst ein bisschen nach vorne in dem flackernden Autolicht. Schürfwunden überall am Körper. Siehst die anderen, die immer noch bewusstlos da liegen und ihnen scheint es ähnlich zu gehen. Guckst so ein bisschen durch das aufgerollte Dachfenster und siehst die ersten Ansätze von Sternen am Himmel. Okay, ich würde erstmal versuchen, die Tür neben mir aufzukriegen. Erstmal irgendwie versuchen auszusteigen. Okay. Gib mir einen Stärkecheck. Das ist eine 63 unter 65. Also, hab ich. So. So ein bisschen, zum Glück ist die Tür weniger verbeult worden als der vordere Teil des Autos, der eingeknautscht ist. Ein bisschen ziehen. Drückst du sie zur Seite auf. Schnell raus erstmal. Frische Luft. Und dann übers erstmal von außen irgendwie über die Seite gucken, wie die anderen drei da drin stecken, ob ich irgendwie. Welche Tür sieht am leichtesten zu öffnen aus, dass ich irgendwie einen von denen schon mal rauskriegen kann aus dem Wagen? Okay. Brennt der Wagen? Er brennt nicht. Ja, nein. Gut. Okay. Du siehst nur, ihr seid relativ frontal in den Baum gerast. So. Siehst diese typische V-Form, wo der Baum eingeschlagen ist, auf dem ihr so ein bisschen rausstellt. Du siehst Amy so ein bisschen mit dem Kopf auf dem Steuerkreuz, auch sie anscheinend eine Platzwunde am Kopf. Du siehst. Siehst Jaden hinten immer noch so halb eingepfercht, diesmal aber noch deutlich ungesünder aussehen, so halb gegen das Fenster irgendwie gequetscht. Und du siehst Nex, wie er so ein bisschen so einen halben Satz, weil er sich nicht angeschnallt hat, über die Steuerkonsole gemacht hat und jetzt so halb im Fenster liegt, das durch den Aufprall von ihm angeditscht wurde. So üblich war in den Tipps. Ja, ich würde als erstes tatsächlich versuchen, irgendwie. Ich würde erstmal die Fahrerseite aufreißen. Also ich stehe ja direkt auf der Seite, wo ne, Fahrer sowieso schon mit dran ist. Ehe ich da komplett rumlaufe und versuche erstmal die Tür aufzukriegen. Sieh ran und ziehst einmal mit Wucht. Das erste Mal klemmt sie so ein bisschen, das zweite Mal schaffst du es auch, die aufzuziehen. Ja, klar. Ich geh erstmal rein und schüttel Amy. Und rüttel sie ganz vorsichtig so, Amy, hey. Und du erwachst. Alles gut. Was? Hol erstmal ruhig Luft und dann. Wir müssen den anderen beiden schnell helfen. Wir haben einen Unfall gebaut. Atme erstmal richtig. Ich muss zu den anderen schnell. Und dann laufe ich schnell auf die andere Seite und reiß die nächste Tür auf. Ich versuche mich abzuschnallen. Gib mir einen. Ich kann jetzt fucking. Wo ist mein iPad? Oh, hier ist mein iPad. Bitte nicht. Bitte keine Geschicklichkeitsprobe. Eine Finanzkraftprobe. Ja! Dein Ernst? Ehrlich? Nein. Vielleicht null drauf. Doch, gib mir eine Geschicklichkeitsprobe. 68 auf 20. Okay. Du drückst so ein bisschen daran rum, schaffst es aber für den Moment nicht, den Gurt aufzukriegen. Ich gehe erstmal auf die andere Seite. Okay. Na, öffne das. Siehst du die andere Vordertür? Ja. Okay. Ziehst einmal, siehst Nex noch davon zu sagen, boah, doch diese scheint relativ ohne Probleme aufzugehen. Okay. Und siehst du, wie er immer noch so halb auf diesem Steuerbrett sitzt. Ich versuche ihn da erstmal irgendwie sicher da runterzuziehen, dass er erstmal so irgendwie so. Ich würde ihn anleiten, wie er ihn sicher aus dem Auto holt, weil ich kann Erste Hilfe. Ja, sag das. Du musst ihn an der Schulter nehmen, seinen Kopf nach vorne drücken, dann die Knie aneinander und dann musst du ihn so. Ah! Das wird alles gut, Max. Ja, alles gut, Max. Nach hinten auf den Sitz und dann so halb aus dem Wagen ziehst. Ja, machst du auch, du. Max, Mann. Alter, du musst dich anschnallen in Zukunft. Zum Glück sind wir nicht mit dem Plymouth von meinem Vater gefahren. Ich zieh mal meine Jacke aus und leg die so unter seinen Kopf, dass ich so, wenn er jetzt noch nicht direkt aufsteht, den Kopf einmal auf meine Jacke legen kann. Und dann widme ich mich Jaden als nächstes. Mhm. Zieh auch die Tür auf und Jaden purzelt quasi halb aus dem Wagen raus. Ja, den kann ich wahrscheinlich auch nicht festhalten, das ist ein bisschen schwer. Knallt so auf den Boden. Das ist zum Glück Waldboden und es ist weich, aber sind jetzt die Beine hängen noch so ein bisschen verkeilt im Auto drin und der Oberkörper hängt jetzt auch. Ey, Jaden. Jaden, yo. Jaden. Alter, ein bisschen in die Wange. Schade. Scheiße. Was war das denn? Warum hast du dich in die Mitte gesetzt, Mann? Ja, wo soll ich mit meinen Beinen hin? Warum hast du dich nicht nach vorne gesetzt, Mann? Hallo, kann ich mir was jemand abschneiden, bitte? Ich komme hier nicht raus. Ja, ich warte, ich komme zu dir. Ich gehe. Warum haben zu wir Amy ihn überhaupt fahren lassen? Das braucht mir eine Geschicklichkeitsprobe. Geschickt. Ich komme hier niemals heraus. Ja, locker ja, geschafft. Okay. Als jetzt du so ein bisschen immer noch mit zittrigen Händen da bist und du versuchst da ranzukommen und er so behutsam deine Hände zur Seite nimmt, Matthew einmal hingreift und nach kurzem Friemeln damit einmal klickt und dein Gurt aufgeht. Dann steige ich auch aus. Ich würde mir gerne vorne mal das Auto anschauen. Okay. Ich auch. Was war das für eine Sirene? Sirene? Habt ihr das nicht gehört? Das anspricht, merkt ihr, dass ihr alle auch stark pochenden Kopfschmerz einfach habt. Oh. Wie spät ist es jetzt? Wie lange waren wir bewusstlos? Guckt raus, das Einzige, was ihr seht, ist, dass es mittlerweile dunkel geworden ist. Gab's noch keine. ja. Sonnenuhren. Autouhr funktioniert nicht mehr. Offensichtlich, ansonsten seht ihr, dass die Sterne gerade aufgegangen sind, also so lange kann es nicht her sein. Ihr erinnert euch noch, dass ihr gerade die Ausläufer der Stadt gesehen habt, vielleicht noch 100, 150 Meter entfernt. Ich gehe mal zum Kofferraum und mach den Kofferraum auf und guck nach unseren Sachen, ob da irgendwas noch irgendwie gebrauchbar aussieht. Eure Sachen sehen relativ okay aus, so. Das Ganze ja viel Stoff, das alles, und der Stoff im Stoff ist auch noch okay. Aber als ihr euch vorne den Wagen anseht, ist es auf jeden Fall ein Totalschaden. Mein Chirurg, oh Mann. Versuch mal, ihn wieder anzuschmeißen. Alter, wie dumm bist du eigentlich? Du kannst ihn nicht wieder an... Hast du es probiert? Siehst du nicht den Motor? Der ist zerquetscht. Lass mich mal ran. Und ich setze mich hin und versuche den Motor anzulassen. Du kannst doch nicht mal Auto fahren. Ich gehe erstmal pissen. Gib mir einen... Auf Autofahren. Ja. Gibt ein Autofahren. Ja, ich frage mich nur, ob es in dem Fall Autofahren. Ja, gib mir einen Autofahren-Check, komm. Nee. Hm. Okay. So, Schlüssel umdrehst und für Moment. Ich glaube, der springt nicht mehr an. Schwarzer Qualm vorne. Ehrlich? Ja, da! Next, Mann. Das hätte man locker noch retten können. Was machen wir jetzt, Leute? Jetzt hast du ihn kaputt gemacht, Next. Toll, dann kann dein Vater mir ja ein neues verkaufen. Wenn wir mit dem Auto von meinem Vater gefahren wären, dann wäre das gar nicht erst passiert. Ach so. Das dieser kommt, weil du mich die ganze Scheißkiste. Warum fährst du überhaupt ein deutsches Auto? Leute. Ein fucking VW Scirocco. Du hast mich die ganze Zeit abgelenkt mit deinem Gemeckere. Wir wohin? Nächstes Mal fahren wir mit deinem Auto Plymouth. Nächstes Mal kommst du gar nicht mit. Fuck. Ich nehme ja... Nee, wahrscheinlich kein Bier. Wir sind jetzt 19 oder so, ne? Bier habt ihr. Ich würde sagen, ihr habt es vielleicht geschafft, irgendwie ein, zwei Sixpacks reinzuschmuggeln. Ich nehme erstmal ein so ein Bier und einer von euch hat bestimmt einen größeren Bruder. Muss erstmal Bier trinken, das ist mir zu heftig. Haben wir eine Taschenlampe dabei? Ja, würde ich sagen. Ihr habt auch so ein bisschen, ihr habt sogar Sachen zum Zelten dabei. Oh, ich finde das gut. Oh, ja, ich kram mal meine Taschenlampe raus und... Oh Gott. Ich würde mir derweil... Wollen wir erstmal zur Stadt gehen? Ich wollte erstmal eure Wunden... Sehen wir den Ort schon? Die Kleinstadt? Ich hole den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Wagen, der ja hoffentlich in Amerika auch Pflicht ist. durch das Geäst. Ich kann so, gib mir einen. In deutschen Autos ist das Pflicht, deshalb habe ich das. Habe ich das 1975 auch schon so. Nee, nicht geschafft, obwohl ich ein guter Routine war. Guckt sich so ein bisschen um, merkst dieser pochende Kopfschmerz. So ein bisschen, es ist sehr dunkel. Aber du weißt, zu dem Moment, wo ihr von der Straße gekommen seid, war das erste Gebäude nur noch vielleicht wenige hundert Meter entfernt. Also okay. Ich würde mir die Wunden von jedem mal anschauen und versuchen, keine Ahnung, Druckverband um den Kopf. Ich lasse mich von dir nicht anfassen. Ich nehme meinen Pulli, den ich so Eppendorf-Style einfach über meine Schultern geworfen habe. Der bestimmt voller Blut ist. Und verbinde mir mit den Ärmeln einfach den Kopf, dass der so runterhängt. Ist so ein Spast, Nax. Fick dich. Matthew, willst du mal gucken gehen, ob da vorne vielleicht irgendwo ein Mechaniker ist oder irgendwer, der uns abschleppen kann? Wir sollten auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir dann in den Ort da reinkommen. Lass mal, müsste da um die Ecke irgendwie... Können wir nicht die Polizei annehmen? Moment, es gibt gar nichts. Ich will erstmal chillen. Du willst erstmal hier bleiben? Dann pass halt auf die Sachen auf. Wer kommt mit? Ich komm mit. Ja, gut, alles klar. Jaden macht keinen Scheiß, yo. Ich bleib nicht alleine mit dem. Ich habe noch ein bisschen Gras im Handschuhfach. Alter, Next. Das hilft vielleicht gegen die Schmerzen. Wir haben aber nicht mehr so viel, wir brauchen noch was für L.A. Ich hab keinen Bock, dass ich da von irgendeinem Schwarzen abgestochen werde. Leute, L.A. Wir haben nicht mal mehr einen Wagen. Wir müssen erstmal irgendwie die Lage... Wenn die Sonne aufgeht, sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich bin immer noch so ein bisschen... Warum guckst du mich an? Du bist der mit dem Cash. Mein Papa ist der mit dem Cash. Aber ja, natürlich. Ja, gut. Natürlich frage ich den reichen Jungen. Ich denke mal so ein bisschen an diese Sirenen nach. Ne? Kann ich das irgendwas zuordnen? Habe ich irgendeine Verbindung dazu? Kann ich sagen, ich weiß, was für eine Art von Sirene das ist? Du hast ein USB-Kabel in deinem Arsch stehen. Das ist die Verbindung, die du hast. Es gibt ja diese. Keine Ahnung, es gibt doch bestimmte von Sirenen einfach. Oder gab es sowas schon? Nee. Ich weiß, es wäre ein. Wo gibt es einen reinen Intelligenz-Check? Ja, du kannst einen Int-Check machen. Natürlich. Ja, gib mir einen Int-Check. Oder ein Wissens-Check wäre BI, also Bildung. Einfach dann gib mir einen Wissens-Check. Da bin ich ziemlich gebildet. Fuck. Da 98, weißt du, ich habe 75 und dann kommt sowas. Ja, nee, weiß ich nicht. Ja, dann lass uns doch hier alle gemeinsam mal da Richtung dieses Dorf gehen und dann... Ja, ich geh jetzt einfach da Richtung. Ja. Was mit ich nehme dir? Aber eine Bierflasche. Ich komm mit. Nein, dann bleibe ich hier nicht. Irgendjemand muss doch beim Wagen bleiben. Der ist doch tot. Wir nehmen unseren Scheiß mit. Ja, dann nehmen wir unsere Sachen halt mit. Dann nehme ich einen Rucksack. Lass doch die scheiß Sachen hier, meine Fresse. Nein, lass uns in die Stadt gehen und Hilfe holen. Ja, ich wir sind hier mitten vom Nirgendwo. Was sollte hier irgendjemand aus dem Wald kommen und unseren Scheiß klauen wollen? Grizzly oder was weiß ich was. Ich weiß nicht, was sie wollen. Ich gehe voraus. Ich nehme auf jeden Fall meinen Rucksack mit. Ich nehme auch meinen Kram mit. Geht. Voraus, manche von euch packen sich die Rucksäcke und irgendwie noch die Reisetasche um. Manche tun es nicht. macht jetzt euren Weg und lauft so ein bisschen den noch leicht sichtbaren, ne, mit euren Taschenlampen, Weg von den Autoreifen im Gras nach. Lauft und lauft. Ne? Es dauert nur vielleicht 30, 40 Sekunden. Kannst du bevor tragen? Jetzt wieder an ist dieser dein Ernst, Amy? Leicht kiesigen Straße ankommt. Nee. Guckt einmal. Warum bin ich mit drei Jungs? Und ihr seht jetzt in der Ferne, vielleicht 200, 250 Meter von euch entfernt, die ersten Ausläufer der Stadt und noch vielleicht 100 Meter näher, was im ersten Moment ein bisschen anmutet wie eine Tankstelle. Der wird doch sicherlich ein Mechaniker sein, also lass uns hingehen. Meine Fresse. Ja, wo sollen wir denn sonst hingehen? Als ob der Mechaniker meinen Wagen wieder hinkriegt. Oh, kann hier jemand das Maul stopfen? Sie auszuhalten. Also ja, gut. Ab zur Tankstelle. Hallo? Ihr geht auf die Tankstelle zuzugehen. Die ersten 50, dann 100 Meter hinter euch, dann 150 und seht jetzt die ersten zwei dreistöckigen Gebäude, die in das Innere der Stadt führen. Die meisten der Straßenlaternen spenden eher gelbliches Licht, das die Bürgersteige illuminiert um diese Uhrzeit. Allerdings scheinen einige kaputt zu sein. Zu eurer Rechten liegt jetzt die kleine Tankstelle mit zwei Zapfsäulen am Straßenrand. Im Inneren des Geschäftshauses brennt noch leichtes Licht und ihr könnt bereits von hier Teile der bekannten Reihen an Magazinen erkennen, die in einigen Aufstellern hängen. Als ihr näher tretet, fällt euch das große Neonzeichen auf, das sich Maggie's Pitstop liest. Tankstelle wirkt etwas abgehalftert, aber generell scheint sie noch ganz gut in Schuss zu sein. Rollladen, die den Kassierbereich verdecken, sind zugezogen und nur der Vorraum, gefüllt mit eben diesen Magazinständern und Süßigkeitenregalen, ist einsehbar. Okay. Keine Entertainment hier. Weekly, ich sag's euch. Diese Glotze ist der neue Gott der Amerikaner. Mein Vater würde einen Scheiß verdienen, wenn es diese Scheißglotze nicht gäbe. Siehst, während Nex wieder anfängt zu ranten. Ja. Jaden, du greifst einmal an die Tür, drückst sie ein Stück auf und ihr hört jetzt die leise Glocke ertönt, als ihr das Innere des Gebäudes betretet. Raum ist rechteckig, läuft auf einen kleinen Tresen zu, an dem ihr jetzt seht, wie eine etwas ältere Frau aus einer Tür in der Nähe der Kasse huscht, ihre Häkelnadeln auf den Tisch legt und große Kopfhörer abnimmt und euch dann freudig einmal zuzwinkern. Sagt, willkommen! Sind Sie... Oh mein Gott, wie seht ihr denn aus? Was ist... Sind Sie was ist denn Maggie? Jeder, was ist denn mit euch passiert? Und sie schaffelt so auf ihren kleinen Pantoffeln hinter der Kasse hervor und kommt so ein bisschen näher und legt so ein bisschen die Hand auf den Arm und so. Danke, ist alles in Ordnung. Wir hatten einen kleinen Unfall. Nur aber, so 250 Meter. Einen Moment. Und sie läuft in den hinteren Teil des Ladens und kommt kurzen Moment später mit einem kleinen Erste-Hilfe-Kit zurück und legt euch das auf den Tisch und aber sagt, ich hab das doch ist schon alle verarztet. Danke. Naja. Alles ein bisschen viel gerade. Sind Sie... ich bin Matthew. Das sind meine Freunde Amy, Nax und Nicholas. Jaden. Wir hatten irgendwie einen kleinen Unfall. Naja, total Schaden. So 200, 300 Meter einfach hier weiter die Straße runter. Direkt vorne noch am Wald. Wir brauchen Hilfe. Sie guckt euch einmal an, sie sagt, Margaret Willow, ich bin Maggie. Mein Mann kümmert sich eigentlich normalerweise um Reparaturen und ähnliches, aber er ist leider gerade aus der Stadt, James. Allerdings... Nun, bevor wir über Reparaturen nachdenken, ich kann es mir aufschreiben, das Telefon funktioniert leider im Moment nicht, aber ihr müsst jetzt mal ins Krankenhaus, sich angucken, ob ihr so nichts ist. Na, vielen Dank für Ihre Besorgnis, Maggie. Das Auto hat mehr abgekriegt, als die Schwachen machen. Ja, uns geht es gut. Ich würde gerne Ihr Verbandszeug benutzen, wenn Sie gestatten. Und sie schiebt es dir so hin und dann läuft sie noch einmal unter den Tresen und holt so eine kleine Karte raus und sagt, guck mal, ihr? Google Maps. Ihr seid gerade ungefähr hier, richtig? Hier ist Maggie's. Also gut. Das Krankenhaus, hier ungefähr... Wir brauchen wirklich... Uns geht's gut. Wir brauchen gerade... Sieht schrecklich aus. Hier, nimm die Karte. Bitteschön. Danke. Danke, Maggie. Und ich würde euch wirklich, man weiß nie, was bei solchen Sachen passieren kann. Sagen Sie... Ein Burger-Restaurant. Das Telefon funktioniert schon seit längerem nicht mehr, oder? Nur seit einigen Tagen. Aber wenn mein Mann nicht weg ist und die langen Strecken kann ich nicht mehr so gehen und... Dann wird... Ach nee, keine Ahnung. Und dann, es ist immer schwierig, sowas reparieren zu lassen. Sagen Sie, Mrs. Willow. Wissen Sie, was das für eine Sirene war, die kurz bevor wir den Unfall hatten, haben wir so eine Art Sirene gehört. Mhm. Und sie sagen, aber da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist eine Luftschutzsirene. Mhm. Ihr wisst ja, wie das mit dem. Alle in der Stadt machen sich ein bisschen Gedanken darüber. Und war das ein Test? Oder? Ja, es gibt in letzter Zeit ein paar Testläufe, ja. Ach so. Am Anfang haben wir uns immer versammelt auf dem großen Platz und dann in die Bunker, aber mittlerweile nimmt das keiner mehr so richtig ernst. Oh, okay. Das ist ja eine gute Voraussetzung für einen richtigen Anschlag. Nur ein paar Tests zu viel und Leute fangen an, den Glauben zu verlieren. Lass mal gucken, wo wir pennen können heute. Gibt es nicht zufällig ein Atomtestgebiet in der Nähe? Nein, nicht, dass ich wüsste. What? Und ich würde mir gerne den Laden ein bisschen angucken. Ist irgendwas, was mir auffällt, was ich noch nicht gesehen habe, das raussticht, was nicht hereinpasst? Geh mal ein verborgenes Erkennen, check. Euch ist vielleicht aufgefallen, wir spielen jetzt deutsches Cthulhu, weil wir haben uns auch die deutschen Regelwerke gekauft. Oh yeah. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Hä? Hast du nicht eine 4? Das ist eine 0 und eine 4. Das ist eine 40, oder? Nein. Dann habe ich die 4, dann habe ich es geschafft. Das ist sogar extrem, oder was? Guck dich so ein bisschen um. Siehst du eben gesagt, Magazinständer, sind Süßigkeitenzeug, siehst die, ne? Die Anzeigen für die Zapfsäulen. Ansonsten nichts besonders Unauffälliges. Halt dieser kleine Tresen, der ungefähr vielleicht so 2 Meter lang ist, der einen großen Teil vom hinteren Teil des Raumes einnimmt. Du wirfst so ein bisschen halben Blick in das andere Zimmer, aus dem sie gekommen ist. Liegen mehrere Schriftstücke auf dem Tisch. Ein weiteres Paar Lärmschutzkopfhörer. Und ansonsten... Schriftstücke in Form von Zetteln oder Schriftrollen oder... Ein paar Zettel und allerdings auch ein größerer, anscheinend etwas längerer. Okay. Das briefähnliches Dokument. Maggie, wo kann man denn heute Nacht hier pennen? Ich denke mal, um den ganzen Kram mit dem Auto sollten wir uns morgen kümmern. Das ist ja jetzt ja auch für den zunächst. Ihr habt euren Stuff. Und sie sagt, da oh, wenn gelassen. Ihr die Karte einmal zurückgeben mit. Ja, sicher. Hier, Miss Wheeler. Das ist. Ja. Das ist gut, hier etwas weiter. In der Short Street. Kleines Hotel. Und ansonsten, aber ich bin mir sicher, falls ihr euch das mit dem Krankenhaus noch einmal überlegen wollt, die würden euch sicher für die Nacht aufnehmen. Ja, ansonsten, ihr könnt es entscheiden. Das Krankenhaus ist bestimmt teurer als das Hotel. Ja, klar. Wir haben doch allerdings, Next dabei. Next. Vergesst nicht, ne? Jugend macht auch ein bisschen töricht. Wir wollen ja nicht, dass euch irgendwas passiert ist. Ja, ja. Nein, gute Frau. Ja. Wir werden uns draußen darüber Gedanken machen. Ach, kein Problem. Ich würde mir gerne noch ein paar von diesen. Wie heißen die? Diese roten Stangen. Oh, Twizzler meint sie. Twizzlers. Ich nehme noch 5 Twizzlers mit, bitte. Das wären 25 Cent, bitte. Das Geld und einmal plinkt die Kasse und aber die Plastikverpackung. Wie kommt es eigentlich, dass sie jetzt noch aufhaben? Wie kommt es, dass sie jetzt noch geöffnet haben? Nun, Outen Falls war schon immer eine Durchfahrtsstadt. Und ansonsten haben wir nicht so viel Betrieb, da muss man Zähler zerbasteln für sowas. Für wen häkeln Sie da? Ja. Oh, wenn James zurückkommt, ist gerade auf einem geschäftlichen Ausflug zurückkommt, dann ich ihm einen kleinen Schal streben. Ist das ein Schal? Hm? Das ist der Anfang vom Schal. Okay. So. Ein Stück, um mindestens ein Quadrat. Aber wenn Sie noch weiter, in die Richtung gehen, könnte es ein Schal werden. Okay, okay. So. Er wird sich sicher sehr darüber freuen. Oh, das hoffe ich. Wissen Sie, können Sie uns James beschreiben, vielleicht, falls wir ihm über den Weg laufen? Dann gucke die an und sage, gerne, wenn Sie möchten. Ist ungefähr, vielleicht ein Kopf größer als ich. Kurzes, strubbliges, vielleicht straßenköterblondes Haar. Eine kleine Brille. So. Zieht sich immer sehr fein an. Sehr fein, also nicht wie Mechaniker oder Handwerker. Nur wenn er nicht arbeitet. Achso. Okay, alles klar, danke. Und wenn wir da draußen sind, dann. Ja, also was? Gut. Ihr verlasst das Geschäft, tretet einmal kurz auf den Platz davor. Ein weiteres Mal hört, wie dieses markerschütternde Geräusch eure Ohren geht. Ihr merkt, wie ihr instinktiv wieder die Finger an die Ohren nimmt, aber ihr trotz dessen für einen Moment fast auf die Knie sinkt. Ihr merkt diesen enormen Kopfschmerz, der davon ausgeht. Einmal runterzwingen. Vielleicht die Taschen so ein bisschen von den Seiten runterfallen. Und ihr alle 4 Stabilitätspunkte verliert. Davon hattest du doch so viele. Ich habe nicht viele davon. Ich gehe noch mal kurz rein in Maggies Pizza. Sie haben nicht zufällig noch so ein paar leeren Kopfhörer, die man sich kaufen kann? Du trittst den Laden jetzt ein weiteres Mal und siehst, dass Maggie jetzt ungefähr so den halben Weg zwischen dir und der Kasse zurückgelegt hat. Siehst die Frau für einen Moment und während sie auf den Boden guckt und immer noch auf diesen leichten Slippern unterwegs ist und du siehst, wie sie in beiden Händen diese Häkelnadeln hält, die sie vorhin hatte, siehst du. Leichte Blutstropfen, die aus den Ohren laufen. Oh, das sieht aber nicht gesund aus. Moment, wenn sie dir hochguckt und dann... auf dich zuläuft und mit den Häkelnadeln im Anschlag auf dich zurennt. Gib mir alle auch ein Geschicklichkeitswert. Alle? Mhm. Ah. Ja, okay, ich habe nichts gefunden. Wir können tauschen, das bringt bei mir eh nichts. Der Wert wird einfach nur verglichen, oder? Dann müssen wir eine Probe ab. Du musst unter dem Wert, den du da hast, würfeln. Du würfelst einen, ne, 10er und einen 100er. Mhm. Der 100er ist für die 10er stellen und der andere ist für die 1er stellen. Und du musst halt unter deinen Geschicklichkeitswert. GE-Wert kommen, den normalen. Um was zu tun jetzt gerade? Wahrscheinlich nicht abgestochen zu werden. Ich dachte, wir machen erstmal Initiative, oder? Nee, mach einfach mal. Okay. Werden wir sehen. Das ist der straight Geschicklichkeitswert erstmal, damit ich einordnen kann. Oder? Ach so. Berechnen wir das nicht so? Ja? Also, ich weiß jetzt nicht, inwiefern. Also, du wolltest jetzt eine. Einfach nur von uns irgendeinen Geschicklichkeitswert gewürfelt haben. Also, hä? Nee, nicht blöd. Reihenfolge nach Höhe der Geschicklichkeit, höchste Geschicklichkeit beginnt. Da musst du aber nicht so würfeln. Ja, ja, deshalb sage ich ja eure Geschicklichkeit. Ach so, okay. Nicht eine Probe eurer Geschicklichkeit. Ich bin letzte. Okay, 70. Ich habe auch 70. 45. 20. 70, 45, 20. Wir haben 45 für Jaden. Wir haben 70 für Matthew und Nex. Und er habe 20 für Amy. Also gut. Gut, dann zählt der Würfel nicht. 20 für. So. Sie versucht dich anzugreifen. Möchtest du ausweichen, einen Gegenschlag ausführen oder ein Kampfmanöver anschauen? Ich würde ein Kampfmanöver machen. Ja, okay. Was ist dein Kampfmanöver? Ich würde versuchen. wenn sie versucht, mich abzustechen, würde ich einfach versuchen, sie zu greifen und sie festzuhalten. Inklusive ihre Arme. Inklusive ihre Arme. Also gut. Gut, dann würfel einmal. Das ist ein Manöver. Also wäre es wie ein Gegenschlag. Bei Unentschieden gewinnt der Angreifer. Das, so. Das da drauf. Sie hat einen normalen Erfolg. Muss ich auf Stärke würfeln, oder? Was genau? auf. Ich würde sagen, da es wie ein Gegenschlag ist. Ja, bitte kreuzigt uns nicht. Ist aber noch am Lernen. Toni weiß mehr als wir und deshalb. Oh, vier extremer Erfolg. Extremer Erfolg. Als er auf dich zuläuft und diesen widerlichen Schrei mit diesen Häkelnadeln versucht nach dir zu stechen. Du es schaffst, auf sie zuzurennen, ihre Arme an den Handgelenken zu packen. Und sie jetzt diesen Bärhack an dich drückst, die Handgelenke immer noch fest hinter ihrem Rücken verschränkt. Aber sie einfach wütend weiter in dein Ohr schreit, weiter irgendwie versuchst, dich zu stechen. Beruhigen Sie sich! Ich glaube, sie hat einen Hirntumor oder sowas. Gut, die Tür ist gerade immer noch so ein bisschen am Zugehen, ihr hört das von innen. Hirntumor. Irgendwas ist los! Ja, die Alte versucht mich abzustechen! Ich lauf halt rein und hau die Tür auf. Ich habe ja eine Bierflasche in der Hand, ne? Ich gehe erstmal rein und guck, was los ist. So. Also gut, sagen ja, wir das schon eine Surprise Round, dann wäre jetzt. Genau, du bist dran. Du siehst das Bild. Du siehst Mrs. Willow in der Mitte, wie sie jetzt von Jane gepackt wird, die Arme so ein bisschen in den Rücken und einfach einen widerlichen Schrei ausstößt, so ein bisschen mit so verdrehten Augen in die Luft guckt. Fuck. Nimm mir die Nadeln weg! Was? Mach doch irgendwas! Nimm mir die Nadeln weg! Ich geh hin und versuche ihr diese Nadeln aus der Hand zu nehmen. Okay, das würde ich als Kampfmanöver gelten lassen. Also gut. Sie kriegt einen Strafwürfel, weil sie kleiner ist als du. Und dann, genau, würfel einmal. Stärke machen wir dann wieder. Okay, extremer Erfolg! Sie hat eine 84. Witz durch. Dieser extreme. Also gut. Greifst du einmal an die Hände und sie scheint wie eine Rage immer noch zu sehr darauf konzentriert zu stechen, reißt ihr die beiden Nadeln aus den Händen, so hast du jetzt in deiner Hand. Mhm. Während sie allerdings nicht nachlässt, weiter kreischend da steht. Damit ist Nextor. Stopf ihr das Maul! Und, ja, ich suche irgendwas, um sie zu fesseln. Okay. Oder ich, das Verbandszeug liegt ja noch da. Ich möchte, ich nehme eine Mullbinde und, ja, versuche ihr die Hände hinterm Rücken zu fesseln. Okay. auch das werde ich als Kampfmanöver nehmen. So. Sie hatte sie gerade theoretisch, doch, gerade hatte sie noch einen. Jetzt hat sie keinen mehr. Kein Gegenmanöver, also würfel einfach einmal, ob du schaffst. Auf das würde ich allerdings... Eins! Extremer Erfolg! Okay. Das würde ich eigentlich auf Geschicklichkeit machen, aber es ist ein extremer Erfolg, also... Okay. Und so jetzt geistesgegenwärtig nach hinten läufst, einmal in diesem kleinen Tütchen Krams das Verbandszeug rausnimmst, zu ihr läufst und ihr mehrere Male, vielleicht 10, vielleicht was 15 Mal Arme damit verbindest, einmal damit du durchkommst, verknotest am Ende und... Beruhigen Sie sich doch! Sie immer noch dieser... Weil in deinen Armen immer noch irgendwie versucht rauszukommen, allerdings stark gefesselt scheint. Du for good measure auch noch für einen Moment ihre Füße verbindest. Ich würde. Damit ist sie dran. Sie kann allerdings nichts machen. Versucht sich loszureißen, schafft sie nicht. Damit ist Jaden nochmal dran. Liegt da irgendein Magazin in Griffreichweite? Ich war gar nicht dran. Nein, weil das erste quasi eine vorgesetzte Runde war. Und jetzt bist du letzte in der Runde. Ja, greifst du eins von den Magazinen. Das sind und ich Magazin. Reiße einfach Papier raus und versuche das in den Mund zu stopfen. Okay, gib mir... Die arme Frau. Gib mir einen Kampfmanöver erleichtert um einen D10, weil sie schreit die ganze Zeit. Das wäre 42 minus 9. Das ist ein schwerer Erfolg, also unter der Hälfte. Okay. Und ja, reißt ein paar Seiten raus, stopfst zusammen, stopfst sie das in den Mund und als sie immer noch so ein bisschen schreit, ist irgendwie wild darauf rumkaut, aber für den Moment stillt schon. Das habt ihr nicht gesehen, aber die wollten mich umbringen. Ich komme auch mal dazu. Was habt ihr gemacht? Die arme Frau! Nee, nichts, arme Frau. Nicht du schon wieder! Hol den Stuhl! Um was zu tun? Um diese Alte darauf zu setzen! Und dann wollte sie an den Stuhl fesseln, oder was? Ah, ich guck schon! Bevor sie uns mit ihren scheiß Nähnadeln absticht, ja! Habt ihr was geraucht? Wen frage ich? Natürlich habe ich was geraucht! Aber ich lasse mich doch nicht abstecken von so einer Alten! Die wollte euch bestimmt gar nicht abstechen! Nein! Ihr habt Wahnvorstellungen! Die Nadel hat Blut dran, ne? Nein. Aber aus ihren Ohren läuft so ein ganz Ah, oh. Ihr habt sie abgestochen, sie blutet! Nein, nein, ich untersuche die Frau. Oh. Okay, gib mir einen Erste-Hilfe-Check, I guess. Ich hab auch Medizin sonst. Ja, dann gib mir Medizin. Ha, 72. Das ist eine Kost. Okay, guck sie dir so ein bisschen an. Bis auf dieses bisschen Blut, das aus ihren Ohren läuft. Und die leichten blauen Flecke, die sich bilden, von dem, wie Jaden sie festgehalten hat, ist eine alte Frau, das passiert leicht, scheint sie keine körperlichen Schäden zu haben. Ich sag doch, die hat einen Hirntumor oder sowas. Der läuft Blut aus den Ohren. Reagiert sie auf darauf, dass wir reden? Nein, gar nicht. Sie ist in dieser extrem wilden Rage. Schreit sie doch? Sie versucht es, so ein bisschen. Aber sie kaut so ein bisschen wild auf den. Guck mal nach den Kopfhörern, die sie auf dem Kopf hatte. Okay. Siehst du die immer noch hinter der. Du guckst hinter die Kasse. Siehst du, die liegen auf dem Boden. Ich nehme die. Okay. Dann laufe ich zu ihr hin und packe die auf den Kopf. Okay. Was siehst du? Windet sich so ein bisschen zu den Seiten, packst ihr die Kopfhörer drauf. Passiert weiter. Nix. Dann nehme ich hier die wieder ab. Okay. Scheint nichts zu bringen. Die hat so ein kleines bisschen Blut drin. Sirene ist ja auch schon vorbei. Ich nehme mir so aus dem Erste-Hilfe-Kasten so Tücher. Was hat denn die Sirene damit zu tun? Wenn sie einen Hirntumor hat und dann durch so ein lautes Geräusch geht dann noch was kaputt im Kopf? Nein. Selbst uns hat diese Sirene in die Knie gezwungen. Oder hast du nichts gehört? Natürlich habe ich die Sirene gehört. Stell dir vor, du wärst 85 oder so. Vielleicht ist ihr irgendwas im Kopf geplatzt, Leute, und dann ist sie durchgedreht. Ich halte so den Kopfhörer so vor den anderen Händen. Ist da in irgendwas angeschlossen gewesen oder ist das einfach nur ein Kopfhörer, der Lärm? Das ist aber nur ein Lärmschutzkopfhörer. Warum hat sie das Ding denn sonst aufgehabt? Oh mein Gott, ich glaube... Scheiße. Habt ihr jetzt... Warum sollte man Lärmschutzkopfhörer in der Tankstelle aufhaben? Ich weiß, was passiert ist. Sie hat einen Hirntumor und deshalb hat sie immer diesen Kopfhörer auf. Alter, Jaden. Und wegen uns, weil wir da reingegangen sind und die mit uns reden wollte, hat sie ihn abgenommen und hat dann vergessen, den wieder aufzusetzen. Oh Gott! Warum lärmt hier auch alle 3 Minuten so eine scheiß Sirene? Du kriegst vom Hirntumor keine Ohrenschmerz, also vielleicht schon, aber... Mann, wir sollten einen Kranken. Wir du kriegst von Lärm nicht plötzlich einen Hirntumor. Ja, den und vor allem ja kriegst du doch. Ja, aber das, warum sollte sie plötzlich tollwütig werden oder was auch immer mit der Frau da los ist? Wir können die jetzt hier nicht einfach verbluten lassen, ey. Wir müssen einen Krankenwagen rufen, oder? Ich stopp ihr mal das Krankenhaus ist aus den Karte. Das Krankenhaus aus den Ohren ist doch nur, nicht aus den Augen. Aus den Ohren, sag ich ja, doch. Ja, guck doch mal, das ist wie eine Schiff. Platt, nix, wir sind viel schlimmer verwundet. Wie wär's, wenn wir sie ins Krankenhaus bringen? Ja. Dankeschön. Nimm sie auf den Arm und wir bringen sie. Ist da ein Telefon irgendwo? Ich fass sie nicht wieder an. Gib mir. Soll ich sie tragen oder was? Sie ist. Das findest du. Ich wollte sie nicht umbringen. Sie ist hinter der Kasse irgendwo tatsächlich ein Telefonhörer. Nimmst ihn allerdings ab. Es gibt nur ein ständiges Leerzeichen. Ja, stimmt, sie hat ja gesagt, es funktioniert nicht. Wo ist dieses Krankenhaus? Hier, Max, nimm sie mal auf den Rücken oder so. Wir gehen jetzt. Ich gehe hinten in den Raum und ich habe ja diesen anderen Kopfhörer gesehen. Den nehme ich mit und sage: Hier doch ist eine? Noch so ein Kopfhörer, den. Ich meine, vielleicht nehmen wir den gebrauchen. Nehmt die mit für den Fall, dass diese Sirenen nochmal losgehen. Vielleicht ich lasse mir die Ohren nicht zerjagen. Und dann gucke ich mir die. Max, du bist der Erste von uns, der einen Hirntumor bekommt. Einfach mal den ganzen Laden weiter anschauen und gucken, ob es noch irgendwas Interessantes hier gibt. Ja. Oh, ich krieg bestimmt dieses... Du siehst, das meiste davon sind Rechnungen. Ey. Und das meiste davon scheint relativ uninteressant zu sein. Du siehst allerdings einen in schwungvoller Handschrift geschriebenen Brief und ein abgetipptes Dokument, das dir auffällt. Ich guck, kannst du lesen? Über Max, Tisch. Max, was hast du da? Steht da irgendwas von ihrem Tumor? Alter, Jaden. Sie hat keinen Hirntumor. Wieso denkst das du sind, immer? Ah, das sind ein Haufen Rechnungen und irgendwie zwei Briefe. Sehr geehrte Miss Willow, wir bedanken uns für Ihre bisherige Kooperation und bitten Sie, diese in Zukunft auch weiter ohne Probleme zu garantieren. Wir erwarten nur das Beste von Ihnen. Das ist bestimmt von der Mafia. Prr. Was? Prr? Was? Mann! Meine liebe Margaret, der Frühling ist bereits lange vorbei und selbst der Sommer hat sich verabschiedet. Ist dies der Herbst, an dem nasse Blätter den Gehweg pflastern und der Regen an die Scheiben trommelt? Oder ist dies bereits der Winter, der mit kalten Klauen nach uns greift? Vor deinem Fenster ist es nun immer Sommer, meine Liebe, doch die Welt dreht sich weiter. Ach, könnte ich doch nur die Zeit anhalten oder sie gar zurückdrehen. Doch so etwas vermag nicht einmal ich. Doch bevor ich noch länger abschweife, du batest mich um etwas und ich habe es dir gebracht. Mehr soll nicht zu sagen sein. Genieße den Sommer in Liebe, Mr. Greyfair. Greyfair? Vielleicht hatte sie eine Affäre. Keine Ahnung. Mit 82 ziemlich schnurzig. Sommer? Dauerhafter Sommer? Ist das wichtig? Wollen wir sie nicht erstmal ins Krankenhaus bringen? Lass uns die Alte ins Krankenhaus bringen. Ich nehme sie nur an den Beinen. Der Frühling ist bereits Sommer. Ist dies der Herbst? Also gut. Du machst dich daran, die Beine davor zu nehmen. Wer möchte den Torso tragen? Ich würde sagen, haben wir einen Stuhl jetzt? Ich würde sagen, wir haben sie mittlerweile so auf den Kassenstuhl gesetzt. Ja, dann fixieren wir sie irgendwie auf dem Stuhl, dass wir sie mit dem Stuhl tragen können. Also sie ist immer noch wild, aber sie ist ein bisschen ruhiger geworden auf jeden Fall. Und das schafft ihr relativ ohne Probleme. Ich schaue mir mal die Fenster, die waren ja zugezogen, ne? Ich schaue mir mal die Fenster an, ob mir da irgendwas Besonderes noch anfällt. Gib mir einen Spot-Hidden-Check, I guess. Jaden, zieh dir die... Verborgen sehen. Ja, zieh dir die Ohrschützer an. Nicht, dass die Sirene wieder losgeht und wir die Alte fallen lassen. Bitte. Was ist mit ihr, wenn die nochmal losgehen, dann kapiert sie doch locker. Ja, also normal, Erfolg. Ich setze ihr auf. Du die Fenster an, gehst so ein bisschen das Ganze ab, ziehst die Rolladen einmal hoch, lässt sie wieder runter. Fenster scheint allerdings nicht zu sein. Gibt es noch ein Hinterzimmer oder so? Ja, es gibt das Hinterzimmer, aus dem er die Zettel geholt hat. Okay. Was könnte das bedeuten? Frühling vorbei. Ist da ein Datum drauf? Nein. Schreibt ihm keine Daten auf seine Seite. Ich habe mir die Ohrschützer angezogen, er hat seine der Alten angezogen. Okay. Ja, ist so ein bisschen wild, sie jetzt diese Ohrenschützer anhat. Du hast dir deine aufgesetzt, merkst jetzt diese Stille. Und zusammen hieft ihr einmal den Bürostuhl hoch und tragt ihn jetzt aus der Front der Tankstelle raus. Ganz kurze Frage, welche Kopfhörer? Habt ihr noch welche gefunden? Im Hinterzimmer lagen noch ein paar. Noch ein paar sogar? Okay, weil ich habe ja auch... Einer, also ein. Dann hast du meine jetzt genommen und die aufgesetzt. Ein paar wie zwei. Dann habe ich die gar nicht gehabt und das ist deine. Achso, nee, ich hatte ihr die ja aufgesetzt und dann wieder runtergenommen und desinfiziert und so, deswegen. Warum wolltest du ihr die... Willst du ihr die aufsetzen? Dann krepiert sie nicht, wenn das nächste Mal eine Sirene losgeht. Das hat nichts mit der Sirene Ich behalte diese Wie kommst du darauf, dass das was so ein bisschen paranoid, was das jetzt angeht. Weil sie aus den Ohren blutet und das ein Geräusch war und sie versucht hat, mich zu töten, direkt nachdem diese Sirene losgegangen ist. Alter, diese Alten... Nee, die braucht irgendwelche professionelle, geistige Hilfe. Nee. Willst du die jetzt ins Krankenhaus tragen? Ja. Mann, die blutet aus den Ohren. Willst du, dass die uns hier verreckt? Zuck mir mein Auto. Nachher hat uns irgendjemand gesehen und dann sind wir schuld, dass die Alte tot ist. Was? Wir haben doch gar nichts gemacht. Die wollte... Ja, aber es hat doch keiner gesehen. Interessiert das? Die Alte ist tot. Wir waren in ihrem Laden. Sie ist tot? Nein, aber wenn sie es wäre. Meine Fresse. Ich wäre ja dafür, dass wir jemanden hierher schicken, der sich um sie kümmert. Wir, nachher glauben die noch, wenn wir sie rumschleppen... Das Telefon funktioniert nicht. Wie willst du sie denn rumtragen, nicht, wenn uns jemand mit ihr sieht? Sie ist gefesselt auf einem scheiß Stuhl. Ja, weil sie uns angreifen wollte. Ja, dann sagen wir das eben. Dann kommt nachher irgend so ein Freak mit einer Knarre und will uns abballern oder sowas. Könnt ihr nicht ein bisschen von dem Blut auf ihre Hände schmieren? Dann sieht es so aus, als hätte sie uns angegriffen. Amy, was... Was hast du denn? Ach, könnt ihr jetzt einfach mal aufhören zu diskutieren und die Alte ins Krankenhaus bringen? Ich will die Alte nicht ins Krankenhaus bringen, dann Mann! Dann bringe ich sie eben selbst! Ja, dann mach das doch! Aber könnt ihr hier warten? Ich nehme mir die Alte und gehe gen... Du Nicknack! Krankenhaus. Also gut. Ihr beiden. Achso, ich gehe auch mit ins Krankenhaus. Achso, ihr geht... Ja, geil. Oh, ey. Danke, Amy. Ja, so bin ich auch. Ja, geht doch. Das war mein Vorschlag, sie ins Krankenhaus zu bringen. Ja, dann geht doch. Ja, tschüss. Yep. Ich bleib dann noch so ein bisschen im Laden stehen. Das sind halt alle Teenager. Einmal so. Ich gehe nicht sofort hinterher. Verschränkt sich dann so ein bisschen an die Theke lehnt in der Kasse und ihr, der ist, die Frau hoch, sie ist alt, sie ist nicht besonders schwer. Sag mit dem Stuhl kriegt ihr ohne Probleme hin, ihr als Sportler. Und ja, Amy trippelt euch so ein bisschen hinterher, als Jaden und Next zusammen beginnen, die Frau zu tragen. Seht, die Stadt liegt sehr ruhig und dunkel vor euch. In den wenigsten der Fenster brennt noch Licht und nur in der Ferne sind ein, zwei zielstrebige Personen unterwegs, die allerdings bald in Seitengassen verschwinden. Immer mal wieder fällt euch auf, dass Teile aus dem Stein des Bürgersteigs rausgebrochen sind und achtlos an den Wegesrand geworfen wurden, wie in vielen amerikanischen Städten, aber nichtsdestotrotz. Und in der Größe variierende Schlaglöcher zieren die Straßen. Für einen Moment knallt es laut, als ob eine weitere Straßenlaterne in der Ferne zerbricht. Lauft 10, 15, 20, 25, 30 Minuten, bevor ihr jetzt langsam an eurem Ziel ankommt. Sieht vor euch, du willst in dem... Ganz ehrlich, nachdem ich so ein paar Sekunden da gestanden habe und denkst so, fuck this shit, ich durchsuch diesen Laden. Okay. Ich suche einfach an jeglicher möglichen Ecke nach irgendwelchen Sachen. Der auch noch. So. Ja, ein verborgenes Ecken-Check. Schaff ich nicht. Findest nichts besonders Extraordinäres. Viele Rechnungen. Findest einen kleinen Fernseher in einem der Zimmer. In demselben Zimmer, in dem sie vorher war. Und ist allerdings ausgestellt. Und ansonsten gehst du ein paar Schubladen durch. Findest nur ordinäre Papierkram. Gar nichts. Ja, gut. Ich bin einem gefällten Check. Ich bin einem gefällten Check. Ja, okay. Ja, okay. Alles klar. Dann gehe ich erstmal raus. Hatte sie uns gesagt, wie das Hospital heißt? Das ist das Odin Falls General Hospital. Okay. Gott, ich hätte Verborgenes erkennen müssen. Nicht verborgen bleiben. Okay. Also gut. Ich geh den hinterher. Okay. Aber also so, dass ich sie in der Ferne noch sehe. So denke mal, ich weiß, in welche Richtung die gehen. Und versuche aber möglichst irgendwie vorsichtig zu gehen und mich eher so im Schatten zu halten, dass ich nicht irgendwie von jedem x-beliebigen Menschen gesehen werde. Okay. Ihr kommt derweil an eurem Ziel an. Ihr seht vor euch den Lichtaufzug des Owen Falls General Hospital. Seht, der Parkplatz ist ziemlich komplett leer. Und innen drin brennt Licht. Allerdings seht ihr auch in dem Empfangsgang keine Person. Gehen rein. Ja. Drückt die erste Tür auf. Und seht jetzt vor euch einen L-förmigen Gang. Quasi ein Stückchen weiter reingeht. Dann nach rechts. Zu eurer Rechten ist eine Tür. Ist eine große, nicht weniger Metalltür, aber so eine große Sicherheitstür. Und zur Linken sind zwei weitere Türen. Ich rufe einfach mal in den Gang. Hallo? Ist hier jemand? Wir haben hier eine verletzte Frau. Erstmal keine Antwort. Lass uns erstmal hier abstellen. Ich würde... Das ist ja ein Krankenhaus aufgebaut. Also da im Eingang ist niemand. Ich würde dann mal in so einen Gang reingehen und ein paar Türen anklopfen. Mhm. Klopfst du Türen an. Bei der... auf den beiden linken Seiten klopfst du an, rüttelst du ein bisschen an der Tür, passiert nichts. An der rechten Seite kommst du an, öffnest die Tür, drückst sie so ein bisschen auf und siehst da drin so einen kleinen Empfangsraum und siehst weiter hinten, eine der Leuchtröhren hier scheint auch durchgebrannt zu sein. Siehst einen Mann im Arztkittel, der sich im Moment umdreht, ein bisschen zerstreut wirkt, sich seine Brille ein bisschen ins Gesicht hebt und sagt, oh, guten Tag. Hallo, wir haben eine verletzte Frau hier vorne und wir brauchen Hilfe. Sag, oh, was ist denn vorgefallen? Wir wissen es nicht genau. Sie ist auf einmal anscheinend ausgerastet und auf die Jungs losgegangen. Mit Stecknadeln. Oder also Nadeln? diese laute Sirene ist losgegangen. Das hat nichts mit der Sirene zu tun. Lass mich doch mal einfach erzählen, was passiert ist jetzt. Die Sirene ist losgegangen und die Frau hatte noch so Lärmschutz-Kopfhörer. Mhm. Und dann bin ich reingegangen und habe sie gefragt, ob sie mir noch einen. Und dann ist sie aber auch schon auf mich losgerannt mit Stecknadeln und versucht, mich abzustechen. Da hatte sie die Kopfhörer nicht mehr auf. Irgendwas muss im Kopf geplatzt sein. Dann haben sie sie gefesselt und auf diesen Stuhl gebracht. Mann. Sie blutet aus den Ohren. Ich verwirrt an. Geht dann in den Gang, legt euch so ein bisschen auf die Schulter und sagt, okay, kein Problem, wir kriegen das hin. Rein und sieht die Frau und sagt, oh, Mrs. Willow. Ich verstehe. Gut, und er für einen Moment ein bisschen verwirrt und rufte, Eric? So gerade in der Pause sein. Und sieht das öfter? Nimmt den Stuhl und zieht so ein bisschen mit und sagt, ich will ja nicht, eigentlich darf ich nicht, aber ich. Und ich meine, wo ich schon so direkt damit konfrontiert war, solltet ihr vielleicht geht einmal für einen Moment zurück in den anderen Raum und kommt kurze Zeit später zurück mit einem kleinen Klemmbrett und darauf ein Dokument. Sehr. Wie heißt der? Hat der einen Anstecker mit seinem Namen drauf oder so? Fitch. Dr. Fitch. James Willow. Der Patient wurde mit multiplen Stichverletzungen im pektoralen und abdominalen Bereich. Kannst du ablesen? Okay. Ja, dann lies doch vor! Der Patient wurde mit multiplen Stichverletzungen im pektoralen und abdominalen Bereich eingeliefert, als ob du das verstehen würdest. Der Patient war nicht luzid. Ergriffene Maßnahmen, blutungsstillende Maßnahmen wurden ergriffen, inklusive der Verabreichung von Hämostatika. Die gerissene Lunge wurde mittels einer Notoperation von Dr. Fitch verschlossen. Dass der überhaupt operieren kann. Zusammenfassung des Aufenthalts. Trotz der ergriffenen Maßnahmen ist der Patient leider an seinen Verletzungen erlegen. Die Ehefrau des Verstorbenen, Margaret Willow, ist ortsansässig und wurde von Officer Cooper vorerst in Gewahrsam genommen. Starker Tatverdacht liegt vor. Anscheinend ist das schon mal passiert. Aber warum ist sie dann sie noch hat den Mann auf umgebracht. Freiem Fuß? Und sie sagte, der sei doch nur kurz. Die ist geistesgestört. Ich sag das, das hatte mit der Sirene nichts zu tun. Die Alte ist dement. Und krank. Also. Alter, er hat die Scheiße mit dem Auto. Ist doch die Scheiße mit dieser Frau. Und dann versucht mich eine Geisteskranke abzustechen. Dr. Fitch. Was steht auf dem anderen Zettel? Das ist. Dr. Fitch, diese Sirene. Ja, immer wenn wir diese Sirene gehört haben, dann haben wir so. Also zumindest ich, so krasse Kopfschmerzen bekommen. Mhm. Den wievielten haben wir heute? Warum ist das so? Den wievielten haben wir heute? Und. Ich setze meinen Kopfhörer auf. Kopfhörer auf. Weiteres Mal dieses markerschütternde Geräusch. Das durch den Raum geht, das so ein bisschen die Fenster zittern lässt darunter. Zwei von euch setzen sich die Lärmschutzkopfhörer auf, kommen damit gut zur Ruhe. Ihr beiden allerdings, wenn ihr euch weiter so Knie zwingt, ihr an eure Ohren greift und Nässe spürt, ihr beide verliert weitere 4 Stabilitätspunkte. Als ihr seht, wie als und der Fitch, der gerade antworten will, den Stift hebt und sagt, nun, mein Junge, dass so nach unten geht. Ich glaube, vorher. Ich trete schon ein Stück zurück, als ich das sehe. Ihm Blut aus den Ohren läuft. Yes. So läuft, mit diesem Klemmbrett anfängt, nach euch zu schlagen. Ich schlag ihm einfach mitten auf die Nase, so. Bam. Bitte? Ein Trap. Ich bin ja nicht da. Komm jetzt wieder in Gottdamn. Ich mach jetzt meine Geschicklichkeitsskala einfach hier. So. 70. Wir haben 70 für Nax und Matthew. Ich bin noch gar nicht da. Ja, aber ich schreibe dich trotzdem okay. Auf. So. Ja, weil das ist die Liste, die ich sowieso benutzen werde generell. Dann haben wir 45 für Jaden. Wir haben 20 für Amy. Also gut. Wenn man sich jetzt einmal in den Krankenhausraum auf euch stürzt, möchte mir jeder einen D4? Einen D4 geben, ja, für sich. Alter, selbst der Stuhl ist da. Was ist ein D4? Das ist ein roten? Ja. Brauchst du ein D4? Ich bin noch gleich da. Achso, ja. Und selbst wenn, dann hätte ich mal. Du bist ein bisschen weggetreten. Welcher bist du? Der blaue. Hellblau. Okay. Stück weggetreten. Steht ungefähr so. Ich bin auch weggetreten. Und dann nehmen wir für Dr. Fitch doch einfach diesen D10. Ja. Damit sind Max und Matthew als erstes drin. Ja. Ich sehe, dass er uns feindlich gesinnt ist, ne? Mhm. Ich schlage ihm auf die Nase. Okay. Gib mir... deinen Angriff. Nahkampf, ne? Mhm. Handgemenge. Toni, kann ich da noch was aufrechnen oder nehme ich die 25%? Er nutzt seinen zum Gegen. Nee, er nutzt seine Aktion zum Gegenschlag. Kämpfen habe ich bisher noch gar nicht zu tun. Das wäre eine 27. Ja. Er würfelt eine 81. Ja, das so triffst du, das müsste das Kampf sein, ein D4 sein. Ein W3. Er liegt ein. Okay. Ein W3? Ja. Ja, dann würfel. Waffenlos, Schaden, ein W3. Plus okay, dann SP. Würfel ein W4 und die 4 gilt einfach nicht. Hast du den Schadensbonus? Den einen W4, also einen W4 plus noch zusätzlich? Nee. Was für eine Statur hast du? Das ist eine gute Frage. Hast du nicht nach? Okay. Darf ich mal kurz? Ich gebe dir meinen Schaden gleich, du kannst ja schon mal weitermachen. Also gut, Matthew ist nicht da gerade. Als nächstes wäre Dr. Fitch da, der ständig einmal nach dir schlägt. Los. Und es ist ein normaler Erfolg. Kann ich abwehren? Du kannst abwehren, wenn du möchtest, ja. Richtig. Das ist eine 32 auf gegen deins oder was? Genau. Ist das auch ein normaler Erfolg oder was für ein Erfolg ist das? Das ist ein ja krasser, also 35 ist die Hälfte von 70. Also ein schwieriger Erfolg. Ja, wenn du auf 35 drauf bist. Ja. Ist gut. Hast du gerade... weil bist noch den Mann zu schlagen, läuft er auf dich zu mit diesem Klemmbrett, versucht irgendwie nach dir zu schlagen. Du weichst aus, schaffst es dem Angriff zu entgehen, stehst jetzt an der Seite immer noch in dieser leichten Kämpferstellung. Sie wissen, was mit dir passiert. Jaden, was möchtest du tun? Ich versuche ihn zu treten, von mir wegzutreten. Okay. Gib mir einen... gib mir einen Angriff. Das ist eine 2. Also ein crazy Cray-Cray. Okay, dann müsste das automatisch voller Schaden sein. Das bedeutet, das sind 3 Schadenspunkte. Aber ich glaube, ich kriege auch einen recht hohen Schadensbonus noch, weil ich eine hohe Körpergröße und Stärke habe, wenn sich das daraus irgendwie errechnet. Ja. Plus SB ist ja der Schadensbonus, ne? Du musst es eigentlich einen relativ hohen haben. Ich habe einen W4. Also plus einen W4. Ja. Dann habe ich den wahrscheinlich auch. Du hast. Es wird aus. Ja, du hast Größe auch eine 4 plus und 1. Dann sind das insgesamt 8 Schaden. So, jetzt gebe ich dir meinen Schaden. Das. Eine 2. Das ist eine 4. Hast du noch eine 4? 5, 6 Schaden von meiner Seite aus. Okay. Danke. Also gut. Als sie jetzt einmal in Unisono auf den Mann losgeht und dich unter seinem Angriff drunter geduckt hast, einmal anvisierst, Faust nach vorne steckt, spürst, wie sein Kiefer unter deinem Schlag bricht zur Seite, knackt einmal. siehst du im Moment, wie Blut an der Seite runterläuft und Speichel, letzter Mann, jetzt wie wild, einfach ein wilder Hund, tollwütig, Schaum aus dem Mund läuft. Weiteres Mal brüllt, versucht weiter zu euch zu kommen. Jayden, du allerdings, ein Tritt gegen seinen Oberschenkel, fast sein Bein brichst, er für einen Moment auf dem Boden ist, krabbelt und dann wieder auf euch zuläuft. Damit ist Amy dran. Dieser Feuerlöscher ist ja auch real da. Ja. Dann würde ich einmal zu dem rennen und den nehmen. Okay. Und wenn ich dann... Ich bin der Schwarze eigentlich. Der? Nee, ja, der andere. Der Schwarz. Achso, der. Der Schwarz-Blaue. Der wird's aber auch. Und kann ich... Habe ich noch genug Movement, um wieder mit dem Feuerlöscher zurück und ihm damit eine runterzuhauen? Das ist eine gute Frage. Ich habe eine Bewegungsweite von 7. Dann würde ich einfach mal sagen, ja. Lassen wir einmal 5 gerade sein, bevor ich mich richtig gut durch das Ding gelesen habe. Versuche ich jetzt zu hauen. Okay, gib mir einen Angriff. Ist das Stärke? Ja. Ja. Nee. Merkst, ist nicht stark genug, um diesen Feuerlöscher hochzukriegen und schaffst es nicht, dich am Kampf für den Moment zu beteiligen. Next, was möchtest du tun? Ich schlage ihn ein weiteres Mal auf den Kehlkopf diesmal. Also gut. Versucht ein weiteres Mal einen Gegenschlag. Eine 3. Fucking Lucky Boss, der hat eine 8. Krass. 1 plus 5. Okay. Einmal ausholst, mit voller Wucht gekonnt auf den Kehlkopf schlägst, merkst, wie seine Speiseröhre da drunter einmal geht, der Mann ist so widerlich am Röcheln ist, allerdings sich noch mit einem kleinen bisschen Leben festhält. Ein weiteres Mal anguckt, weiteres Mal ausholt. Die ist ja mit einer 17. Die trifft. Und er dir 5 Schadenspunkte macht. Dass er einmal ausholt und mit quasi dem Hammer seiner Hand dir einmal einfach ins Gesicht schlägt. Du merkst, wie es einmal über deine Nase rutscht. Gut, vielleicht irgendwas da drin knackt. Einmal an deiner Lippe hängt und dir dann brutal auf der Brust landet und dir einmal. Und du merkst, du hast sowas noch nicht gespürt. In dieser Intensität, dass jemand so zuschlägt, so sehr verfehlt gleichzeitig und trotzdem solchen Schaden auslöst. Spürst, wie dein Brustkopf im Moment knackt darunter. Der Mann weiter, wie wild jetzt vor euch steht und einfach nur mit beiden Fäusten trommelt. Dann ist Jayden dran. Ich versuche ihm sein kaputtes Bein, was ich vorgetroffen habe, wegzutreten. Okay, das ist dein Angriff. Das ist eine 95 und damit nicht geschafft. Okay. Mann, in dem Moment zu wild ist, weiter um sich schlägt, in alle Richtungen. Du Probleme hast, nah genug ranzukommen, um deinen Angriff zu machen. Amy. Ich schlage noch ein weiteres Mal mit dem Feuerlöscher. Also gut, gib mir einen weiteren Angriff. Ich werde ihn aber, das hätte ich eben schon machen sollen, erschweren um 1d10, weil es ein sehr schwerer Feuerlöscher bist und du nicht besonders stark bist. Ich habe eine 93 gewürfelt. Also eine 103. Und du weiter. Wenn ich ihn um einen D10 erschwere, muss ich kurz dazu sagen, müsste den D10 zusätzlich würfeln oder ihn abziehen. Mhm. Also hätte auch nur 1 sein können. Warte. Aber ja, das ist ja egal, dass du ihn in 93. Ihn nicht ganz hochkriegst und so ein bisschen doppelt daneben stehst, versuchst diesen Feuerlöscher zu heben, als die anderen gerade in diesem Mano a Mano a Mano Duell sind. Und damit ist Next ein weiteres Mal dran. Aber ich habe eine gute Statur. Stärke. Stärke. Ich box. Ein weiteres Mal. Und ich bin größer als du. Daneben. Versucht einen Gegenschlag, hat eine 33. Damit schafft er das. Du bekommst einen weiteren Schadenspunkt. Als... ausholst, versuchst nach ihm zu schlagen, ein weiteres Mal versuchst ihn zu treffen, aber sein Kopf sich zur Seite dreht. Er einmal ausholt, mit dem Ellbogen jetzt, gerade gegen deine Schulter schlägt, aber hauptsächlich verfehlt. Dann bist Jayden dran. Amy, gib mal her! Ich will keine Feuerlöscher haben. Ja. Und Ich versuche ihm einmal komplett alles ins Gesicht zu spucken. Oh, das hätte ich auch tun können. Okay, das mach's als Kampfmanöver. Aber ich würde Geschicklichkeit als Untertan. Okay, ich hätte es nicht geschafft. Ich glaube ich auch nicht. Oh, eine 5! Krass. Okay. Schießt und er versucht irgendwie da rauszukommen, aber jetzt vollkommen mit diesem Rauch eingefallen ist. Der Schaum sich so ein bisschen auf sein Gesicht setzt und Schaum, der an den Seiten davon weggeht, ist so ein bisschen versprüht und ihr jetzt seht, wie er für den Moment vollkommen orientierungslos ist. Weg hier! Scheiß auf den Ort! Und damit ist Amy dran. Der liegt da jetzt, ne? Er steht immer noch, scheint allerdings für den Moment desorientiert zu sein, schlägt so ein bisschen um sich. Liegt da noch irgendwas an Dingen rum, die man sich auf dem, die man noch so grabbeln kann, die gebrauchbar sind? Höchstens sein Klemmbrett. Das nehme ich mit. Also gut. Guck dich einmal, nimmst das Klemmbrett. Und dann renne ich auch weg. Okay. Rennst auch zur Tür. Ja. Okay. Ich gebe dir gleich einen anderen. Ich möchte ihn tackeln, so auf die Schulter nehmen und dann auf den Boden. Okay. Weil fucking hell hat das wehgetan. Gib mir einen. Willst du lieber einen Angriff oder lieber einen Angriffsmanöver? Ich möchte einen Angriff machen. Ja, gib mir einen Angriff. Erst im Moment, ich erleichtere ihn dir um 10, weil er ist im Moment zu verwirrt, um irgendwie zu sehen, was passiert. Ein 35, ja. Okay. Das ist ein Erfolg. Du besinnst dich einmal auf die paar Tricks, die Jaden dir gezeigt hat, gehst in die Knie, lässt die dann doch vorhandenen Sportlergene einmal spielen, sprintest nach vorne, nimmst den Mann unten an der Hüfte hoch, hebst ihn, tackelst ihn mit der Schulter auf den Boden, spürst, wie unter deiner Schulter etwas bricht. Einmal jetzt ab. Und er schlaft. Du hast wahrscheinlich gerade den einzigen Arzt in dieser Stadt umgebracht. Und zu diesem Zeitpunkt machen wir eine kleine Pause. Wir sind in 10 Minuten wieder da. Das wäre 7 nach 9. Ja, lass doch 10 nach 9 machen. Ja, wir haben noch viel heute vor uns. Wir haben viel Zeit. Also gut, machen wir 10 nach 9. Und dann sehen wir euch wieder. Und wir freuen uns. So, trinkt auf den Klü. Sehe ich irgendwie, wenn wir wieder drin sind? Ja. Wenn das Licht geht. Perfekt, also da sind wir wieder exakt pünktlich um 13 nach, genau wie wir es gesagt haben. Und ja, in dem Moment befindet sich die Gruppe, die einst einen Roadtrip wagte, gerade im Odin Falls General Hospital. Immer noch verfliegt langsam der Rauch, dieser Staub, der aus dem Feuerlöscher gequollen ist. Dr. Fitch liegt tot am Boden. Sorry. Steht um ihn herum. Mehrere von euch bereits an der Tür, als Matthew. Ja. Du quasi gerade an der Front des General Hospital ankommst, durch die Glastür schon reinsiehst und die Gruppe siehst, wie sie rumstraucheln, in der Ferne immer noch an den Stuhl gebunden, Margaret, wie sie zittert und ihr so ein bisschen das Rollen von den Rollen hört. Ja, ich mach die Tür auf, geh vorsichtig rein und nimm dann dabei so die Kopfhörer ab, die ich immer noch aufgehabt hab. Jaden, wie er quasi gerade vor dir steht, auf der anderen Seite von der Tür, du machst sie auf, stehst quasi gerade ihm gegenüber. Was ist passiert? Scheiße. War wohl doch nicht nur ein Tumor? Ich glaube, ich hab den umgebracht. Was? Wen? Wer ist das? Ich glaube, ich hab den Arzt umgebracht. Das war Notwehr. Warum? Weil der auch uns losgegangen ist. War es wieder wegen der Sirene, oder? Also, könnt ihr mir nicht erzählen, dass es wegen dieser Sirene nicht gewesen ist? Es muss so gewesen sein. Wir müssen ihn vergraben, damit ihn keiner findet. Wir müssen hier weg? Scheiße. Was sollen wir denn tun? Wartet, habt ihr die Karte? Habt ihr noch die Karte? Wer hat die Karte? Ich hab die Karte. Zeig mir die Karte. Wir brauchen mehr von diesen Kopfhörern. Lass uns auf dieses Motel. Wir sollten den Arzt irgendwo Ich will diese Karte mal genauer. Vergiss doch erstmal diesen Typen. Irgendwelche. Wir kommen im Knast, wenn das jemand braucht. Das war Notwehr. Irgendwo das kann doch Parkhaus keiner. Parkhaus oder irgendwas. Können wir doch nicht beweisen. Irgendwas, wo, keine Ahnung, eventuell Autos sein könnten oder so. Genau, gibt es vor dem Krankenhaus Autos? Parkplatz ist leer. Gibt es einen Krankenwagen? Parkplatz ist leer. Ich suche die Notaufnahme. Ich nimm in meiner Panik die Beine des Arztes und schleife ihn den Gang entlang in das nächstliegende Zimmer, um ihn dort zu verstecken. Ich greife mir aus einem anderen Zimmer ein Betttuch und mache damit die Blutspur sauber, die er hinter sich hat. Also gut. Wo möchtest du ihn hinziehen? In das nächste Zimmer. Okay. Gib mir einen Steckcheck. Einmal Handys aus. Das hört man im Ton. 44. Ist ein Erfolg. Ja. Du packst ihn an den Beinen und ziehst ihn langsam zurück in dieses anscheinend Wartezimmer-ähnliche Ding, wo er auch am Anfang rausgekommen ist. Ziehst ihn rein, schleifst ihn zurück hinter diesen kleinen Tresen, der da in so einem Einlass in der Wand ist. Und ja, packst ihn dahinter. Und der ist... Gib du mir einen... was lasse ich doch würfeln? Medizin? Erste Hilfe? Verkleiden? Geschicklichkeit? Nein? Es gibt nichts Näheres als Geschicklichkeit, also... Suppose ich, ist Geschicklichkeit. Beim Putzen? Brauchst du eher Sorgfalt als Geschicklichkeit. Gibt es Sorgfalt? Nein. Da ist Geschicklichkeit. Eine 99. Nee. So ist es wegzuwischen mit einem Laken, das du irgendwo aus einem von diesen Schränken, die sich im hinteren Teil des Ganges befinden, holst. Aber merkst, ohne das richtige Reinigungsmittel verwischst du es nur so ein bisschen. Und es ist jetzt weniger diese breite Spur Blut, als einfach so ein bisschen dünner, aber dafür ausgefächerter. Leute, ich habe hier mir die Karte nochmal genauer angeschaut und es gibt so ein paar Punkte, die interessant sein könnten. Also wir haben natürlich einmal das Hotel, die Polizeistation, da ist noch eine Diskothek und eine andere Tankstelle. Ich könnte es euch ja mal zeigen. Hier, schaut, ich habe das mal eingekringelt und markiert. Aber was sollen wir damit? Wir müssen ja überlegen, wo wir als nächstes hinwollen. Wir müssen wegrennen, wir müssen erstmal diesen Typen vergraben. Warum sollten wir diesen Typen vergraben? Weil Max ihn umgebracht hat. Wir haben doch keine Zeit für sowas. Ich vergrab doch jetzt hier einfach so einen Typen. Man hat ja nicht gesagt, dass hier noch irgendein Arzthelfer rumläuft. Oh, Eric Scheiße. Oder sowas. Hier müssen ja noch irgendwo Leute sein, aber ich habe draußen keine Autos gesehen. Ich gucke leicht panisch in die nächsten zwei Räume, ob ich irgendwie was Waffenartiges finde, ein Skalpell oder sowas oder eine Nadel. Beide Dicke. Räume schickst du ein bisschen gegen, beide Räume sind verschlossen. Ich trete ihn ein. Versuche ihn einzutreten. Okay. Gib mir einen. Mit der Stärke. Ich würde indes Aktenschränke durchsuchen nach irgendwelchen Hinweisen, ob es weitere Leute gibt, die solche Anfälle hatten wie die. Okay. Gib mir Stärke erschwert um 2d10. Das sind 33, die hätte ich geschafft, plus 6 sind 39, immer noch geschafft, und 5 sind 45, ist immer noch geschafft. Mhm. Also die normale Stärke geschafft. Okay. Trittst nochmal Kraft gegen eine der Türen, trittst ein paar Mal gegen und merkst es langsam, wie das Schloss sich biegt und schlussendlich aufbricht. Merkst allerdings auch, wie dein Fuß beginnt zu schmerzen und schwierig wird, das wahrscheinlich noch ein weiteres Mal zu machen. Trittst die Tür zu deiner Linken auf und siehst da drin ein kleines, anscheinend erstmaliges Behandlungszimmer. Du siehst, du kannst mir schon mal einen Spot, also ein verstecktes Erkennen-Check geben. Nicht Bibliotheksnutzer. Du guckst dich so ein bisschen um, du siehst eine kleine Trage da drin, du siehst mehrere Schränke zu den Seiten und du siehst das Übliche, ein paar Nadeln, die da sind, ein paar Spritzen. Also was in die Richtung, aber nichts, was jetzt unbedingt so hart als Angriffsmöglichkeit zu verwenden wäre. Aber ich möchte mir zwei dicke Spritzen nehmen. Okay. Steht irgendwo was Flüssiges rum? Ich möchte irgendwas da reinziehen. Okay. Auch wenn es Wasser ist, ist egal. Ja, findest du. Das tue ich und dann möchte ich gucken, ob ich noch irgendwas finde, um die Ohren zu verstopfen. Gib mir ein verstecktes Erkennen-Check. Du? 57 von 25. Ziehst die Door auf und in jeder der Schubladen ist anscheinend einfach nur Bettzeug und ähnliches. Eine 15 auf eine 25 ist geschafft. Was du findest, sind ein paar kleine Wattebäusche und ähnliches, die anscheinend zum Wunden verbinden benutzt werden. Steck sie einmal probeweise in die Ohren. Du merkst, sie blocken nicht annähernd wie diese Schallkopfhörer das Geräusch aus, aber du merkst, es ist alles dumpfer und es scheint etwas dagegen zu tun. Das drücke ich den beiden Gehörschutzlosen in die Hand. Hier, stopft euch das in die Ohren, wenn diese Sirene wieder losgeht. Nicht, dass ihr dann auch noch durchdreht und uns irgendwie ans Leder wollt. Wieso stopfst du es dir jetzt schon in die Ohren? Stopf dir das in die Ohren, Mann! Jetzt schon? Ja! Wie bitte? Gut. Wir machen jetzt nur noch Zeichensprache. Wenn du schreist, verstehe ich dich noch ganz gut. Ja, wir sollten hier vielleicht nicht so rumschreien. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Was machen wir jetzt? Was? Ich zeige auf die Karte. Zur Polizei? Ja, da könnten wir abgeknallt werden, das stimmt. Wir haben gerade wen umgebracht. Psst. Wir. Also, ihr wollt tatsächlich zur Polizeistation? Nein. Ich kann nicht zur Polizei. Was ist mit der zweiten Tankstelle? Nee, das wird uns auch nichts bringen. Ne? Wo kommt denn dieses Geräusch her? Was ist New Moon? Eine Disco. Ich wüsste nicht, wo wir... Ich meine, wir könnten uns höchstens in der Disco verschanzen und Musik anmachen, damit wir die Sirenen nicht hören. Vielleicht haben sie in der Disco noch welche von diesen Gehörschützen oder... Warum an jeder Scheiß-Tankstelle steht noch immer ein Auto rum. Bei der Polizei müssen sie Lärmschutz-Kopfhörer haben. Schließlich gibt's doch da diese Schießübungsstände. Das ist doch keine Baustelle. Ach so. Die Schießübungsstände. Wenn wir dort rübergehen, könnten wir eventuell solche... Kopfhörer noch auf. Mann, ich gehe nicht zur Polizei, Alter. Ich habe gerade einen Typen umgelegt. Das müsste er doch nicht wissen. Vielleicht ist ja auch gar keiner da. Vielleicht rasten die auch alle aus. Wie sollen sie das nicht wissen, so blutüberströmt, wie wir sind? Und was ist, wenn sie später rausfinden? Was machen wir jetzt? Also, wenn wir Kopfhörer brauchen, wären die bestimmt bei der Polizeistation. Wollen wir uns sonst einfach hinschleichen und mal gucken? Du kannst dich doch nicht in die Polizeistation einschleichen. Nein, davor, einfach nur mal vom Weiten gucken. Das bringt uns auch keine Mann, Kopfhörer. Scheiße, ich geh nicht zu den Bullen. Ja, wohin willst du... Also willst Lass uns zu dieser scheiß Tankstelle gehen. Da wird doch wohl ein beschissenes Auto rumstehen. Die Polizei ist auf dem Weg dahin. Ich suche jetzt nach einem Krankenwagen. Oder wir gehen zum Motel. Ja, dann lass uns zu dem scheiß Motel gehen. Das ist genauso auf dem Weg zur Tankstelle. Also lieber auf dem, zum Motel, ja? Aber die alte Oma hat uns dieses Motel empfohlen. Ich weiß nicht, ob wir dem trauen sollen. Ich würde das Krankenhaus nach einer Notaufnahme mit Krankenwagen durchsuchen. Okay. Du ignorierst die beiden Türen, die ich hier gesehen habe, läufst ein Stück weiter und kommst jetzt an die Tür, die weiter in das Innere des Krankenhauses führt. Spürst, die ist verschlossen. Hier, einer von euch Dudes, will das nochmal jemand aufmachen? Ein-, zweimal darin rüttelst. Weißt du, wie es auf der anderen Seite plötzlich Bewegung gibt? Kurz einen Moment später. Poltern dagegen geht. Schlägt. Wir brauchen eine Knarre. Das ist bestimmt dieser Erik. Ist weg hier! Das ist dieser Erik! Ist da noch irgendwo ein Feuerlöscher? Ja, hier. Nee, den schleife ich mit. Lass uns hier verschwinden, Mann! Nimm diesen Feuerlöscher, nein! Weiteres Mal. Und ihr hört diesen Knarz an der Tür. Lauf jetzt gefälligst! Gib mir die Spritze! Ich pack Jaden von hinten und zieh ihn so aus dem scheiß Krankenhaus raus. Und so, lauf, Mann, lauf! Ich drücke ihr die Spritzen in die Hand, nehme den Feuerlöscher und dann verpiss ich mich. Und lauf wir aus jetzt. Der Tür raus, als sie jetzt lauf auf der anderen Seite hört, wie es noch ein paar Mal weiter gegen die Tür schlägt, ihn schreien hört. Und als ihr gerade auf die Straße tritt, ein Stück entfernt seid in der Dunkelheit, seht ihr, wie eine Gestalt, blutüberströmter Kittel, rausbricht, sich umguckt, wer langsam ein bisschen ruhiger wird, so ruhiger wird, vor allem Mrs. Willow sieht und anfängt, sich einfach auf sie zu stürzen. Wir haben noch jemanden umgebracht. Lauf, ihr indes auf die Straße runter. Beginnt auf die Straße zu laufen. Und hört jetzt leise das Geräusch von Autos, wie es, Richtung, wie es aus Richtung der Hauptstraße kommt. Schnell in die Büsche? Nee. I don't know. Was soll die tun? Ja, ich würde schnell zur Seite irgendwie in Büsche jumpen oder ich so. Ich stelle mich mitten auf die Straße. Ja. Are you crazy? Ja. Leute! Mhm. Seht, wie vor euch jetzt ein großer Truck, schwarz bespannt, auf euch zuhält. Fährt einmal laut hupt, zweimal laut hupt, anscheinend noch bevor ihr auf die Straße gelaufen seid. Dreimal laut hupt, weiter auf euch zuhält. Im letzten Moment zur Seite driftet, euch umfährt, weiter nach vorne hält und in der nächsten Straße verschwindet. In der nächsten Straße verschwindet? Mhm. Hinterher, ja. The fuck, seid ihr lebensmüde? Wir brauchen komm, ein Auto, dich. Um hier wegzukommen. Oh, warum habe ich mich auf das Ganze eingelassen? Lauft, rennt und rennt dem Truck hinterher. Es dauert 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten. Ich sehe jetzt wieder Blick auf das Fahrzeug. Ihr seht, der Truck steht mittlerweile ungefähr 200 Meter von euch entfernt in der Mitte der Straße. Ihr seht, ein paar Personen sind rausgesprungen. Und ihr seht, wie sie jetzt beginnen, vor dem Truck Barrikaden aufzubauen, während immer noch laut gehupt wird. Ihr seht eine Reihe an Sandsäcken und Stacheldraht, die aufgebaut wurden. Ihr seht mehrere Soldaten in schwerer Ausrüstung, haben begonnen, die Barrikaden zu errichten. Ihre Gesichter von Helmen und schweren Lärmschutzkopfhörern verdeckt. In den Händen schwere M16 Sturmgewehre. Anschlag genommen. Ihr seht, wie mehrere von den Männern, 5 an der Zahl, in die Straßen halten, während 2 von denen immer noch dabei sind, die Barrikaden zu errichten. Ich gehe auf sie zu. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie uns als Bedrohung ansehen, dann nehme ich den Feuerlöscher und gebe nach oben so Sprühstöße ab in Form eines kurz lang hier SOS. Okay. Kurz lang, kurz. Oder umgekehrt. Ihr tretet näher an die Gruppe. Und hört jetzt, wie sich von hinten, aus der Richtung, aus der ihr gekommen seid, weitere Fahrzeuge nähern. Ein weiteres Mal hört ihr das laute Hupen des Trucks. Zuerst passiert nichts, als die Soldaten jetzt vor den Stellung beziehen. Ihr hört ein letztes, als die Gewehre durchgeladen werden. Plötzlich seht ihr eine Gestalt, die wild aus einer der Seitenstraßen auf die Gruppe zurennt. 2, 3 Schüsse erklingen. Und der Mann fällt zu Boden, blutüberströmt, das halbe Gesicht weggeschossen. Seht, es rennt eine Frau aus einer weiteren Gasse auf sie zu und eine weitere. Seht, wie die Soldaten geschult stehen, immer weiter schießen, als jetzt aus ihrem toten Winkel ein weiterer Mann rennt und über die Barrikaden springt, sich das Fleisch aufreißt an dem Stacheldraht. Es ihm egal ist, er weiterspringt. Landet auf einem der Soldaten und beginnt mit den Fäusten auf den Mann einzuschlagen. Eine weitere Kugel tötet auch diesen Mann. Die Soldaten beginnen, die Magazine zu checken, als einer von ihnen jetzt zurück auf euch guckt. Vom Moment einmal auf euch zeigt. Ihr immer noch so die Arme erhebt habt, gerade dabei seid, mit dem Feuerlöscher zu sprühen. Der Soldat sich kurz an den Mund greift, es flüstert, Waffe in den Anschlag nimmt. Und die ersten Kugeln um euch einschlagen. Oh Gott, lass uns hier weg. Entdeckung. Wir müssen hier weg. Gott, ihr hört von hinter euch, wie kleineres Auto, als ihr euch jetzt umdreht und wegrennt, kleineres Auto in die Straße einbiegt. Ihr seht, scheint ein Cadillac zu sein. Das obere Verdeck allerdings komplett weggerissen. Darauf 2 weitere Soldaten. Der eine fährt, der andere die Waffe im Anschlag. Guckt, geistesgegenwärtig auf euch. Hebt die Waffe. Alter. Also willst du schießen? Ihr sprintet in eine der Seitenstraßen, sprintet um die Häuserecken, als ihr weitere Schüsse hört. Hinter euch her. Ich würfel einen die 4. 1, 2, 3, 4. Das ist eine 3. Amy, du bekommst 3 Schadenspunkte. Als du spürst, wie durch deine Wade für einen Moment der schlimmste, brennendste Schmerz schlägt, den du jemals geführt hast, als ihr weiteres Pff hört. Fuck, und eine der Kugeln die Wade. Durch deine Wade schlägt. Sprintet weiter um die Häuser lenken. Ich heb sie auf. Du versuchst sie mitzunehmen. Jaden so ein bisschen mit sich zieht, als du merkst, wie Blut herausströmt, sich einfach anfühlt wie fucking Feuer. Ihr jetzt seht, wie einer der Wagen in der Nähe der Seitenstraße hält. Ja, dabei ist einer der Soldaten rausspringt, jetzt Stellung hinter dem Wagen bezieht. Der nächste von dem, neben dem Fahrersitz, eine der M16 hochnimmt, nochmal durchlädt, auf euch zielt, bevor ihr den ersten Schuss abgibt, seht ihr, wer der erste Mann, Kopf getroffen wird, zurücksinkt, Fahrersitz, langsam, hinten über das Auto kippt. Der zweite dreht sich jetzt um, seht, wie einmal ein weiterer Schuss gegen seinen Helm schlägt oder er jetzt das Feuer in Richtung einer der anderen Seitenstraßen öffnet und zweiter hinter euch. Nimm Amy. Moment, ihr verwirrt, lauft, rennt durch die Seitenstraßen, zieht Amy mit, immer noch, kurz vor dem Heulen ist, von dem Schmerz in ihrer Wade. Kugel allerdings scheinbar durchgegangen ist. Moment, habt ihr Zeit zu fliehen. Lauft durch die Straßen, lauft weiter, merkt, wie in eurer Lunge einfach, es brennt mittlerweile, ihr schmeckt Blut auf euren Zungen, von der Art, wie ihr gelaufen seid. Merkt, wie sich eure Lungen langsam zusammenziehen, merkt, wie euer Herz hämmert. Als jetzt dumpf zumindest über die Schallkopfhörer und alles einen Ruf hört. Hey! Hey! Hey! Hierhin! Und ihr seht, weiter in der Seitenstraße, halb von dem Licht, von den Laternen beleuchtet, ein Mann in Polizeiuniform, großen Lärmschutzhörer auf, der Mann selbst, eine Handfeuerwaffe in der Hand. Als er euch anguckt, allerdings, steckt er sie zur Seite, nimmt die Hände hoch, sagt, hey, komm! Hier lang, hier lang! Hinterher. Komm! Ja. Lass uns noch diese M16er einsammeln. Wäre mein Plan gewesen, aber ich bin schon zu weit gelaufen. Ihr seid schon viel zu weit gelaufen. Okay. Einfach hinterher. Ja. Wir folgen ihm. Hallo, ich mit der Mann. Nimmt sich nicht die Zeit, sich vorzustellen. Nicht einfach. Guckt für einen Moment Amy an. Nähert sich vorsichtig, nimmt sie, packt sie sich auf die Schulter. Ihr seht, es ist ein stämmiger, hochgewachsener Mann. Und beginnt zu rennen. Ihr lauft ihm hinterher. 2-3 Minuten vergehen. Und mittlerweile, kurz davor, merkt, wie das schlimmste Training, das ihr jemals erlebt habt. Merkt, wie die Lungen brennen. Weiter und weiter. Kommt jetzt später an einem leicht verbeulten Polizeiwagen an. Der Mann reißt sofort die Hintertür auf, legt dich auf den Rücksitz, guckt euch an, deutet auf die Beifahrertür und holt den Schlüssel, kramt ihn so ein bisschen zittrig aus der Tasche, richtet sich die Kopfhörer, macht die Fahrertür auf. Für einen Moment überlegt er, guckt sich um, checkt die Lage, rennt nach hinten, öffnet den Kofferraum, drückt dir noch und dir noch einen Lärmschutzkopfhörer in die Hand, schlägt den Kofferraum zu, setzt sich auf den Fahrersitz, der Wagen startet. Guckt euch einmal erwartungsvoll an. Los! Ja, rein, ne? Rein in den Wagen. Setzt euch auf den Rücksitz. Als jetzt mit Schleifen über dem Asphalt der Wagen losgeht. Ihr fahrt. Hört im Hintergrund mal wieder fast die Schockwelle von den Schüssen. Seht immer mal wieder die Lichtblitze, die durch die dunkle Stadt gehen ansonsten. Ja, wieder. Mittlerweile mental in euren Kopf eingebrannt fast. Hört ihr das? Von den Schusswaffen. Ihr fahrt 10 Minuten, 12 Minuten, bevor der Wagen jetzt quietschend anhört. Seid vor einem großen Gebäude. Ihr seht, das Dach hängt so ein bisschen schräg zur Seite und ist fast stilistisch eingerichtet. Die Türen sind mit Postern vollgeklebt, die auch die Eingangstür zukleben. Zeigen verschiedene Bands wie Led Zeppelin oder Don McLean, den ihr selbst vorher noch im Auto gehört habt. Der Wagen biegt um das Gebäude um, hält vor einer Garage, halb hinter dem Gebäude. Seht, wie das Garagentor sich langsam öffnet. Der Wagen reinfährt. Zwei Personen stehen bereits dort, ebenfalls in Polizeiuniform. Seht ihr, der Mann an der Seite jetzt aussteigt, als er den Wagen reingefahren hat und sich das Tor, das sich nur halb geöffnet hat, sofort wieder schließt. Er für einen Moment einfach nur durchatmet. Seht, wie eine Frau und ein Mann vor euch stehen. Die Frau fällt ihm direkt um den Hals. Für einen Moment gräbt sie sich so ein bisschen in die Schulter. Und er einfach nur zerrüttet zu sein. Guckt euch an. Alle immer noch diese Kopfhörer auf. Euch an, winkt euch hinter sich her, als sie jetzt den Weg aus der Garage machen. In eine der Seitentüren. Ich nehme demonstrativ die Kopfhörer ab. Als du das machst, dreht sich einer der Männer zu dir um. Sie ist erst ein bisschen schmaler gebaut, ein bisschen kleiner. Guck dich an. Als sie euch jetzt hinter sich her winken. Ich trotze den Blick gegen Boden gerichtet hinter ihnen her. Ja, ja. Versuch mich aufzurichten und humpel hinterher. So, das sieht alte andere Mann nochmal zu dir zurück und hilft dir so ein bisschen an der Seite mitzukommen. Kommt in den nächsten Raum. Seht mehrere Disco-Kugeln hängen an der Decke. In diesem enorm großen Raum und drehen sich träge. Die gewöhnliche Beleuchtung ist eingeschaltet und zeigt so den spärlich von Couches und Lounge-Tischen durchgezogenen Innenraum der Diskothek und die alle irgendwo hinten in dem Teil eures Kopfes, der nicht mit dieser Situation überfordert ist, diesen Gedanken, wie er so lange davon geträumt hat, einmal an so einem Ort zu sein. Einfach legal in eine Diskothek reinzukommen, aber für den Moment sind die Gedanken verdrängt. Ihr seht, in einer Ecke steht eine lange Bar, auf der mehrere Gewehre aufgebahrt liegen. Gerade ein weiterer Mann in Uniform poliert und überprüft. Die Türen und Fenster sind mit den Kissen der Couches und Brettern verbarrikadiert. Ihr seht jetzt, wie der Mann vorne die Lärmschutzkopfhörer abnimmt und die anderen auch. Bedeuten euch dasselbe zu tun. Wenn trifft euch die Geräuschkulisse, ist es fast komplette Stille. Bis auf ein Gespräch, das anscheinend aus einem der Hinterräume kommt. Ihr seht, wie der Mann, der vorher das Auto gefahren hat, so ein bisschen aufgelöst scheint, sich allerdings ganz gut hält und jetzt ein Gespräch mit der Frau an der Seite anfängt. Gibt's da irgendwo Verbandszeug, das man crashen könnte? Gib mir einen Spot hin, Chip. Ich würde irgendwie gerne dem Gespräch zuhören. Mhm. Ja, gib mir einen Listen-Check. Ist erschwert sogar geschafft. Okay. Tritt ein bisschen näher ran, lauscht hin, die beiden scheinen auch keine Anstalten zu machen, nicht aufzuhalten. Und, er ist so ein bisschen an und sagt, Miranda, es wird immer schlimmer da draußen leben. Wie sie Kinder gefunden sind. Fuck! Sie guckt ihn für einen Moment an und sagt, Sammy, beruhig dich bitte. Sammy, hey, guck mich an, Sammy, hey. Nimmt sein Gesicht so ein bisschen in die Hände und der Mann einfach schweißt, der ihm über das Gesicht läuft und sagt, von ihr lieben Kinder angeschossen. Und während sie ihm immer noch so ein bisschen das Gesicht hält, beginnt der Mann langsam einfach niederzusinken auf seine Knie und hält sich für einen Moment das Gesicht. Sir, es tut mir leid, es war Notwehr, ich wollte ihn nicht umbringen. Und ihr seht, wie der Mann jetzt für einen Moment fast raubtierartig den Kopf zur Seite wirft. Dich anguckt, Nex, und hochkommt und für einen Moment alles, was er vorher gesagt hat, so was du gehört hast, diese Unsicherheit, ist für einen Moment verflogen. Und dann kommt sie dir und sagt, hey, alles gut. Alles gut, was ist los? Er ist auf uns losgegangen und ich glaube, er hat mir eine Rippe gebrochen oder so und dann habe ich ihn einfach getackelt und als er auf dem Boden lag, dann war er tot. Ich wollte das nicht, wirklich nicht, ja, aber ich habe mich gewehrt. Ich sag, hey, alles ist gut, hey, du bist jetzt sicher, okay? Alles gut. Er sagt, Jojo, hey, kannst du den Jungen einmal angucken? Und der Mann hinter der Bar, kommt einmal vor, nimmt Nex so ein bisschen zur Seite und zieht so langsam das T-Shirt hoch, tastet so ein bisschen ab, spürst den Schmerz, als er an die Stelle kommt und guckt sich das Ganze an. Für einen Moment murmelt er so unter seinem Bart und so. Als der Mann jetzt gewertet hat, so ein bisschen näher auf euch zutritt und sagt, hi, fuck. Glück, dass wir es da Leben rausgeschafft haben. Ich bin Samuel Cooper, ihr könnt mich Sam nennen. Und jetzt, wo ihr einen richtigen Blick auf ihn wagt, ihr seht, er ist ein hochgewachsener, athletisch gebauter Mann, vielleicht Mitte 30. 3-Tage-Bart im Gesicht, sein Gesicht und die Nase selbst markant geschnitten, das Haar kurz rasiert und ihr seht unter seiner Uniform so ein bisschen Flanellhemd, das da rauskommt. Und macht weiter, sagt, das ist Miranda, meine Frau. Zeigt auf die andere Dame in Polizistenuniform. Die hier, schlanke, blonde Frau, vielleicht Anfang 30. Und die Polizeiuniform selbst wirkt ihr so ein bisschen übergeworfen. Macht weiter, sagt, das ist Joseph, Jojo. Und zeigt auf den Mann, der gerade dabei ist, sich immer noch so ein bisschen abzutasten. Und ja, ihr seht, relativ kleinen, schlanken, unscheinbar wirkenden Mann. Der Blick allerdings relativ flink und Haare fallen ihm so ein bisschen über die Ohren, scheinbar seit langer Zeit nicht mehr geschnitten. Zeig weiter, Richard, zeig auf den Mann, der euch neben dem Auto empfangen hat, zusammen mit Miranda. Und ja, Ihr seht einen mittelgroßen, stämmigen Mann, noch ein bisschen breiter gebaut als Samuel, aber auch vielleicht ein bisschen dicker, vielleicht Ende 30, Glatze, kahl rasiert und ein buschiger Bart vorn. Und er sagt, Scott und Sarah könnt ihr vielleicht später kennenlernen. So ein leichtes, aber unsicheres Lächeln auf den Lippen. Sagt, Jojo, wenn du Zeit hast, kümmere dich bitte als nächstes. Kümmere dich zuerst um das Mädchen. Sie wurde angeschossen. Der Mann aber. Ja, klar. So ein bisschen hoch und beginnt aus den Hinterräumen Verbandszeug zu holen. Und sagt, beschissene Zeit, um nach Owen Falls zu kommen. Ich bin sicher, ihr habt wahrscheinlich eine Tonne von Fragen. Ich werde versuchen, sie so gut ich kann zu beantworten. Was zum Fick, entschuldigen Sie die Aussprache, ist hier los? Ich guck dich an und Jojo steht für einen Moment bei dir und sagt, brauchst du Schmerzmittel? Irgendwas so. Und er legt einmal zu, legt dir so ein bisschen den Kopf auf die Stirn, als er Verbandszeug holt. Ein paar Tabletten sie dir in die Hand drückt mit einem kleinen Glas Wasser und beginnt die Wunde zu verbinden. Und Samuel sich für einen Moment hinsetzt und ich bedeutet, auf einer von den Coaches Platz zu nehmen. Und sagt, sitz hier. Ich weiß, klingt fucking scheiße, aber ihr müsst euch für einen Moment beruhigen. Und dreht sich einmal um und sagt, Richard, kannst du mir das Zeug bringen? Und Richard nickt einmal, also stapft so ein bisschen, stampft in einen weiteren der Hinterräume und sagt, Scheiße, was waren das für Tabletten? Vor ungefähr das Ibuprofen. Hast du damals Ibuprofen gegeben? Das Ibuprofen. Okay, das ist alles gut. So, vor ungefähr vergehen. Wie lang soll es her gewesen sein? Richard, du hast hier da gearbeitet. Wie lange ist es her? Und ich höre dann aus dem Hinterraum. 10 Jahre vielleicht. Circa 10 Jahren vielleicht hatten wir eine Reihe von Fällen psychischer Krankheit in der Stadt. Alle ähnlich. Ärzte wussten nicht weiter. Patienten wurden aus der Stadt verlegt. Einige sind gestorben. Manche sind einfach nicht zurückgekommen. Irgendwo anders hin verlegt. Spur verliert sich. Wir haben dich nachgefragt. Nicht die Art Stadt, in der man solche Fragen stellen muss, versteht ihr? Das Ganze ging eine Weile und dann hat es einfach aufgehört. Spuren wir vor, bis vor 6 Monaten und das Militär hat um den großen Funkmast in der Nähe vom Arkansas River Position bezogen. Ich wusste nicht warum, sie haben uns nichts erzählt, aber als einfacher Streifenpolizist unterstellst du dich der Autorität, wisst ihr. Ja, wieder haben sie diesen fucking schrecklichen Ton abgespielt. Und wir haben Fragen gestellt, aber wir haben es immer noch zufrieden gegeben. Und okay, mehr von den Leuten hier sind durchgedreht. Es waren viel mehr als damals. Damals waren es vielleicht 4, 5. Jedes Mal waren es 15, 20, 30. Die gleichzeitig ihre fucking Kinder in der Badewanne ertränkt haben, ihre Frau tot geprügelt haben, aus dem Fenster gesprungen sind vor. Und was hat keiner angefangen? Wir haben 2 und 2 nicht zusammengezählt, wir. Und fucking dumm! Und die Frau neben ihm legt ihm so ein bisschen die Hand auf die Schulter und sagt, hey, Sammy, das ist nicht der Zeitpunkt dafür. Der nickt für einen Moment und sagt, nun, die es verstanden haben, waren weg plötzlich, sind nicht mehr zur Arbeit gekommen, sind nicht mehr nach Hause gekommen, waren einfach weg, sind verschwunden. Als es Klick gemacht hat, war es schon zu spät. Die waren zu viele, wir waren zu wenige. Wir konnten nichts ausrichten. Und hat aus dem Hintergrund den Mann, der dir gerade das Bein verbindet, sagt, und das ist genau der verfickte Grund, warum wir das zweite Amendment und wenn er sagt, du, das ist nicht der Zeitpunkt für Politik. Er sagt, doch wir haben versucht, den Unterschied zu machen. Den wir konnten. Und wir kannten die Stadt besser und für sie kam keine Unterstützung nach und so. Und so sind wir jetzt nach dieser fucking Zeit an diesem Punkt. Nur eins hat sich geändert. Seit einiger Zeit fangen sie an, sich seltsam zu benehmen. Weniger Übergriffe, töten nur noch die wirklich Aggressiven. Den Rest nehmen sie mit. Und noch was. Und für einen Moment grinst er so halb und sagt, wir haben einen von den Kommandotrucks lahmgelegt und ein paar Sachen darin gefunden und in dem Moment betritt Richard hinten wieder den Raum und hat so ein paar Dokumente in der Hand und sagt, nun zumindest wissen wir, wissen jetzt, warum sie hier sind. Und viel stiller, als der Mann näher kommt und Samuel aufsteht und so einen Beistelltisch holt, vor euch aufbaut und jetzt eine Reihe an Dokumenten dahin legt. So, gucken wir mal. Und einmal die Schriftstücke auf den Tisch legen. Kannst du lesen? Können Sie lesen, wie ihr möchtet? Ich sage aber einmal, es ist für euer Verständnis wahrscheinlich am besten, wenn ihr sie in Reihenfolge lesen. Das haben wir die Reihenfolge durcheinander gebracht. Mhm. Soll ich sie nochmal nehmen und sie wieder reinfolgen? Ist ja noch besser, es ist der letzte. Die Stellen, an denen quasi immer die X kommen, sind redacted, sind also mit so einem schwarzen Balken markiert. Aber so, das könnte doch... Der erste, ja, das ist so. Leiter PH, stellvertretender Leiter CD, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, im Namen des übergeordneten Projektes M redacted, möchte ich Sie mit diesem Schreiben über einen neuen Schritt in Richtung unseres endgültigen Ziels informieren. Das Projekt unter dem Namen ASC, Abkürzung S, hat schon in den Testläufen XA1 bis XC14 vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Wir werden in Kürze mit den ersten Realversuchen beginnen. C, V und MF haben OFC als Testgrund designiert. Die Experimente werden außerdem in zwei unabhängigen, anderen isolierten Teststätten geführt. Beginn des Projektes ist der... irgendein 20. Ich... steht... ist auch nicht klar. Als Leiter der Teststätte OF konnten wir PRH gewinnen. Der Mann hat eine beeindruckende Laufbahn sowohl in der Psychologie als der Medizin vorzuweisen und wurde in der Vergangenheit bereits für Projekte zu Rat gezogen. Grundlage des Projekts ist wie bekannt F-17XX, Codename S. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Sollten die Russen oder Chinesen ihr B-Programm zuerst vervollständigen, könnte unser ganzes Land dem Untergang geweiht sein. Kein Preis zu hoch. God bless America. Ich hab eine Auflistung an Wirkstoffen, inklusive der Lagerplätze, wo sie gelagert wurden. Dieses, was für Wirkstoffe? Dieser Lysergsäure, Diethylamid. LSD. Ehrlich? Ja. Epoxytrylopatropat? Ecstasy vielleicht. Ja, lies du sie doch. Da unten gibt's Munition. Also Drogen und Munition. Aber das Dokument. Ach, schau, das ist Datum ist von vor 10 Jahren. Genau, vor 10 Jahren sind ja die ersten Fälle aufgetreten, ne? Ich habe. Wir sind aber vor für all die Wissenschaftler unter euch, die es vielleicht rausfinden. Ich habe Pharmazie. Das zweite ist L67. Epoxytropyltropat. Das dritte ist Phenylcyclohexyl Piperidin. Und das letzte ist in der Einerstellung. Und das letzte ist 345 Trimethoxyphenylethanamin. Sagt mir das Sinn irgendwas? Davon, ich habe Mathematik, Botanik und Geologie. Ich habe Pharmazie. Pharmazie stimmt. Also habe ich bei mir. Ah, gib mir doch mal einen Pharmazie-Check. Ansonsten sind es 8000 Runden an 5,56 mal 45 mm Flaschenhalshülsen geschossen. 6 Stangenmagazine und 8 Beta-10-Magazine. Ja, aber mit einer 80 habe ich sowieso nicht geschafft. Okay. Ich habe P geschwärzt, S geschwärzt, Kopie des originalen Roosevelt Space Center Berichts. 1961, Roosevelt Space Center, Arcadia, Ohio. Aufnahme eines ET-Signals, extraterrestrischen Signals. Oh, krass. Unbekannten Ursprungs. Klassifizierung F17XX. Signal tendiert dazu, simple Schaltkreise zu überladen. Empfehlung: Schaltkreise, die mindestens dem Typ X9A entsprechen. Geräuschemitter, die Signal abspielen dürfen, keine der folgenden Elemente enthalten: Carbon, Silizium, Germanium, Zinn, Blei. Signal emittiert mittelstarke EM-Schwingungen, die elektrische Geräte im Umkreis beeinträchtigen können. Militärischer EMP-Schutz empfohlen. Fett gedruckt. Signal hat atomar transformierenden physischen Effekt. Effekt ähnelt Gammastrahlung. Mutationen observiert. DNA-Korruption möglich. Längere Aussetzung führt zu psychischer Destabilisierung. Anthropologischer Kontakt mit Signal wird abgeraten. Degeneration verläuft proportional zu Alter. Forschung an Signal, Codename S geschwärzt, wird eingestellt. Forschungsergebnisse werden an C geschwärzt, I geschwärzt, A geschwärzt übergeben. Mission Odysseus. Einsatzort Odin Falls, Colorado. Designation A14B. Sicherstellung des Forschungsmaterials von P geschwärzt, R geschwärzt, H geschwärzt an Forschungsstelle Gibraltar Y. Höchste Geheimhaltungsstufe ohne Einbezug der Bevölkerung. Extraktion von P geschwärzt, R geschwärzt, H geschwärzt und Eskorte zu Stätte L geschwärzt, VX. Termination von Projekt Siren XA durch chemische Überladung. Anthropologischer Kontakt mit Siren XA sollte unter allen Umständen vermieden werden. Strike Team Lamia und Harpier sichern das Extraktionsgebiet, während Extraktionsteam Orpheus die Zielperson extrahiert. Siren? Ich bin Medizin-Proficient. Kann ich das nochmal würfeln? Ja, Medizin-Check. 17, das ist fast kritisch. Aber nur fast. Okay. Aber es ist auf jeden Fall schwierig. Okay. Du weißt, dass einer der Stoffe, die da stehen, an Chemie, Mescalin ist. Das ist eine psychedelische Droge. Du weißt außerdem, dass eine davon Scopolamin ist, was, falls einer von euch das sagt, die Teufelsdroge ist. Mhm. Und die letzte kannst du dir allerdings nicht erklären. Das sind tatsächlich Drogen. Die letzte kenne ich nicht, aber... Was soll das alles bedeuten? Extraterrestrial. Die haben Aliens gefunden. Das. Sind, das ist doch nicht. Das kann doch. Es gibt doch keine Aliens. Samuel, wie er vom Moment nach vorne geht und sagt. Das ist irgendeine fucking Regierungsverschwörungsscheiße, in die wir hier reingeraten sind. Und für einen Moment hat er diesen besonderen Blick, als er sagt: Fucking, es tut mir leid, ihr auch. Es tut mir so leid. Und seht, wie Jojo für einen Moment mittlerweile dein Bein komplett verbunden hat und aufsteht und sagt: Sammy, warum sollte die Regierung das machen? Warum den fucking amerikanischen Bürger gegenüber? Das macht doch absolut gar keinen Sinn. Und er sagt: Mann, du hast die Sachen doch gelesen! Er sagt: Ja, aber das könnte alles sein. Was, wenn sie uns damit noch verwirren wollen? Das ist doch alles wirrer Scheiß. Sagt Jojo: Sie tragen unsere Uniform, unseren Scheiß, sie schießt mit unseren ficken Waffen. Warum kommt sonst niemand, um uns zu helfen? Ja, Jojo. Warum hilft niemand uns? Der andere Mann sich jetzt im Moment hinsetzt. Was? Was machen wir jetzt, Leute? Wo sollen wir hin? Fuck, ich wollte doch nur eine geile Zeit in L.A. haben. Und jetzt wird auf uns geschossen. Es gibt Aliens. Okay, und Samuel steht auf, geht für einen Moment zu dir, ehrlich an den Schultern und sagt, hey, pass auf, hey, fuck, Tim, hör mir zu, okay? Bist du fucking, ich weiß, es ist scheiße und es macht alles keinen Sinn, es tut mir so leid, aber fuck, ihr seid jetzt bei uns, okay, wir helfen euch, wir bringen euch hier raus, okay? Es wird alles gut, okay? Ist alles gut? Ist gut, hey, guck mich an, Champ, okay? Es ist alles gut, wir kriegen das hin, okay? Wir kriegen das hin! Wir haben es bis jetzt durchgestanden, okay? Und wir sind hier, um den Kampf zu kämpfen. Hätten wir gehen sollen, wir hätten gehen können. Ihr wollt gehen, wir kriegen euch dazu. Wir bringen euch hier raus. Okay. Ich kann nicht kämpfen. Was wollen wir? Ihr müsst nicht kämpfen. Ihr müsst es vielleicht. Aber wir geben euch die Mittel dafür. Es ist dein Leben, wir können nur so viel tun, um es zu verteidigen. Tut mir leid, ich würde euch gerne sagen, dass alles einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen wird nach dieser Sache, aber eine Lüge bringt euch nichts. Das hier wird hart. Und das hier wird vielleicht dreckig. Und ihr müsst das mit uns durchstehen. Nur zusammen können wir das schaffen, okay? Und was habt ihr vor zu tun? Wollt ihr warten, bis sie weg sind, oder wollt ihr wie ein Rambock durch ihre Barrikaden fahren? Für einen Moment will er was sagen, bevor er so ein bisschen zusammensinkt und Richard jetzt von hinten kommt, der stämmige Mann mit der Glatze und sagt, er weiß es nicht. Bis jetzt mit den Taktiken, die wir angewandt haben, einen Standort gewechselt, oft hier. Wir haben uns hier verbarrikadiert, hier kommt das Signal nicht rein, hier. Wir haben viel gemacht, wir. Das war noch nicht genug. Warum habt ihr euch nicht einfach verpisst? Und für einen Moment guckt hoch, Richard, sagt. Warum er sich nicht verpisst hat, zeigt auf Samuel und sagt, weil er glaubt, dass er als guter Polizist von Odin Falls die Sicherheit der Bevölkerung formen sollte. Warum ich mich nicht verpisst habe? Wer auch immer von diesen Strike-Teams die Umgebung sichern sollte, hat's gut gemacht. Der Wald ist fucking vermint bis zum geht nicht mehr. Und draußen warten die anderen. Scharfschützenteams. Er weiß, wie viele davon noch übrig sind. Aber genug, dass wir nach den ersten 2-3 Schüssen keine weiteren Schritte in die Stadt außerhalb der Stadt gemacht haben. Jojo guckt im Moment hoch und sagt, wir müssen diesen fucking Turm lahmlegen. Ernst? Was sollen wir denn sonst machen, Sammy sagt. Turm ist fucking mitten in dem, was sie sich aufgebaut haben. Wir könnten den Turm nicht lahmlegen, selbst wenn wir wollten. Wir haben es bis jetzt hinbekommen, so warum sollten wir nicht? Sagt, wir können es nicht. Kommt diese Sirene aus dem Turm? Das ist der Funkturm, ja. In diesem Bericht wird irgendwas von einem EMP-Schutz gefaselt. Elektromagnetischer Puls, ja. Ja. Habt ihr irgendwas gesehen, was auf so etwas hindeutet? Wenn wir das Ding ausschalten, dann... Und die Autos, die noch fahren, ihr habt sie gesehen, die Trucks, ja? Die Militärtrucks. Alles andere in der Stadt ist durchgebrannt, das Signal ist zu stark. Bringt normale Autos, ähnliche Sachen dazu, den Geist aufzugeben. Dann lasst uns doch einfach mit einem mit eurem fucking Wagen einfach direkt in diesen scheiß Turm fahren. Damit wir auch ganz sicher drauf gehen. Jetzt immer sagt, Moment, ihr müsst gar nichts machen. Wir kümmern uns darum. Es ist okay, wir. Und Moment, Jojo von hinten und sagt, du weißt doch selbst nicht, er dreht sich um. Sie sind fucking Kinder, Jojo! Die haben damit nichts zu tun! Setzt sich für einen Moment hin, steht wieder auf, läuft wie ein Jaguar am Käfig den Raum durch, streicht sich durch die kurzen Haare. Wenn dann würden wir es machen. Jojo sagt, und du hast Bock zu sterben. Was haben wir für eine gottverdammte Wahl? Der Raum, was alles kaputt gegangen ist. Randa kommt ein weiteres Mal zu ihm, redet kurz mit ihm, er beruhigt sich so ein bisschen. Tritt ein Stück weg, setzt sich jetzt an die Bar, hält so ein bisschen einfach, massiert sich die Schläfen. Als Richard jetzt nach vorne tritt und sagt, einer von euch jemals eine Schusswaffe bedient. Ich war ein, zwei Mal auf dem Schießstand von meinem Onkel. Gut, hat mir zumindest ein bisschen Expertise. Und er geht für einen Moment zu dem aufgebahrten Waffen an dem Tisch sich raus, nimmt eine davon, sie haben öffnet das Magazin, nimmt die Kugeln raus, hält sie einmal rum, sagen. Das ist ein Colt, gell? Das ist das Einfachste, was man führen kann. Ich packe die Kugeln rein, dreht das Magazin zu, ihr drückt ab. Pow, das Ding schießt. Habt ihr verstanden? Guck sie an, nimmst du in deine Hand. Na, die war zumindest schon mal am besten gesehen. Also gut. Du hier auf der Seite. Nimm sie. Hier. Nimm die verdammte Knarre, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hier, hier machst du das Magazin auf. Zeig dir den Knopf an der Seite. Das Ausbinden. Für einen Moment. Packst du die Kugeln rein, okay? Du brauchst eine sichere Hand. Kimmer und Korn, du guckst durch die beiden. Die beiden alleinen sich. Todesschuss. So, nimm sie nach vorne, hä? Brauchst ein bisschen räumliche Sicht. Also gut, lasst die Dinge einmal umgehen, macht euch vertraut damit, ihr werdet sie tragen müssen. Verstanden? Das ist ganz schön schwer. Hey. Stell dich nicht so an. Ich bin ein Waffengegner. Das ist im Hintergrund. Das ist der gottverdammte Grund, warum uns Gott das zweite Amendment gegeben hat. Nimm sie in deine Hand, lass sie sprechen für dich. Jojo sich mittlerweile. Weitere, lautere, anscheinend Streitereien aus den hinteren Zimmern. Als Samuel beginnt weiterzureden. Sonntag. Samuel beginnt weiter zu reden. Seht ihr jetzt, wie aus den hinteren Teilen der Tür eine Person rausbricht. Ihr seht kurz geschorenes, auch relativ kurzes blondes Haar, blonder Dreitagebart, ein bisschen völligeres Gesicht. Der Mann, keine Polizeiuniform an. Hose so ein bisschen locker, die ihm sitzt, anscheinend nicht seine eigene. Er schreit. Hey Sam! Sam, sie haben uns gefunden! Sam! Und Samuel vom Moment aufsteht, sich einmal umguckt. Euch anguckt, sagt. Kurz lächelt. Okay, hey. Nee. Seid ein paar coole Kinder, wisst ihr, ne? Es tut mir leid, dass wir uns nur so kurz sehen konnten. Vom Moment nimmt er die zwei Revolver, die ihr habt, drückt euch einfach eine Packung Magel, drückt euch eine Packung Patronen in die Hand, sagt. Wir haben einen Hinterausgang, okay? Wir bringen euch dahin. Ihr geht, ihr lauft, ihr rennt. Ihr findet einen Weg hier raus, okay? Jetzt hört ihr vor den Türen lautes Motorengeräusch, anfängt zu brummen und ihr seht, wie die Tür ein erstes Mal anfängt zu zittern. Ich sage, ihr schafft es hier raus, okay? Versprecht mir das. Versprecht mir das. Versprecht mir, dass es hier raus schafft. Versprecht ja, es mir! Ja, Mann, ja. Versprochen! Okay, kommt mit. Scott, nein, Scott, bring du sie dahin. Und ihr seht jetzt, wie Scott euch einmal an den Händen nimmt, euch mit sich zieht. Lauft durch die Diskothek nach hinten, durch ein, zwei Lagerräume, wo immer noch Kästen an Alkohol stehen. Bis zu einer hinteren Tür. Ich möchte eine Flasche mit starkem Alkohol greifen. Okay. Greifst einfach, nimmst du eine Wodkaflasche mit. Bis zum hinteren Teil. Nächste Tür. Drückst sie so ein bisschen auf. Sie geht nicht. Tut mir leid. Macht ein paar von den Verhackungen daran los. Macht ein paar von den Schlössern los. Drückt sie auf. Kühle Nachtluft strömt euch entgegen, als ihr euch jetzt rausschiebt. Euch für einen Moment anguckt. Ihr wisst, was ihr versprochen habt. Als er euch für einen Moment anguckt, ihr seht, wie seine Ohren anfangen zu bluten. Er euch anguckt. Erschrocken ist in seinem Gesicht. Oh Gott. Mit seinem letzten Kraft die Tür nimmt und sie zureißt hinter euch. Okay. Ihr alle verliert 4 Sanity-Punkte. Trotz. Die habt ihr gerade nicht auch. Ich schnapp mir einen der beiden Revolver. Nach unten sinkt für einen Moment wieder. Schmerz spürt. Von wem? Die sind gerade bei uns. Ich hab einen. Ihr alle merkt, wie eure Grundaggressivität irgendwie ansteigt, euer Wille einfach zu verletzen langsam mehr wird. Und ihr merkt, wie ihr euch für einen Moment wirklich am Riemen halten müsst, nicht irgendjemandem an die Kehle zu gehen. Ihr guckt euch gegenseitig an, eure Augen ein bisschen blutunterlauft, da bist du aber die Kopfhörer. Bevor sie aufsetzen könnt, merkt ihr, wie an der Tür, ein Stück weiter entfernt von der Diskothek jetzt, weiteres Poltern ertönt, bevor es einer großen Explosion hochgeht und ihr schwarze Rauchwolken seht, die in die Nacht ziehen. Vor die ersten. Mann, weg hier! Ja. Los, Kratzen. Let's go! Ja. Und ihr rennt. Ihr rennt. Ihr rennt. Aber ich geb dir einen Revolver. Weil rennt. Ich treff nicht. 100% nicht. Ja, weiter, wir haben nur zwei, weiter. Ne? Die Waffen in den Händen. Habt ihr beide die Waffen jetzt, ja? Sucht sie so ein bisschen nervös während dem Rennen zu laden. Ein paar Patronen fallen auf den Boden. Immer wieder. Kling, kling, kling, kling. Schafft es dann irgendwann. Ihr auf die Trommel rein. Habt sie. Anschlag. Lauft durch die dunklen Seitenstraßen, als ihr im Hintergrund mittlerweile nicht mehr hört durch die Lärmschutzkopfhörer. Allerdings immer noch seht das Brennen, das irgendwo in der Ferne ist. Das orangene Licht und die Rauchsäulen, wie sie hochsteigen. Ihr rennt und ihr rennt ein weiteres Mal. Nehmt Amy mit. Haltet sie irgendwie zwischen euch. Langsamer dadurch, aber merkt wieder, wie euch es einfach in der Lunge brennt, wie das Blut fast hochkommt, von der Anstrengung zu laufen. Merkt, wie eure Muskeln mit Säure überlastet sind. Merkt den Schmerz in euren Beinen. Lauft, lauft. Ein, zwei Mal fallt ihr hin, schafft es irgendwie wieder hochzukommen. Schrammen an den Händen. Immer noch die Schrammen von dem Autounfall. Schrammen von all dem, was heute passiert ist. Lauft, lauft weiter. Seht jetzt irgendwann in einer der Seitenstraßen irgendwie zur Ruhe kommen. Einmal durchatmen können. Mann, wir brauchen einen von diesem fucking LKW, oder? So leid es mir tut, ich einmal ganz kurz weg. Oder einen von diesem scheiß Wagen. Max. Ich glaube, jetzt hätte ich richtig gern einen Joint. Sorry, ich habe meinen Dope im Auto, Alter. Das hättest du echt früher sagen müssen. Was ist, wenn wir zu unserem Auto zurückrennen? Der ist am Arsch. Aber vielleicht kommen wir von dort aus wieder. Vielleicht? Mann, das ist am völlig anderen Ende der Stadt, Amy. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Können wir. Leute, ich weiß. Können wir durch. Das ist echt eine scheiß Situation gerade. Und ich wäre jetzt auch viel lieber irgendwo in L.A. an Venice Beach und würde mich volllaufen lassen. Aber wir sind in diese Scheiße hier reingerutscht. Und wir müssen hier auch wieder rausrutschen. Egal wie verschmiert wir sind. Also tut mir bitte den Gefallen und reißt euch ein bisschen zusammen. Wenn wir zusammenhalten, dann kommen wir hier raus, ja? Du hast jemanden umgebracht. Ja, ja, hab ich. Und du hast mich angegriffen. Und ich werde wieder jemanden umbringen, wenn er mir ans Leder will. Alter, was willst du machen? Willst du sagen, oh ja, komm, bitte schieß mir in den Kopf? Das tut wirklich ganz schön weh. Get your shit together, Alter! Willst du immer so eine Pussy bleiben? Mann, ich dachte, wir haben hier eine geile Zeit auf unserem fucking Roadtrip. Und wenn das dazugehört, dann lass uns doch einfach ein paar scheiß Soldaten umnieten. Ich hab noch nie mit so einem Ding geschossen! Dann Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Okay, denk nach. Wenn du so eine große Ahnung hast, was wir als nächstes machen sollen, Max, dann sag an! Wohin? Was willst du tun? Lass uns Richtung Tankstelle. Die müssen ihre scheiß Autos auch auftanken. Hast du das mit dem... Oh, du willst also so ein Jeep willst du dir schnappen, oder was? So ein Militärauto? Ja, die scheinen ja immun zu sein. Du meinst also nicht, dass irgendwie Leute mit ihren scheiß Gewehren da rumstehen? Bring dich, damit wir uns hier streiten! Haltet beide mal die Fresse jetzt! Ich finde die Idee gut. Besser als gar keine. So wie du? Vielleicht können wir uns da einfach verstecken. Und wenn sie kommen und ihre Wagen auftanken wollen, dann knallen wir sie einfach von hinten ab. Und klauen ihre Klamotten und das Auto. Ich glaube nicht, dass genauso, die nicht geschützt sind gegen unsere Waffen. Aber wir können. Was haben wir denn für eine bessere? Wir können es versuchen. Wir schießen ihnen ins Gesicht. Fertig, aus. Sie haben keine Panzerung im Gesicht. Wir schießen ihnen ins Gesicht, sie fallen tot um und dann nehmen wir ihre Klamotten und ihr scheiß Auto und dann fahren wir aus diesem Gebiet heraus, als ob nichts gewesen wäre. Als ob wir Teil dieser fucking Verschwörung wären. Besser als hier massakriert zu werden. Gut, wie kommen wir da ungesehen hin? Können wir, weiß nicht. Erstmal müssen wir einen Wagen finden. Die Tankstelle ist auf jeden Fall nicht weit. Okay, wo sind wir jetzt? Wir waren ja bei dem New Moon. New Moon, ja. Entweder sind wir nach da oder nach da gelaufen und dann. Wir gehen in Richtung Tankstelle. Gebt mir einen Gruppen. Orientierungswurf. Verborgen bleiben, Chick. Ich hab's geschafft auf jeden Fall. Nee. Knapp drüber. Ich bin der Einzige, der 99. 22 auf 20. Ihr beginnt. Straßen lang zu laufen hier. Guckt euch das Ganze an und seht, ihr seid ein kleines bisschen anscheinend abgekommen vom Weg auf dem Richtung zur Diskothek. Ihr seht, ihr seid an der Sherman Avenue. Beginnt euch hoch zu bewegen, die 12th Street. Beginnt die Myrtle Avenue lang zu gehen. Kommt ein Stück weit. Hört nichts. Permanent nichts einfach mit diesen Lärmschutzkopfhörern, die ihr nach dem Gespräch wieder aufgesetzt habt. Seht einfach nur in der Ferne ab und zu Rauchsäulen und Flammen, die über der Stadt kursieren. Damit müsst ihr durchatmen. Lauft weiter. Euch jetzt versucht, um eine der Straßen zu schleichen. Und ihr für einen Moment spürt, wie der Boden unter euch, einen kleinen Moment vibriert. Seht, wie vor euch eins der Militärfahrzeuge aus einer der Seitenstraßen biegt, vor euch kreischend anhält. Kopfraum aufspringt, dieser enorm große, hinten behangene Stück. 3, 4 Soldaten rauslaufen, alle die Sturmgewehre im Anschlag. Ich angucken. Kösen lassen, ihr seht, alle von denen tragen diese schwarzen Schutzbrillen über ihren Augen, die Sturmmasken auf. Enorm dahinter und die Schallkopfhörer. An. Ja, Arme hoch, ne? Na? Max, mach die Arme hoch. Alter. Das ist kein Staring Contest, mach die Arme hoch. Kopfnicken zeigt ihr auf den Truck. Ja, ich geh schon mal. Mhm. Ich folge. Gesichtslosen Gestalten, die um euch rumstehen. Als ihr an ihnen vorbeigeht, gebt mir beide ein bisschen einen. Eigentlich würde ich es einen Verkleiden-Check nennen, aber ich mache es zu einem Verborgenbleiben-Check für eure Waffen. Was, ein Verborgen-Check für unsere Waffen? Das kann ich sagen, ey. Ja, aber du musst ja auch gar nicht die beiden müssen. Achso. Boy. Pray for it. Acht. Bam! Also ich habe meine hinten in meiner Hose unter dem T-Shirt. Ist der eine von den Männern jetzt auf dich zukommen, vom Moment abtastet und als er näher kommt, fallen mehrere Sachen auf. Als erstes fällt dir auf, dass irgendwie ein seltsamer Geruch von ihm ausgeht. Zweitens fällt dir auf, dass irgendwie dieses Gesichtstuch, das er trägt, diese Sturmmaske, ein bisschen nass wirkt fast. Als er greift, tastet er dich einmal ab, spürst diese massive Körperkraft, die er dieser anders macht. Spürst, wie dein Körper so ein bisschen zusammengedrückt wird. Sehr triumphierend hinten den Revolver aus deiner Tasche zieht. Kreisen lässt, ihn sich in die Tasche stecken. Dich jetzt mit mehr Gewalt in den Wagen schiebt, hoch. Dich jetzt abtastet. Tastet, nichts findet. Dich weiter in den Wagen schiebt. Dich in den Wagen schiebt und dich in den Wagen schiebt. Ihr alle sitzt jetzt hinten quasi unter dem Plandach von diesem großen Truck. Vorne hört ihr wie Motor ein weiteres Mal gestartet wird, als die vier Soldaten wieder hinten zu euch in den Wagen kommen. Waffen immer noch geladen. Drei sind auf euch gerichtet, während der eine Mann immer noch nach hinten Ausschau hält. Ab und zu seht ihr, wie eine verirrte Gestalt auf die Straßen rennt. Ja, einmal anlegt. Schießt. Fahrt dauert vielleicht 10 Minuten. Immer mal wieder ist das Geräusch von Schusswaffen zu hören. Ich will euch, da ihr immer noch die Lärmschutzkopfhörer auf habt, die sie euch anscheinend auch nicht abnehmen. Minuten geht es durch die Stadt. In den ersten 1-2 seht ihr immer noch das Äußere. Danach schließt einer der Männer den Vorhang, macht ihn zu und ihr seht nichts mehr. Spürt nur noch das Gerütter unter euch, spürt nur noch die intensive Anstrengung, spürt den Angstschrei, der euch über den Rücken läuft. Die Männer immer noch da sitzen, vollgeladene Gewehre auf euch gerichtet. Alle den Blick aus diesen gesichtslosen Masken und diesen gesichtslosen Augenschonern auf euch gerichtet. Wir sehen ein bisschen was auf der Ladefläche, oder? Ladefläche scheint allerdings für einen Mannschaftswagen zu sein. Das sind im Endeffekt zwei große Bänke, Anschnellgurte an den Seiten. Und eben diese vier Männer passen vielleicht 15 insgesamt rein und ihr quasi, die als Gruppe zusammengefercht sitzen und diese Männer um euch herum. So. Na, Mission Odysseus, Boys. Die Männer tragen auch alle diese Lärmschallkopfhörer. Mission Odysseus! Odysseus! Hä? Mann, guck dich an. Moment zu dem Soldaten an der Seite. Der andere Mann, guck dich an. Den Plan. Ich kotze. Nichts. Oh. Das Amy einmal hervorgibt, sich übergibt. Einem der Soldaten fast auf die Füße ist, ein paar Spritzer ihm, Schüsse fallen. Kurz, der Mann scheint allerdings keine Notiz davon zu nehmen, hat immer noch die Waffen getrained auf euch. 5 Minuten gehen vorüber, 10 Minuten gehen vorüber, spürt, wie es einfach euer Körper angespannt ist. Als jetzt der hintere Teil des Trucks geöffnet wird, mehr von den Soldaten kommen rein, ziehen euch raus. Ihr seht, ihr befindet euch auf einem gepflasterten Platz, auf dem mehrere Trucks zu den Seiten stehen und einige Soldaten sich bewegen. Ihr seht vor euch einen enormen Funkmast, der in die Höhe wächst und mehrere dicke Kabelbündel, die daran befestigt sind und in Lautsprechern enden, die daran angebracht sind. Enorme, große, fast 1 Meter Durchmesser Lautsprecher, die alle in Richtung der Stadt gerichtet sind, die im Hintergrund hinter euch seht. 2 der Männer, die euch rausgezogen haben, gehen jetzt mit euch und führen euch weiter zu diesem kleinen, schräg in den Boden eingelassenen Betonbunker. Seht die enormen Metalltüren, die daran eingelassen sind. Verstärkt, zweifach, dreifach vielleicht. Einer der Männer bewegt sich zur Seite, schützt die Sicht mit seinem Körper, bedient ein Tastenfeld. Die Türen, einmal ein klingendes Geräusch, schwingen dann auf. Tretet in die Dunkelheit, werdet förmlich reingeschoben von den Männern. Bewegt euch jetzt auf einer nur schwach von Neonröhren erleuchteten Treppe. Lauft sie nach unten, Stufe um Stufe um Stufe, diese Metalltreppe. sie jetzt von den Männern bedeutet bekommt, von den zwei mit den schweren Schusswaffen, die Kopfhörer aufzunehmen. Janko. Er deutet einmal auf den Boden vor sich. Ich habe meine Waffe immer noch versteckt. Hm. Ja, toll, Kopfhörer auf dem Boden. Ja. Werft sie hin. Lauft weiter und weiter durch diesen metallenen Untergrundgang. Immer noch von diesem grünlich-gelblichen, kranken Neonlicht erleuchtet. Bevor er jetzt an einem kleinen Fahrstuhl ankommt. Man stellt sich ein weiteres Mal vor, drückt auf das Tastenfeld. Türen öffnet sich. Einer der Männer bedeutet, euch reinzutreten. Fährt euch so ein bisschen zusammen in diesem 2x2 Quadratmeter Fahrstuhl. Seht, wie draußen ein weiteres Mal auf die Tasten getippt wird. Und seht, wie sich einer der Männer umdreht mit einem. Und sie den Gang zurückgehen. Wir sind in einem Fahrstuhl mit einer Person. Ihr seid alleine jetzt in dem Fahrstuhl. Ah, fucking hell. Hört es rattern, als ihr die Gitter seht an der anderen Seite des Fahrstuhls, wie sie durch einen Betongang nach unten fahren und immer mal wieder eine Neonröhre. Na, Nex? Ich schieße sie doch ins fucking Gesicht. Ich nehme meine Waffe und bereite die so hinter meinem Rücken vor, dass, okay, dass ich schießen könnte, wenn ich müsste. Mhm. Gemeinsam fahrt ihr in die Tiefe. Kurze Zeit, vielleicht 20 Sekunden. Fahrstuhl ist relativ langsam. Als ihr ankommt, öffnet sich die Tür und ihr seht vor euch einen dunklen, metallenen Gang, von demselben ungesunden, gelblichen Licht erleuchtet wird. Gang hat mehrere zellenartige Türen zu den Seiten, schwerem Stahl mit Gitterstäben oben und Fenstern da drin, die den Blick versperren. Scheint verstärktes Glas. 10 Türen ungefähr pro Seite, bevor ganz hinten eine große Tür weiterführt. Und ihr seht, auf dem Boden dieses Ganges sind mehrere Stücke zerbrochenes Holz, mehrere Stücke irgendwie zerknirschtes, halb irgendwie zerrissenes Metall anscheinend und auch mehrere Schriftstücke zu sehen. Was sind das für Schriftstücke? Gehst ein Stück nach vorne, ab und zu hört ihr brutales Schlagen gegen die Türen an euren Seiten. Guckst und du siehst. Wir enden hier als irgendwelche fucking Experimente. Nicht, wenn wir es verhindern können. Ich würde ganz gerne meine Ohren irgendwie schützen, damit sie nicht gleich komplett ausrasten, sobald sie das nächste Mal diese scheiß Sirene läuten. Ich glaube nicht, dass sie hier unten diese Sirene läuten. Nehmt euch irgendwas als Waffe. Was denn? Hier ist nichts. Hier liegt Holz rum, hier liegen fucking Metallteile rum. Liegen da Metallteile rum? Hat er gesagt. Ein paar kleinere Stücke scheint aus Metallstücken losgebrochen. Was heißt kleinere Stücke? Könntest vielleicht was davon als Messer nehmen, tatsächlich. Das ist so ein Schiff mäßig. Ja, das ist halt so ein dreieckiges Stück, schneidest dir dabei ja, vielleicht selbst in die Hand. So ein Teil will ich bei meinem Glück. Ich habe noch diese Spritzen. Dann hast du noch nie einen Film geguckt? Dann wickel dein Hemd rum. Ich nehme meine Jacke. Du hast deine Spritzen? Hast du vorhin auf... Zieh meine Jacke aus, wickel die um so ein Stück Metall rum und versuch das so abzunehmen, dass ich mir nicht die Hände zerstöre. Ja, seht ihr. Okay. Oder nicht? Gib mir einen Geschicklichkeitscheck. Irgendes guckt euch so ein bisschen auf den Boden um und seht mehrere zerrissene Papierteile, die da liegen. Schafft es irgendwie, sie zusammen zu piecen? Schafft es irgendwie, die weniger zerstörten Teile davon zu finden? Schwerer Erfolg. Wickelst du es für dir einen ganz guten Griff? Schaffst es sogar, das so ein bisschen zu biegen, sodass du jetzt einen runden Griff oben hast, den du mit dem Daumen verstärken kannst? Nice. So ein Stück noch. Gott sei Dank. Was ist das alles? Professor Hutchen. Es enttäuscht mich, von Ihren weiteren Misserfolgen hören zu müssen. Sie wissen, dass ich immer auf Ihrer Seite war. Beim Aufsichtsrat ist das jedoch eine andere Sache. Da sie in den Versuchen, den Effekt zu stabilisieren, weiter keine Fortschritte machen, wird Projekt Siren eingestellt. Ein Säuberungsteam wird binnen einer Woche an ihrem Standort eintreffen, die Forschungsunterlagen entgegennehmen und sich um die Beseitigung von Siren XA kümmern. Trotz allem Dank für ihren Dienst. Colonel Eric Durst. Erich Durst. Eric? Könnte auch ein deutscher Name sein. Diese Fotze von Miss Willow hat uns verkaufen wollen. Erinnert ihr euch an diesen Brief, den wir gefunden haben? Gezeichnet PRH. Professor, was weiß ich, Richard Hutchen? Hm. Hier. Wir brauchen mehr Kinder. Und so weiter. Das ist ja gestört. Der Zettel ist tatsächlich handschriftlich verfasst. Der und Momo, den du hast, der ist auch handschriftlich verfasst. Dieser sehr erratic, zitternde Schrift. 1973, April 19. Endlich habe ich es geschafft. Das Experiment ist geglückt und die Teile haben sich zusammengefügt. Ein passender Träger für die Zukunft. Er ist wunderschön und er wächst jeden Tag. Nichts ist süßer als der Gesang des Erfolgs. Ja, der Gesang. Doch der lästige Brief macht mir Kopfschmerzen. Egal, sollen Sie doch kommen, ich habe den Gesang und auch Sie werden ihn hören. Okay. Project M geschwärzt, Leiter P geschwärzt, R geschwärzt, H geschwärzt. 1963, L geschwärzt, Y, VX. Sehr geehrter PH, es freut mich Ihnen im Namen der C geschwärzt, I geschwärzt, A geschwärzt, nun offiziell die Führung des Projektes S geschwärzt unter dem Projekt MX geschwärzt übertragen zu dürfen. Wir haben höchste Erwartungen an Sie und sind überzeugt, dass Sie diese erfüllen werden. Benötigen Sie Ressourcen, wenden Sie sich bitte an C geschwärzt, R geschwärzt über Ihre persönliche Leitung. Unsere Eskorte wird Sie am Morgen des 17. Januar in Empfang nehmen und nach Colorado fliegen. Ihre Teststätte wird die Kleinstadt O geschwärzt, F geschwärzt sein. Ihr Escort-Team wird sich außerdem um die Überwachung des Gebietes und die Einhaltung der Parameter kümmern. Odin Falls? Mhm. CIA? Central Intelligence Fucking Agency? Ich wusste doch, dass man diesen scheiß Politikern nicht trauen kann. Also, warum hat man uns hier runtergeschickt? Ich guck mal in eine der Zellen, sind das? Vorsichtig entfernt rein. Alles gut. Guckst dir in Bildern ein, zwei der Zellen an, nicht dieses Panzerglas anscheinend, das da drin ist und die Gitterstäbe. Siehst du, hörst. Durch die Gitter kannst du windende und schluchzende Gestalten sehen, anscheinend die unter Krämpfen leiden oder ähnlichem. Die meisten davon entweder sehr kleine Körpergröße oder ein bisschen größer, bis ungefähr zu eure. Siehst, manche von denen krümmen sich. Keine wirkt, zumindest von den Schatten, die du sehen kannst, denn alle Zellen liegen in kompletter Dunkelheit. Älter als euer Alter. Allerdings hast du fast das Gefühl, an manchen von ihnen seltsame Fortsätze zu sehen. Sich hin und her winden und selten, wenn eine der Gestalten an ein Fenster rusht, du für einen Moment zurücktrittst, geschockt, so das Gefühl, vielleicht mehr als zwei Augenpaare zu sehen. Leute, die haben sich verändert. Wie war das mit radioaktiven Veränderungen und... Kannst du dir weitere minus 2 Stabilitätspunkte ausschreiben? Jetzt seht, wie. Wir müssen hier weg. Wir müssen irgendwo hin. Wie irgendwo. Matthew anfängt, während er redet, unkontrolliert zu zittern. Ich Ja, geh zu ihm, nimm ihn so ein bisschen an den Schultern und klatsch ihm so ganz leicht, einfach so. Psch. Mann, beruhig dich, Alter. Wir kommen hier raus, keine Sorge. Vertrau mir. Ich weiß, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ich war auch nie der beste Schüler und... Only God knows, was ich in dieser scheiß Lacrosse-Mannschaft überhaupt wollte. Aber ich bin mit euch auf diesen Trip gegangen, weil ich eine geile Zeit mit euch haben wollte. Konnte keiner wissen, dass es in so eine verfickte Scheiße ausartet. Aber wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen... Nex, halt, ist okay. Halt einfach die Fresse. Danke. Ich wollte dich hören, Alter. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und so oft, wie ich auf den scheiß Röhrenfernseher meines Vaters Filme gesehen habe, weiß ich, dass diese Türen alle viel zu klein sind, als dass hier irgendwas Wichtiges versteckt ist. Wir müssen die Dicke aufmachen. Lass uns die Dicke aufmachen, lass uns den Dicken umlegen. Und dann lass uns sie abbauen. Okay. Ich suche nach Knöpfen, die diese dicke Tür aufmachen. Ich drücke einfach alles, was ich will. Dicke Tür, eine Klinke. Achso, nehmen wir die. Ich stehe da mit dem. Ich sehe allerdings, wie Matthew nicht aufgehört hat zu zittern und immer noch weiter so. Ja, aber ich zitter und dann so. Machst du die große Tür auf? Gib ihm doch einen Schluck von diesem harten Alkohol. Ja, ich liebe. Wenn wir hier schon draufgehen, dann wenigstens mit einem Knall. Mit einem Knall. Ich stelle mich ready vor die Tür. Auf drei. Ich mache mich bereit rein zu tackeln, gegen was auch immer da rauskommen soll. Ich zieh die Tür. Ziehst die Tür auf und ohne Geräusch, nur das bisschen Schramm von Metall auf Metall, klingt sie auf. Ihr seht einen runden Raum vor euch. Mehrere kühle Metallbänke, was steril beinhaltet. Seht eine Steuerkonsole. Seht mehrere Regale. Eine große Tafel, an der anscheinend Rechnungen vorgenommen wurden. Mehrere enorme Computer, größer als ihr sie jemals gedacht hättet, dass Computer existieren können. Mit glänzenden Bildschirmen, die Sachen zeigen. Und in der Mitte ein enormes, rundes Objekt, das bis zur Decke reicht und von Vorhängen an den Seiten verschleiert wird. Drein an die See, im hinteren Teil des Raumes eine Gestalt. Hochgewachsen. Man wirkt... gut gebaut, einen weißen, fast weißen stahlgrauen Pferdeschwanz, der nach hinten geht. Und als ihr die Tür öffnet, sich jetzt langsam umdreht und so ein bisschen strubbeligen grauen Bart im Gesicht. Bart ist militaristisch kurz. Du seht ihn in diesem langen Labormantel, der so ein bisschen fast verloren über ihn hängt. Obwohl er eine gute Figur hat, scheint vielleicht eine Größe zu groß zu sein. Man sieht allerdings ein bisschen zerstreut aus. Guckt euch an. Ein, zwei Schritte auf euch zu, steht aber immer noch so ein bisschen halb hinter dem. So. Jo, Wichser. Drück einfach ab. Was ist das hier für eine Scheiße? Ja, Fragen? Was das für eine Scheiße ist, habe ich dich gefragt. Lass dich mich beantworten. Denkt ihr, wir wären wirklich so dumm? Hör auf zu quatschen, was ist das hier für eine Scheiße? Nur schreitet so ein bisschen zur Seite und nimmt sich ein Glas Kaffee, das so steht, und trinkt aus der Tasse. Was das hier ist, ist eine sehr, ehrlich, eine sehr unspezifische Frage, wenn ich ehrlich bin, weil es ist mehr als nur irgendetwas. Es ist alles. Es ist der nächste Schritt. Es ist gleichzeitig ein der Blick in die Vergangenheit und gleichzeitig die Zukunft vor den Augen zu haben. Es ist... Könnt ihr eine etwas präzisere Frage stellen? Runter auf die Knie. Hände hinter den Kopf und runter auf die Knie. Und ich halte gebührenden Abstand. Aber bin nah genug. Trinkt weiter von der Tasse und er sagt: Entschuldigt bitte, ich hab wirklich viel zu tun heute. Runter auf die Knie! Wenn ihr keine präziseren Fragen stellt. Ich schieße ihm ins Bein. Also gut. Gib mir einen Schusswaffenangriff. Yes. Ich stehe relativ nah dran. Dann heißt es. Sagen so 4 Meter entfernt vielleicht. Ist das aus nächster Nähe? Schon ein bisschen weit, oder? 4 Meter ist schon ziemlich weit. Ne? Wenn ich nah genug wäre, kriege ich einen Bonuswürfel. Ja, der geht daneben. Da reicht uns ein Schuss. So, und Revolver geht los. 5 Schüsse bleiben. Also er an dem Mann vorbeigeht, über den Boden für einen Moment schrammt und in eins der Metallteile einschlägt, das jetzt dampfend hochgeht und der Mann sich umdreht und sagt: Ich muss euch wirklich bitten, das hier drin zu unterlassen. Es hat sehr viel Arbeit gekostet, das hier alles aufzubauen und ich würde es wirklich ungern verlieren. Würden Sie sagen, es wäre unklug, auf diesen Vorhang zu schießen? Im Moment hat er so ein leichtes Lächeln im Gesicht. Durchaus. Was ist dahinter? Ihr stellt jetzt präzisere Fragen, das gefällt mir. Die kann ich leichter beantworten. Dahinter ist so etwas wie mein Lebenswerk, schätze ich. Etwas, was nicht nur mein Lebenswerk ist, sondern das in gewisser Weise das Werk von uns allen, von allen Mitgliedern dieser Gemeinschaft. Wir haben es zusammen geschaffen. Und es ist glorreich. Frag ihn nach seinem Namen. Es dafür verantwortlich, dass dieser grauenvolle Ton ertönt, der die Leute in der Stadt wahnsinnig macht? Oh, durchaus nicht. Es ist, was für den Ton verantwortlich ist, ist eine Audiodatei, die uns damals zugeschickt wurde von einem gewissen Labor. Allerdings ist es die Fixe Synapsis, die manche den Ton hören, verändern sich und auf garstige Art und Weise, aber wir haben gesehen, dass manche können sich perfekt verändern. Und wir haben es immer ein bisschen näher geschafft und einer hat sich perfekt verändert. Und wer war dieser eine? Ich kenne den Namen des Kindes nicht. Warum sollte ich auch? Es ist nicht. Seht, es ist nicht wichtig, was er war. Es ist wichtig, was aus ihm geworden ist. Ist er hinter diesem Vorhang? Nun, in der wirklichen Wahrheit und Realität kann man das, was war, nicht mit dem, was ist, vergleichen. Denn das, was ist, hat deutlich größere Signifikanz für uns alle als das, was war. Mach einer den Vorhang auf. Nein. Mach den Vorhang nicht auf. Mach ihn nicht auf. Mach ihn nicht auf. Mach ihn nicht auf. Mach ihn nicht auf. Ich zieh ihn auf. Gib mir her. Sie muss ja schon noch ein Stückchen gehen, bis sie da ist. Gib mir schon die Waffe. Sure. Ich stell mich dazwischen und halt ihr das Teilstück hin. Sag so, mach es nicht. Nicht bevor er noch ein paar Fragen beantwortet hat. Mach es einfach nicht auf. Das, was in den Zellen davor schon zu sehen war, hat mich fast wahnsinnig gemacht. Was ist denn in den Zellen? Mach den Vorhang nicht auf! Was ist in den Zellen drin? Nun, so etwas wie ich denke, in der Wissenschaft würde man es als gescheiterte Versuchsprojekte bezeichnen. Alles hat seinen Preis, aber nun weh. Im Endeffekt geht es nicht darum, was es gekostet hat, seht. Es geht darum, was wir geleistet haben, um hier hast du die Waffe. Du musst es nicht sehen. Wenn er lass es, das wenn er Mucken macht, dann leg ihn um. Oh, ich denke, ihr. Oh, ja. Und ich mache den Vorhang auf. Ich fange an zu schreien und setze mich so auf den Boden und halt will einfach nicht hinsehen. Ich gehe näher am Professor Ratschel ran. Ja, Dramen, ihr sagt, bevor ihr das tut, ihr solltet wissen, dass es für meine Experimente wirklich ein wenig förderlicher wäre, wenn ihr langsame Exposition habt. Ich würde euch gerne langsam noch anblicken. Vielleicht kann ich euch aus euch etwas ähnlich Wunderschönes machen. Versuch's. Ja, gib mir einen. Möchtest du den ganzen Vorhang runterziehen oder möchtest du ihn ein Stück aufziehen? Ich möchte ein Stück aufziehen. Ja. Dann gehst ran. Ziehst ihn so ein bisschen auf. Guck's rein. Was du darin siehst, ist an mehrere Schläuche angeschlossen in scheint diesem grünlichen, fast nährwasserartigen Medium. Das dickflüssig scheint. Gestalt, die aussieht wie ungefähr vielleicht ein 7-jähriges Kind gewesen ist. Allerdings siehst du, die Arme sind seltsam verlängert zu den Seiten, enden in langen Fingern. Du siehst, das Gesicht ist vorne ungefähr bis zur Hälfte des Kopfes einfach nur mit Augen überzogen. Und der Mund ist so rund, fast raubfischartig, mit mehreren Zahnreihen, die nach innen gehen. Der Kiefer elongiert nach unten, verbindet sich so halb mit dem Hals und mit dem Brustkorb, dass anscheinend den Kopf nicht mehr bewegen kann. Du siehst schwimmflossenartige Fortsätze daran, als das Wesen so ein bisschen mit milchblinden Augen dieser Suppe schwimmt. Von den Seiten mehrere Tentakeln aus ihm ausbrechen, die so ein bisschen zucken. Du kannst dir 10 Stabilitätspunkte. 10 Stabilitätspunkte abziehen. Und merkst, wie du. Warte, ich muss mal kurz nachgucken. Merkst, wie du nach vorne guckst und für einen Moment siehst du nicht dieses Objekt, das sich vor dir befindet. Du merkst, wie es einfach in deinem Kopf brennt, wie es sich einfach schmerzhaft anfühlt und dann siehst du vor dir deinen Bruder. Wie er einfach auf einem Stuhl sitzt in deinem Wohnzimmer und du guckst zurück. Leicht ein Lächeln im Gesicht, als du deinen Vater siehst und deine Mutter siehst, die in dem Raum mit dir stehen und das ist dein Wohnzimmer. Ihr seht, wie Next für einen Moment einfach nur vor diesem Vorhang steht, der nur ein kleines Stück geöffnet ist und reinguckt. Und seht ihr, das habe ich gemeint, möglicherweise. Es wäre eine Schande, wenn wir ihn jetzt schon entsorgen müssen, weil er hätte viel leisten können. Ihr alle könntet viel leisten, wenn ihr bereit wärt, einfach nur einen einfachen Schritt zu wagen. Und davon abgesehen, die Futilität dieser Waffe anerkennt. Seht ihr, was passieren wird, wird passieren und es gibt keinen Einfluss mehr in der Welt, den ihr darauf nehmen könnt. Deshalb ist es in diesen Fällen am besten, sich dessen zu fügen. Habe ich noch Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren oder bin ich weg? Du guckst dich um und es sieht aus wie dein Wohnzimmer und du siehst deine Eltern. Siehst deinen Bruder vor dir. Ich will zunächst rüber gucken einmal. Taumelt er nur umher oder steht nur da? Steht er vor mir. Guckt er einfach nur geistesgegenwärtig abwesend rein. Next, was ist los? Was siehst du? Und du hörst die Worte. Aber auf seltsame Art und Weise wiederholt von deiner Mutter und du verstehst nicht ganz den Zusammenhang, auf den sie hinaus will. Max? Mann, ich guck nur Fernsehen. Was ist mit ihm? Deine Serie läuft, Mann. Was ist mit ihm? Das ist, glaube ich, vorher versucht habe, euch zu erklären. Es ist der. Es ist wie. Ein Gummiband, das gespannt wird, langsam, und wenn es zu schnell gespannt wird, kann es reißen. Halt dein gottverdammtes Maul! Halt dein Maul! Also, ich möchte nur neben. Ich bewege mich langsam auf ihn zu. Also, für alles, was hier passiert, abschließend möchte ich euch nur eine Sache wissen lassen. Ihr müsst mich nicht mögen. Aber statistisch habt ihr eine ungefähr 2% größere Überlebenschance, wenn ihr es tut. Da sind doch Knöpfe im Raum überall, oder? Ich fange an, wild auf irgendwelchen Knöpfen zu drücken. Ich will ihm ins Gesicht schießen. Ich würde jetzt halt auch auf ihn zulaufen, okay, zustechen wollen. Also. Dann lasst uns beginnen. Mom, du hattest recht. Sie ist mit dem Arzt abgehauen, Mom. Also gut. Genau. Nee. Seht übrigens, am anderen Ende des Raums gibt es eine weitere Tür, die scheint allerdings stark verschlossen zu sein. Für mich. Da ist Amy. Und das ist Ami. Das bist du. Ich würde sagen, Amy ist gerade dabei, zu einem der Computer zu gehen. Ich war ja schon auf halber Strecke zum Vorhang, ne? Ja, ich war sozusagen zwischen ihr und dem Vorhang an sich eigentlich. Aber ich würde jetzt sonst halt tatsächlich wieder zu irgendwelchen Knöpfen stürmen. So, das ist Toni, ne? Mhm. Ich bin eigentlich auch nah an dem, müsste eigentlich nah an dem Professor Dude dran sein. Je nachdem, ne? Du bist sogar ungefähr hier. Das ist Jaden. Du bist auch näher reingetreten. Ich komme ja, vielleicht einen halben Meter von ihm entfernt. Okay. Also gut, dann lasse ich das als erste Aktion gelten, dass du versuchst zu schießen. Ab ins Gesicht mit der Kugel. Wenn du vor wen die eigentliche aus nächster Nähe schießt, hast du einen Bonuswürfel. Ne? Just saying. Ein Bonuswürfel, ein Zehner, den ich abziehe. Muss aber der Spielleiter entscheiden. Oh ja, würde ich jetzt nicht so nähe gelten lassen. Dann darfst du einen weiteren W10 würfeln und den besseren nehmen. Ah, oh! I looked it up, genau. Denk dies. Und wo ist meine Schießfähigkeit? Ach, da unten wahrscheinlich. Oh, Nicht zweifeln, einfach würfeln. Herz der Würfel. Oh, damn it. Da hat zwei Würfel und wirft zweimal die 40. Ich schaffe es nicht, ihn auf einem halben Meter ins Gesicht zu schießen. Ist da vorne, aber deine Hände zittern, als ein Schuss weit geht, hinten ins Metall einschlägt. Der für einen Moment einfach nur lächelt. Bevor jetzt Beginn der Runde ist, Professor Hutchins das erste dran. Er macht einen Schritt auf dich zu, greift noch die als Aktion erstmal. Succeeded, aber nur normal success. Kann ich mich wehren? Du kannst ausweichen, du kannst einen Gegenschlag machen oder du kannst eine Kampfaktion versuchen. Ja, ich mache einen Gegenschlag. Ich versuche ihn mit dem. Dann musst du einen größeren Success als er. Okay, easy beats. Also er hat einen normalen Success. Auch normaler Success. Okay. Jetzt seht ihr, wie dieser nicht besonders gut gebaute Mann, das in der Mitte seiner Jahre, jetzt nach vorne tritt, dich einmal am Hals packt und anfängt, Jaden über den Boden zu ziehen, hoch. Und du merkst, wie es sich anfühlt, als ob sich eine Stahlschraube um deinen Hals packt. Gezogen wirst, seine zweite Aktion benutzt, um einen Angriff gegen dich auszuführen. Das ist eine 20. Das ist ein ziemlicher Success für ihn. Ziemlich, ja. Und du bekommst 6 Schadenspunkte. Als er einfach einmal weiter die Hand oben hat und du einmal spürst, wie er stärker zusammendrückt und spürst, wie deine Luftröhre gebrochen wirst, spürst, wie sein Daumen, der an deinem Schlüsselbein ist, einmal zu doll knackt und dein Schlüsselbein nach innen bricht. Damit ist Next dran. Du siehst einen extrem seltsamen Familienstreit in deinem Wohnzimmer. Du siehst deinen Bruder, wie er aufgestanden ist, wie er rübergegangen ist zu deiner Mutter und langsam anfängt, sie immer zu packen. Kann ich einschreiten? Möchtest du einschreiten? Ja, möchte ich. Okay. Yo, Brody, bist du bescheuert? Und ich versuche ihn von ihr runterzuziehen. Okay. Deine Aktion gegen seine Aktion. Er hat einen erhöhten Success. Ich habe einen Success. Als er dich so ein bisschen mit einer Hand zur Seite schiebt und er sieht, wie Next nach hinten geworfen wird, vom Moment gegen den Tank prallt, aber dann aufstehen kann. Und damit ist Matthew da. Ja. Ich laufe zu den beiden hin und nehme Jaden die Knarre aus der Hand. Okay. Und dann halte ich sie dem Professor an den Schädel und drücke ab. Ich bin ja relativ nah dran. Ist die Frage, ob wie machbar das ist. Gib mir einen Angriff, aber wir fliehen um 2d10 erleichtert. Ja. Ist mein ganz normaler Fernkampf oder ist das? Du hast noch einen d10. Ich kann es vergessen. Ja, du hast 2d10 erleichtert. Ja, selbst dann nicht. Das war der 85. Kann ich auch den ersten doppelt würfeln und den besseren nehmen? Oder was war die Regelung? Also quasi noch ein D100. Ein Bonuswürfel ist halt ein weiterer D10 und der nimmt den besseren davon. D10 oder D100? Achso, D10 ist der 100. D100. Ja, nee, auch nicht. Okay. Der ist bei 25 so. Willst du da irgendwas treffen? Das war doch zu hart zitterst. Aber ganz ehrlich, ich muss ehrlich sagen, das ist doch irgendwie bescheuert. Du kannst jemandem nicht einfach die Knarre an den Kopf packen, so, der sich wehrt und dann sagen, das ist nicht... Okay, wenn ihr uns dafür flamen wollt, flamen uns dafür, aber ich sage ganz ehrlich so, komm, das trifft. Gut. Ja, danke. Gut. Ja, ich schieß. Also, okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie hoch der Schaden ist von der Knarre. 1W10. 1W10? Hm. Direkt in your face. Okay. Ja, das ist eine 4. Okay. Dass du jetzt an seiner Schläfe für einen Moment die Knarre hast, Revolver hast, ihn lädst, abdrückst und siehst, wie sein Frontallappen einfach zur Seite fetzt. Siehst, wie Stücke von Organmaterial und Schädel zur Seite platzen. Siehst, wie die Kugel sich in Richtung des Vorhangs bahnt und pling von was auch immer dahinter ist abgeworfen wird. Siehst jetzt, wie Sargent immer noch in der Luft hat, sich umdreht und für einen Moment guckst du in seinen Kopf, siehst da drin Augen, siehst da drin oh nein. Bewegendes Material, gar nicht. Sufferst einen weiteren Stabilitätspunkt. Ach, nur einen, das ist aber noch nett. Okay, danke, damit kann ich leben. Sehr. Ich umdreht und sage, es wird sehr anstrengend, das sauber zu machen, wenn ihr euch bitte einfach aufhören könntet zu wehren, wäre ich euch wirklich sehr verbunden. Damit ist Jaden drin. Bis nach. Ja. War schon wieder eine Surprise Round? Ja, weil er hat ja direkt angefangen, okay. Drum zu machen. Ich würde mir das Metallstück, was ich vorhin gesammelt habe, aus meiner Tasche zu ziehen und ihn in die offene Wunde im Kopf reinzuhauen. Okay. Dann gib mir deinen Angriff. Er versucht auszuweichen. Oh, das ist eine 1? Eine 2 insgesamt. Okay, schade. Füllt eine 86. Dann gucken wir mal einmal nach, wie das mit den. Ein Typ von Messern aussieht. Das ist dann maximaler Schaden. Das ist dann halt. Das ist maximaler Schaden, ja. Wir müssen einmal gucken, wie das mit Messern aussieht. Ich habe das Bändel reingemacht, wo die Waffen sind. Das Band. Achso. Unten gucken. Ich habe noch nie ein Band benutzt in einem Buch. Na, schön. Das sind Panzerungen. Okay, das sind Feuerwaffen. Nahkampf. Was ist denn so für sich oder? Wattenfall? Achso. Der improvisierte Wurf. Das war's ja. But it could be. Soll ich gucken, dann kannst du weitermachen. Kann ich einmal was unter 90 würfeln, nein, bitte? Oh, nein. Allerdings, während Jaden jetzt das Metallstück nimmt, Fässer vorne, während er immer noch gehalten wird am Hals, einfach mal ein Stück Metall in den Kopf rammt, jedes Mal dieses widerliche Geräusch, Teile darin platzen, ihm dieser Mischung aus Blut, irgendwie lilaner gelblicher Flüssigkeit aus dem Kopf sickert. Ist noch seine Oberlippe tropft, während er weiterspricht, immer noch dieses leichte Lächeln im Gesicht, die Brille ihm mittlerweile aus dem Gesicht geflogen wird. Ihm dieses ganze Sapsch über den Kopf tropft und er trotzdem weiterhält, weiterspricht, als ob nichts passieren würde. Also gut, Schaden machen wir dann gleich. Amy, was mit zu tun? Sich irgendwie, ist da eine Hauptkonsole oder ein prominenter roter Knopf oder... Also du siehst im Endeffekt, was du auf dieser Battlemap siehst. Du siehst diese mehreren Tanks und Gestelle und du siehst mehrere Konsolen. Diese Mittelkonsole, sieht das so aus, als wäre die mit dem Tank verbunden? Sind da irgendwelche Kabel auf dem Boden, die zu diesem Tank führen? Gib mir ein verborgenes Erkennen-Check. Boah, 79 von 20. Es laufen extrem viele Kabel über den Boden und du kannst es nicht wirklich zuhören. Ich haue auf alle Knöpfe, die ich erreichen kann, auf diesem Board. Okay. Alle, einmal, die vor allem prominent aussehen. Also so Tastatur nicht, sondern Bild durcheinander. Du beginnst einfach auf irgendwelche Knöpfe drauf zu schlagen, irgendwelche Hebel umzulegen. Siehst kurz einen Moment später, wie in dem Raum einfach dieses rote Gefahrenlicht angeht. Einmal singt, zweimal singt, dreimal singt. Und sich Professor Hutchins jetzt zu dir umdreht. Du aus diesem von Blut und Eiter krustelten halben Gesichtshälfte, dem immer noch diese verschiedenen Augen gucken, die sich jetzt alle auf dich zentralisieren. Ich guck ihn nicht an. Und er sagt: Na gut, ein Testobjekt weniger. Ich denke, damit kann ich leben. Jetzt ein bisschen weiter zur Seite hält. Also gut, weißt du Bescheid? Ja, anstatt einem D3 mache ich einen also, D4 Schaden. Ich denke, es ist ein kleines Messer, ne? Ja. Ich hab's dir markiert. Also es sind 4. Aber der Schadenbonus noch dazu, irgendwas oder? Plus drauf? Ja, den kriege ich standardmäßig noch. Okay. Also 2W4 oder was? 2W4 und dann plus 1. Ja. Kriege ich durch den kritischen Erfolg maximalen Schaden? Ja, okay. Ja, dann brauchst du 8 einfach, ne? 9 insgesamt, plus die 1. Wieso? Plus welche 1? Statur? Bei dem Zusatzschaden. Kriegt man von Statur auch Schaden dazu? Ich dachte, es ist nur der Schadensbonus. Ich habe meinen Würfel und das Ganze weiter und weiter und weiter, jedes Mal weiter in sein Gesicht. Es immer weiter daraus läuft. Und der Mann einfach seine Stimme jetzt fast dieses Wässrige annimmt, als er immer wieder Teile von dieser eitrigen Flüssigkeit rausprustet, während er aber nicht weiterspricht. Eben dran, du drückst die Knöpfe, damit ist Professor Hutchin wieder dran. Er. Jaden immer noch im Arm, der immer noch weiter auf sein Gesicht einstößt. Wegt sich jetzt hier drüber. Dich an. Der einen Angriff. Ich würde... Kann man nicht fliehen auch? Mhm. Du kannst ausweichen versuchen, aber fliehen ist was, was du in deiner eigenen Runde okay, machen musst. Okay, dann weiche ich aus. Das ist ein, die Hälfte von deiner Gewandtheit, ne? Du hast nur 20. Also kann ich dann gegenschlagen? Du kannst gegenschlagen, es ist allerdings von ihm ein erhöhter Erfolg. Okay, dann muss ich einen kritischen machen. Mhm. Mit Strengths. Nee, aber es ist ein geschaffter Wurf. Ein regulärer. It's gonna hurt. Du bekommst 9 Schadenspunkte. Uff. Jetzt einmal mit der anderen Hand ausholt. So, während der Jane immer noch so halb über den Computer Relay schleift und dir einfach mit harter Kraft ins Gesicht schlägt. Du spürst, wie sich deine Nase eindellt, wie dir ein, zwei Zähne nach hinten ausgeschlagen werden. Die Faust von dem Mann einfach pur ins Gesicht tritt. Es sind mehrere von den Augenpaaren, wie sie auf dich gerichtet sind, als er dich damit in den Boden treibt. Dein Kopf nochmal gegen den Stuhl an der Seite knallt und du für einen Moment auf dem Boden liegen bleibst. Damit ist next one. Was sehe ich? Bruder hat gerade auch noch deinen Vater geschlagen. Ist er jetzt nicht auch gerade hier? Dann? Ich, ja, ja, ich. Oder? Ziehe meinen Bruder von meinem Vater herunter. Okay. Gib mir deine Kampfaktion. Nein. Suchst ihn zu ziehen, aber merkst, er stabil, kriegst ihn nicht runter. Als, Genau. Matthew, du bist da? Ich hab die Knarre in der Hand und stehe direkt neben denen, ne? Also ich würde halt einfach wieder nachladen und ihm das Ding diesmal. Ist ein Revolver. Ist ein Revolver, du hast noch 3 Schüsse. Ja. Aber ich bin direkt daneben, ne? Also nachladen und einmal diesmal an die Brust halten. Also nicht einfach nur an den Kopf, sondern richtig schön so in den Brustkorb und dann abdrücken. Okay. Er versucht, einen Gegenschlag zu machen. Was muss ich würfeln? Müsst du jetzt einmal gegen ihn würfeln. Aber du kannst, wie gesagt, immer noch dieses 10er-Ding haben. Er hat eine 4, Alter. Ich hab eine 4. Hast du noch ein extra Dezember? Nein, gib mal mit. Er hat eine 6 tatsächlich. Aber du gewinnst immer noch heute. Oh Gott! Klaus Kauer. Ja, eine 4. Na gut, du für deinen Schaden? Ja. Das war ein W10, ne? Mhm. Wieder die 4, ey. Aber kritisch ist das nicht, ne? Kriegst du nicht noch deinen Schadensbonus? Nee, der Schadensbonus ist doch halt so, ob es nur wenn ich so raufhau oder nicht. Da kriege ich meinen Schadensbonus trotzdem drauf. Der 1W4. Musst du sagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Schadensbonus, der resultiert ja aus meiner Körperkraft, aber es ist eine Schusswaffe. Deswegen hätte ich jetzt gesagt. Na, lassen wir es für einen Moment so. Jo. Fürs nächste Mal, wir sind euer Explorers Pack, wir lesen uns ein bisschen besser rein. Gotta explore all the time. Also gut. Zieh wieder die Waffe an die Brust, er versucht deine Hand wegzuschlagen. Du schaffst es gerade darunter wegzukommen, als er jetzt immer noch über Amy thront. Den zweiten Schlag nachsetzen will. Die Knarre auf die Brust setzt, auf sein Sternum, einmal abfeuerst. Hört, wie es knackt in seinem Inneren. Manchmal Moment stehen bleibt. Und Brustkorb jetzt so ein bisschen zu den Seiten aufgesplittert wird. Oh nein. Weiter. Ich öffne ihr darin dasselbe Chaos seht. Tentakel von pulsierendem Fleisch, von Augen, die sich darin bewegen. Von Mündern, die geifern und sabbern nach unten. Und er sagt, was wird eine Weile dauern, um das sauber zu machen? Es wird mich an meine Arbeit hindern, wisst ihr? Wir hätten das Ganze wirklich leichter laufen können. Ihr seht allerdings, während er spricht, läuft ihm Blut aus dem Mund. Zucker. Mehr. Es gibt keinen extra Schaden mehr. Okay, damit ist, also ist Jane dran. Gesundheit. Ich nehme jetzt mein Makeshift-Messer und versuche in die Armbeuge zu stechen, so dass ich kann. Okay. Damit er mich loslässt. Nope. It's very, very high. It's 90. Keine Chance. 90. So, du merkst allerdings, dass als du ihm auf dem Arm zu schlagen, der Messer fast abrutscht und du es nicht schaffst, irgendwie durch den Muskel zu kommen. Gott, so. Damit ist Amy dran. Okay, sehe ich irgendwelche Kabel, die auf dem Boden liegen, die zu dieser in die Konsole reinführen. Die siehst du, ja. Ich ziehe an allen, die ich greifen kann. Ich versuche sie aus der Konsole rauszuziehen. Gerade so nicht geschafft. Damn it. Ich das nicht erleichtert. Zurück. Aber siehst, die alle sind mit in diesen schweren Metallfassungen eingebunden. Dieser High-Fidelity-Kabel. Auf schwere Maßnahmen gestimmt. Ziehst, schaffst es aber nicht, sie aus der Fassung zu lösen. Gehen sie dabei wenigstens ein bisschen kaputt, Kabelbruch oder so? Nicht bei einer nicht geschafften Aktion. Beginn von Professor Hutchinsons Runde. Kommt ihr alle 2 Stabilitätspunkte Schaden. Getting cray cray. Ich bin noch bei 46. Alter. Ich bin schon bei 27. Ich bin auf 5. Oh was? Dann müsst. Alter. Holy shit. Holy shit! Er jetzt. Jaden nimmt. Und sie einfach mit voller Wut runterschmeißt auf Amy. Alter. Ja. Kampfaktion von ihm. Ist eine 25, ein erhöhter Erfolg. Damit kann er mich auch nicht anfassen. Ich würde. Kann ich einen Kampfmanöver machen als Gegenmaßnahme? Du könntest eine Kampfaktion bringen, so. Du könntest ausweichen. Könntest einen Gegenschlag machen oder könntest eine Aktion machen? Dann würde ich eine Kampfaktion machen und versuchen, den Schlag umzulenken, dass er mich nicht gegen Amy haut. Okay. Ne, ist nur ein normaler Erfolg. Mhm. Klatscht euch beide aufeinander in dem Moment. Kommen beide 4 Trefferpunkte Schaden. Ich bin down. Und guckst, merkst du Janes enorme Gestalt auf dir landet und auslust ist der Autounfall am Rücken, der Beinschuss vorher. Es sei denn, diese Beinbandage hat mir wieder HP zurückgegeben, wie es ein Erste-Hilfe- oder Medizin-Ding eigentlich tun würde. Theoretisch in der Dungeons & Dragons Welt. Warte, das steht hier drauf, aber. Hm? Da. Wenn ich 3 dazu kriegen würde, dann wäre ich noch am Leben. Obwohl, nee, 4 müsste ich kriegen, ne? Ist ja auch egal. Aber ich wollte nur drauf aufmerksam machen. Würdest du durch Erste Hilfe dann 1 TP zurückbekommen? Ja, dann ist egal. Reicht das? Okay. Ein. Ich bin geistesgestört, Leute. Spürst, wie die Gestalt Jaden auf dir landet, sich runterkracht. Du bewusstlos wirst, spürst Amy unter dir, wie sie. So. Spürst bei dir selbst mehrere Rippen brechen, als du halb. Und die Schulter anknacksen, als du halb auf ihr landest, halb auf dem Boden. Auf dich immer noch diese Galle, einfach das Blut aus dem Gesicht von dem Mann runtertropft. Jetzt siehst du, wie leichte Fühler aus dieser Brustwunde rauskommen. Alter. Damit ist Next on. Ja, ich bin geistesgestört. Ich versuche nochmal meinen Bruder. Ich versuche meinen Bruder zu schlagen jetzt. Okay. Nein. So ist kraftlos gegen ihn. Du schaffst es nicht. Damit ist Matthew da. Ich sehe hier gerade, dass da ein Gewehr liegt, ne? Liegt das da wirklich? Da liegt die ganze Zeit so ein Gewehr rum. Holy shit, okay. Die anderen sterben, aber ich kann da jetzt nicht weg. Überhaupt da hinten, ob es geladen ist. Ja, stimmt auch wieder. Okay, ja, ich muss halt einfach. Ich muss es halt weiter versuchen, ne? Ich wüsste jetzt nicht. Obwohl. Da sind noch 2 Schüsse. Jetzt hat die Frage: Kämpfe ich? Oder mache ich was kaputt? Mach ihn weg. Ich nehme. Lade die Waffe und steck sie in die offene Wunde, die ich aufgeschossen, die er selber aufgeöffnet hat, so und halt sie ihm so rein und drück ab. Okay. Versucht. Na. Wirft eine 12. Lass dich nicht entmutigen! Nee, schau ja nicht. Bonuswürfel, also du bist aus nächster Nähe. Bonuswürfel? Nächster Nähe, ja. True. Eine 0! Naja, eine 90. Noch schlechter. So rein. Links, er. Angriff zur Seite. Schießt daneben. Ist in einer der Steuerkonsolen. Er. Schreit einmal wütend auf. Steuerkonsole? Ja. Mach die Dinge. Damit ist Jaden drin. Arm hat nicht geklappt. Wieder ab in die Kopfwunde mit dem Messer. Mhm. Das ist eine 10. Ist es eine 10 oder eine 20? Rein. Das ist eine 10. Dann habe ich eine 10 gewürfelt. Würfelt eine 57. Das ist ein unter einem Fünftel, also damit ein kritischer Erfolg wieder. Okay. Das sind nochmal straight 9 Damage. Jetzt wirklich fast wie mit so einer kleinen Schaufel einfach nur Masse aus dem Gesicht rausschaufelt. Spürst, wie das Messer an den Schädelknochen von ihm kratzt. Spürst, wie mal, als er diese Galle rausgelaufen kommt, er weiter spricht. Vor seinem Gesicht weg, von seinem Atem. Er redet, wie mehr davon, spürt, wie Augen, Teile davon aus seinem Gesicht rauslaufen. Und du spürst, wie sein Griff jetzt schwächer wird, deutlich schwächer. Weiter redet und einfach so, ist doch alles nur für die Wissenschaft. Ist doch alles nur für unser Weiterkommen. Wir können den Krieg nicht verlieren. Versteht ihr nicht? Damit ist Amy dran. Ich weiß gar nicht, gibt es hier Regeln? Der Saving Throw mäßig. Dead. K.O.-Probe. Ist das K.O.-Probe, nennst du das? Vielleicht. Vielleicht. 94. Kampfrunde, bla bla bla. Und lebensbedrohliche Treffer. Guided by the alien. Guided by an alien. Bla bla bla bla bla bla. Kampfrunde, bla bla bla bla. Modifikationen. Automatikwaffen, Fehlfunktion. Ich such, mach weiter. Okay. Die Folgen des Schadens, ich glaube, hier kommen wir langsam endlich. Okay. Springen wir das für einen Moment. Hutchinson, ein weiteres Mal da. Mann. Dreht sich jetzt zu dir um, versucht einmal nach dir zu schlagen. Das ist eine. Sich eine 1. Egal. Eine 1. Okay. Bitte? Ja, gut. Brauch gar nichts würfeln. Eine 1 kann ich nicht kontern. Du kommst 8 Schadenspunkte. Oh mein Gott, okay. Ich lese kurz vor. Am Ende der nächsten Runde, sowie nach allen weiteren, muss der Spieler eine K.O.-Probe machen. Der Investigator stirbt sofort, wenn eine misslingt. Ein Investigator, der im Sterben liegt, kann ausschließlich mit Erste Hilfe stabilisiert werden. Medizin ist dafür nutzlos. Wie wird die K.O.-Probe geworfen? Mit K.O.? Ja. Achso. Ja. Konstitution. Geschafft. Also, bist du erstmal weiter. Aber theoretisch hätte ich ja am Ende meiner Runde würfeln müssen, oder nicht? Also muss ich jetzt zweimal würfeln? Oder nur einmal? Das ist am Ende der nächsten Runde stand. Ja, wenn du wieder dran bist, ne? Gut. Ja. So gut, er. Hol da mal aus, backhandet dich einfach ins Gesicht. Du spürst deinen Kiefer, wie er zuerst aushängt, dann knack, Seite fliegt. Spürst, wie der 1, 2, 10 ausgebrochen werden. Spürst einfach diesen enormen Schmerz. Spürst, wie seine Fingernägel dir ein Stück vom Hals aufreißen. Spürst das Blut daran runterlaufen, während dieser Mann jetzt einfach nur noch hier ist. Spürst, hast du im Moment die Tentakel gespürt, die sich um deine Hand gewunden haben, als du ihm den Revolver in die Brusthöhle gepackt hast. Also gut. Ihr bekommt zu Beginn seiner Runde weitere minus 2 Stabilitätspunkte. Ich nicht, oder? Du nicht, weil du es nicht sehen kannst. So. Ja. Damit das nächste. Ich drücke wieder auf Brody ein. Okay. Eine 60. Das weicht aus zur Seite. Oder warte. Ach! 65 ist mein Stärkewert. Ja, dann. Ach nee, warte, ich würfel ja gegen dich. Okay. Er hat, wohl, er hat 65 und. Ist die Hälfte von seinem Geschicklichkeitswert. Das bedeutet, dass es. Nee, hat er nicht geschafft. Ist getroffen. Dann. Treffe ich. Dann, Oh Gott. I did something. Das sind 2. 3 plus 1 sind 4. Mann, du tust Mama weh! Als du jetzt Mutter siehst, wie sie so ein bisschen an den Haaren vom Stuhl gezogen wird, dein Vater siehst an der Seite, kommt, den Stuhl siehst, den Kopf von der Bruder siehst, einfach, Jakobs, in der Situation überfordert bist, ihn nimmst, ihn am Kopf packst und ihn einfach einmal knack gegen den Stuhl schlägst. Du siehst das Gesicht deines Bruders, wie es an der Seite eingedellt ist. Siehst sein Auge ein bisschen aus der Augenhöhle hervortreten. Siehst das Blut, das an seiner Seite runterläuft. Als der Junge sich anguckt. Nur aus diesen langsam verbleichenden Augen. Auf den Boden fällt. Irrendes sehen. Hutchinson, wie er jetzt mit dem Kopf hinten in der Steuerkonsole liegt. Sein kompletter Schädel einfach nur noch in Trümmern. Als ihr Nexel, wie er einfach daneben steht und einmal knack die Steuerkonsole gehauen hat. Vorher. Zur Seite sieht Matthew, wie er zittern, Kiefer hält, einmal Schüsse in den Körper gibt, als der Mann jetzt so nach hinten fällt, in dieser Lache aus dunkler Flüssigkeit, die nicht ganz Blut zu sein scheint. Er liegt. Brody! Brody! Brody, das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Mom, das wollte ich nicht. Und ich fange unkontrolliert an zu flennen. Wenn die Nex zusammenbricht, sich das Gesicht hell anfängt zu weinen, sieht Amy die immer noch. Ich versuche Amy zu helfen. Gib mir einen Erste-Hilfe-Check. I'm not all too good, Dad. I am, though. Toll. Das hilft ungemein. Nicht geschafft. Du mir einen K.O.-Check. She died it mit einem. Mit 66 auf 65. Seht, wie das arme. Wie du mich. Mädchen auf dem Boden, jetzt neben diesem langsam blubbernden, langsam zerfließenden Körper von Professor Hutchin liegende kleine, zierliche Mädchen, das ihr seit der 6. Klasse kennt. Das Mal im Gesicht Blut hustet, bevor ihre Brust stillsteht. Was möchtet ihr tun? Ich flenne. Der Revolver ist mittlerweile leer, ne? Mhm, 26 Schüsse. Ich schleuder den Revolver auf den Boden und lauf zu dem Gewehr hinten in der Ecke. Winkel. Tipp das Gewehr hoch. So, ist eine schwere M16. Und dann versuche ich das zu laden. Dann halte ich das gegen den scheiß Kanister und drück ab. Als die Kugel zurück in deine Richtung zu fliegen. Also pling, pling, pling, pling, pling, pling. Ganzen abgehen. Gib mir einen Geschicklichkeitswurf. Eine 4. Oh Gott. Gerade schaffst du dich irgendwie drunter wegzuducken und die Maschine erstirbt. Sie sich hinter dir in die Wand bohren. Ich gehe an die Konsole und mache das, was Amy vorher gemacht hat, und ich drücke wild prominente Knöpfe. Auch B-Promis, ist mega. Z-Promis, A-Promis, alles. Drückst die einzelnen Knöpfe, seht jetzt, wie das Warnlicht stärker pulsiert, und ihr hört. Warnung, Natriumgehalt überlagert. Warnung, Carbongehalt überlagert. Warnung, Calciumgehalt überlagert. Ich halte mir das Gewehr an den Kopf und drück ab. Und Jaden, du hörst einen. Dass du jetzt siehst, wie in den Überresten von Professor Hutchin langsam auflösen. Zwei Dinge aus seiner Brusttasche gehen, aus diesem Hemd, das liegen bleibt, als der Körper langsam anfängt zu zerfließen und zu blubbern und sich auflöst. Aus seiner Hemdtasche ist ein Schlüsselkarte anscheinend und ein Zettel. Fetzen zumindest von einem. Verarscht. Ich wollte mir eins aufmachen. Achso. Ich wollte eigentlich schon ablehnen, weil ich schon so viel bekommen habe. Okay. Möge Gott mit Ihnen sein. Gezeichnet C geschwärzt, D geschwärzt. Schlüsselkarte, als du jetzt den anderen Ausgang aus dem Raum erblickst. Ja, ich ist noch eins. Ich pack mir Nex und schleife ihn raus aus dem Raum mit mir zusammen. Vorher entwende ich noch die M16 aus Matthews toten Händen. Lebt er noch? Er hat sich selbst die Klappe gegeben, weggeballert. Siehst du, das war mir dann doch zu viel. Matthew, sagt er ganz cool. Wie Matthews Körper Der Kopf einfach nur geblasen. Oberhalb des Kiefers. Geschwunden. Liegt in Teilen an der anderen Seite. Siehst jetzt über den so halb weggerissenen Vorhang, der durch die Schüsse gefallen ist, als du dem 16 nimmst, als du zu deinem guten Freund, einem deiner besten Freunde, zunächst im anderen Arm hast, der einfach noch zittert, weint. Du, Sohn, siehst immer noch weinst, auf deinen Bruder zurückguckt, während dein Vater dich langsam mitschleift. Wirfst du einen kurzen Blick ins Glas in der Mitte und siehst einfach nur noch dunkle Flüssigkeit, die das Ganze erzieht und irgendwas darin wild hin und her zucken. So näher gehst, die Schlüsselkarte nimmst, sie den Ausgangsschlitz ziehst. Eine Tür. Sich öffnet. Siehst einen langen Gang. Läufst ihn weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Siehst auf der anderen Seite einen weiteren kleinen Aufzug siehst. Trittst ihn. Die Schlüsselkarte ein weiteres Mal durch. Fährst. Fährst. Erst. Türen öffnen sich und du guckst auf eine kleine, geschmackvoll eingerichtete Hütte. Es ist ein kleiner Kamin, ein kleiner Vorleger, es ist ein, zwei Schaukelstühle, es ist weiter sehen, es ist im Holz, in ein Schlafzimmer und siehst draußen einen militaristisch angepassten Truck, der auf einer rechten Kiesstraße steht. Sehe ich Menschen? Gucke, dass die Luft rein ist und allen mit Next in den Truck. Siehst du mit, er, wie er sich immer noch zittert, sich so ein bisschen wehrt, versucht sich loszureißen, ein paar Sekunden mitgezogen wird. Du ziehst ihn nicht mehr, packst ihn nicht mehr auf die Beifahrerseite rein, sondern ziehst ihn mit auf die Fahrerseite, hältst ihn immer noch so halb, als so. Wagamas aufs Gaspedal drückst. Und in das Dunkel des Waldes fährst. Und damit beenden wir unsere heutige Session. Wir haben überlebt! Wir haben Call of Cthulhu! Und es haben Leute überlebt. Ich möchte an dieser Stelle wirklich sehr, sehr herzlich den Spielern danken, weil ich weiß nicht, wie ihr es gefunden habt, aber ich fand, es war ein gottverdammtes Fest. Ja. Ich hatte richtig Spaß. Ja, das war fucking intensiv von Anfang bis Ende. Das war crazy. Das war richtig geil. Danke für alle, die heute dabei geblieben sind. Danke für alle, die sich das jetzt angeguckt haben. Danke für alle, die sich das noch auf YouTube angucken werden. Cthulhu One-Shots laufen ja eigentlich immer ganz gut. Ihr seht das zwar gerne. Mir macht Spaß, hier zu spielen. Ich denke, den Spielern macht Spaß, hier zu sein. Das war intens. Und ja, noch irgendwelche Announcements, irgendwelche Worte, die ihr an die Zuschauer... Es gibt ein Momofax. Oh. Momofax heißen die? Ich hätte fast Nextfacts gesagt, aber... Nextfacts. Du lebst noch. Let the dead speak. Hey. Okay, Nextfacts ist schon ein bisschen cooler, das. Next. Wir können doch ganz kurz reden. Wir haben ein paar neue Abos. Mit Z. Fuchszone HD hat zum ersten Monat abonniert. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen. Wir hoffen, du bleibst deine Beine. Und Lady Playcorps hat auch zum ersten Monat abonniert. Passend zum heutigen Name. Auch für dich. Danke. Der erste Monat ist immer ein bisschen besonders. Willkommen im Pack. Wir hoffen, ihr bleibt eine Weile. Bleibt eine Weile. Jeden freaking Sonntag um 18 Uhr spielen wir unsere fabelhafte D&D-Runde einmal. Am ersten Donnerstag des Monats spielen wir Call of Cthulhu. Und immer, wenn wir Bock haben, schmeißen wir anderen geilen Scheiß rein. Wie zum Beispiel... ein Knicklifee-One-Shot. Tutorials, One-Shots. Im Endeffekt, was auch immer ihr sehen wollt, schreibt es an uns. Vielleicht machen wir es, vielleicht finden wir es nicht cool. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, wir finden es cool. Okay. Also gut. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Haltet euch raus aus amerikanischen Kleinstädten. Und das war... Call of the Siren. Oh! Peace out. Nice one. Schönes Wochenende. Tschüss. Schönen Start ins Wochenende.